Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Ich habe hier gerade hier die ganze Bande zu aufgerufen, damit ich hier die das Intro reden kann. Deswegen, hallo hier, Krähennest, Spelunkencast und so. Sonntagabend, ganz viele Leute, nur Blödsinn erzählen. Ihr dürft mal anfangen. Stellt euch mal vor, von oben nach unten. Jo, dann mache ich mal den Anfang. Ich scheine ja hier wieder der Erste zu sein. Mein Name ist Harry. Ich sitze hier einfach nur mal dazu und gebe meinen Senf dazu, wo der Ketchup noch gebraucht wird. Oh Mann, hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht hingekommen. Ich bin die Backschafter, ich bin die bessere Hälfte von Bernd Pirat und schau mal so. Bernd Pirat, wie immer. Ach, guck, der ist haut schon ab. Entschuldigung. Ja, mach du. Okay, bis dahin 100, noch relativ neu, eine von den PM-Sprecherinnen. Ich bin die Sasa, hier auch Fidelis Amica und bin zum ersten Mal dabei und lauscht erstmal. Jo, Hollarius hier, moin moin. Sami hier, Sabine Martini. Bis da 100, vielen Dank. Zwei Aufstellungsversammlungen, blöde Mails. Ich habe den Kaffee so auf, ich bleib anonym, hinterher werde ich vom Spiegel noch falsch zitiert. Das war übrigens Schreibreform. Mitarbeiter im Landtag. Arschkrampen. Mach das nicht, hinterher traut er sich nicht, irgendwas Lustiges zu sagen. Sag doch einfach, wer du bist. Du kennst Björn besser, oder? Ich bin niemand, ich bin ein Wurm. Vergebt mir, Pater. Und das ist eine hey, Lache. I got something to say! Ich unterbreche gerne. Hi, guten Abend, ja. Tim aus NRW, Bornheim. Guten Abend. Highlander Rückfall. Andrea Akavako. Ja, also das Seltsame eben war Seymour, also Radbert. Ich fange nicht an, bevor ich das Bier nicht aufhab. Moment. Viel Spaß. Ja, welches Bier trinkst du denn? Viel wichtiger, welche Mail meintest du denn jetzt gerade auf der aktiven? Genau. Ah, ja. Das Bier ist auf. Ich fange an. Super Mail. Von @gmx.de. Ahoi, Piraten, Freibeuter und Mitleser. Geht ja schon los, ne? Ahoi. Leute, die mit Ahoi anfangen, möchte ich ja direkt, aber egal. Ich habe auf die Richtige getippt. Rinne rein vom Raten her. Das Topic heißt übrigens Streitkultur in den Mailinglisten. Ja, bitte, das wird immer schlimmer. Heute Morgen ist mir eine Idee eingefallen, wie wir einen ersten Schritt in Richtung zu einer positiven Streitkultur in unseren Mailinglisten machen können. Da brauchst du ja eigentlich schon nicht weiterlesen, ne? Weißt ja, was kommt. Robben-Baby-Kacke. Und da kommt jetzt ein Lösungsversuch für positives Tralala und Real Life ist alles anders und Lösungsversuch, klebt euch einen kleinen Smiley in die Nähe eures Bildschirms mit einem ziemlich neutralen Gesichtsausdruck. Jetzt frage ich mich, wenn das Ding Smiley heißt, warum smilet das nicht? Aber das ist eine andere Sache. Und schaut den an, wenn ihr die Antwort-Mail schreibt. Der Smiley soll euch daran erinnern, dass ihr das Minenspiel eures Gegenübers nicht seht, wenn ihr in der Diskussion seid. So, und das sind diese Abende, an denen ich mir wirklich überlege, warum muss jeder, der mal neben einem Schulz von Thun Buch gestanden haben, versuchen, dem Internet das Benehmen beizubringen? Es ist doch zum Würgen. Naja, aber das ist jetzt auch nicht so die ganz große Katastrophe. Ich meine, es ist ein widerlicher Flauschpirat, aber davon gehen 1000 auf ein Dutzend, oder nicht? Wie ist denn die Überschrift von diesem Ding? Hab ich doch gerade gesagt, Streitkultur in den Mailinglisten. Mit Bindestrich nach der Streitkultur. Ist doch ein niedlicher Versuch, tiefenpsychologisch, esoterisch daran zu gehen. Ich bin begeistert. Ich auch. Apropos niedlich, da schreiben, glaube ich, viele 16-Jährige. Also hier sind mindestens 5% Flauschpiraten. Nur mal so by the way. Die bestürzen da, finde ich, wie wenig die Leute doch stellenweise auf Mailinglisten noch in Kernthemen der Piraten bewandert sind, den Hintergrund einfach nicht haben. Ich sage nur, Douglas Adams nicht auswendig kennen. Und wer ist Douglas Adams? Oh, ich hätte nicht fragen sollen. Ja, der Towel Day, bitte. Der Towel Day, ja, jetzt, komm, bitte. Ja, nee, Entschuldigung. War wenn gut, ich da eine Mail lese, wo jemand dann allen Ernstes fragt, wieso das ein Problem ist, wenn die Verwaltung den Bürgern nicht hilft und wieso man von denen nicht erwarten kann, dass die sich selber informieren. Und den Leuten fällt dazu nicht sofort als erstes Vorsicht, bissiger Leopard ein. Dann frage ich mich, bin ich hier noch in der Piratenpartei? Bista, es gibt eine ganz goldene Regel hier, mach dir Radbert nicht zum Feind. Oh, doch, selbst damit könnte ich, glaube ich, leben. Geht auch gar nicht. Man muss sich Radbär zum Feind machen, sonst macht's keinen Spaß. Übrigens, Chrissy, schön, dass du uns besuchst, aber dann red doch auch mit. Schreib doch nicht nur in den Chat. Ach, ich wollte euch hier nicht stören. Da steht Aufnahme und alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist. Falsch. Dafür bist du im Vorstand. Ja, ich wollte euch eigentlich nur so ein bisschen zur Abendunterhaltung nebenher laufen lassen. Wenn mir irgendwas Ultra-Kluges einfällt, dann sage ich das. Ich kann aber leider nicht meine ganzen E-Mails vorlesen, wo witzige Sachen drin stehen, weil dann wären wir halt morgen noch dran. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Solange du hier nichts mitschreibst, ausdruckst und vor der Tür einfach im Papierkorb legst, passiert dir auch als Vorstand nichts. Ach, das ist ja freundlich, danke. Die blaue Tonne wurde gestern geleert. Aber Chrissy, die Behauptung, wir seien unterhalten, kann auch gegen dich verwertet werden, ne? Wieso? Ist das wirklich deine Meinung? Ich finde das gerade sehr unterhaltsam hier. Chrissy, nur zum Hinweis, Restmüll gehört nicht in die blaue Tonne, sondern in die graue. Aber die blaue ist Papier. Also bei uns ist es doch Restmüll. Bei uns ist es die grüne. Bernd? Ja? Es hat geklingelt, der Sebastian wollte gerne noch mitmachen. Es hat geklingelt, mach mal die Tür auf. Was, wer klingelt wo? Hallo Sebastian, sprech doch einfach mit, das ist doch kein Problem. Sprich, es ist ein Imperativ. Ich spreche gerne, ja. Björn, gib mir einen Keks. Sebastian, aber bevor du großartige Monologe hältst, könntest du auf der Facebook-Seite zum Freitagsevent vorm Bundesparteitag es fett machen auf der Facebook-Seite, dass die Leute sich auf der Wiki-Seite eintragen, bitte, weil die haben sich alle beim Facebook-Event angemeldet. Ich habe einfach 200 Leute eingeladen ungefähr und sich alle nicht auf der Wiki-Seite eingetragen. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Die Facebook-Seiten können kein HTML? Das ist unterbunden worden von Facebook. Was ein Scheiß. Haben wir denn noch ein funktionierendes Wiki? Gerade nicht. Na gut, dass wir alle 60.000 an die Bundes-IT gespendet haben, indem sie uns 2 Monate lang auf den Sack gegangen sind mit ihren bescheuerten Bannern. Ich habe nichts gespendet. Kommen wir zurück zur Bochumer Mailingliste. Ich höre, dass Falschbegehren ist jetzt bitte, muss das jetzt hier auch sein? Björn, Bernd, wollt ihr uns nicht mal kurz die Hintergründe erläutern? Ach, der ist hier rum. Wir haben es ihm erklärt. Wir haben es ihm erklärt. Er hat nicht zugehört. Er hat es gemacht und ist auf die Fresse gefallen. Reicht das? Was macht ihr hier überhaupt? Wenn man jetzt nicht ein Thema ist, versteht man das einfach nicht. Wir unterhalten uns über das, was gerade in der Partei vor sich geht. Ganz normal. Oh, das ist sehr unterhaltsam. Ja, was das Piraten bewegt. Ach so, ihr seid so wenige. Wir trinken Alkohol und dabei. Das auf der Bochumer Mailingliste, das bewegt nur noch 3-4 Piraten und mehr nicht. Deswegen können wir das Thema auch einfach sein lassen. Und weil das so wenig Leute bewegt, doch mal auf, waren da auch ungefähr nur 53 Dutzend Mails in den letzten 24 Stunden, meinst du? Okay, ja, aber immer noch von denselben 4 Leuten. Ich stehe doch mal okay, das rum. Hallo. Also, der Kaimi ist da. Hallo, Kaimi. Hallo. Soll ich euch jetzt aufklären mit dem Bienchen, dem Blümchen und so? Mach mal. Ich also, würde sagen, du überspringst das und fängst bei der Bochumer Mailingliste an. Ja gut, machen wir das so. In Bochum möchten unsere Stadt oben SPD und CDU und Grüne ein Musikzentrum bauen, weil das Ruhrgebiet hat davon zu wenig und weil 4 reichen nicht. Achso, ich dachte, die wollen eine Mailingliste aufmachen. Ja, wenn sie das mal machen würden, werden sie transparenter. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Jetzt unterbrich ihn nicht. Auf jeden Fall haben wir Piraten in Bochum gesagt, das geht nicht, ist zu teuer, da Bochum ist gerade aus dem Haushaltssicherung raus, dann rutschen wir direkt wieder rein, wollen wir nicht, machen wir nicht, kümmern wir uns drum. Haben am Anfang des Jahres versucht, wie bei ACTA, so eine Allianz dagegen zu schmieden mit anderen Interessensgruppen und hin und her. Das ist dann direkt von den BOSIs, den Bochumer Symphonikern, getrollt worden, aber ganz erheblich und erfolgreich. Und dann haben wir hin und her überlegt und dann war es kurz vor, dann war halt Wahlkampf angesagt und dann kam halt einer und sagt, wir machen ein Bürgerbegehren. Dann haben wir mehr Demokratie gefragt, irgendjemand hat noch privat den R. Achepöhler, der da schon 1000 Bürgerbegehren begleitet hat, gefragt. Wir haben viele andere juristisch versierte Leute noch gefragt und alle haben gesagt, der Teil ist Anfang 2011 beschlossen worden, das war ein Grundsatzentschluss, ihr hättet da das Bürgerbegehren machen müssen. Wenn ihr es jetzt macht, geht das nicht aus Gründen, weil es verfristet. Dann haben sich die Piraten Bochum mit 3/4 Mehrheit dazu entschieden, zu sagen, wir machen kein Bürgerbegehren, wir machen eine Unterschriften, sagen wir, politischen Druck aufzuüben. Das hat aber 2 Trolle bei uns im KV nicht interessiert und sie sind während des Wahlkampfs, während wir alle anderen noch woanders mit beschäftigt, losgezogen und haben ein Bürgerbegehren gestartet und haben quasi den Markt mit Mailinglisten geflutet, mit Ständen abgehalten und so weiter und so fort. Und als wir dann mit Wahlkampf fertig waren und damit anfangen wollten, wir losgelaufen sind mit unseren Umfragen, sind wir doof angeguckt worden, wie nach dem Motto, wir haben schon fürs Bürgerbegehren unterschrieben, was wollt ihr hier? Und haben das Ganze dann erstmal hinten angesteckt, damit die loslaufen können. Die haben dann mit, ich sag mal, zweifelhaften PR-Aktionen versucht, das zu pushen, haben dann am Ende jetzt auch, dann mussten sie einen zweiten Versuch starten, haben am Ende jetzt diese 15.000 Unterschriften zusammengekriegt und das Gericht, das OVG, hat gesagt, Jungs, Mädels, falsche Fragestellung, ihr hättet gegen das Musikzentrum vorgehen können und das ist verfristet, von daher geht das nicht. Also genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Das, was ich jetzt in ganz kurzer Weise zusammengefasst habe, hat zu, weiß ich nicht, wie viele Millionen Mails auf dieser Mailingliste geführt zwischen drei Leuten, die oder vier Leuten, die immer wieder schreiben und schreiben und schreiben und nicht einfach mal gut sein lassen können, zu Diskussionen ohne Ende, zu Streit auf dem Stammtisch und so weiter und so fort. Wir sind einfach nur froh, dass es vorbei ist. Habe ich irgendwas vergessen, Schatz? Ich bin zwar nicht Schatz, aber die sind noch da. Es ist noch nicht vorbei. Ich hatte auch nicht wirklich den Eindruck, dass es vorbei ist. Nein, und ich lese erst seit zwei Tagen mit. Sie haben ja jetzt erst die Alpha-Fahnen verloren, weil sie dann doch die Plantagen retten wollten und sind dann jetzt, das Hauptsache-Verfahren soll halt noch laufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind aber keine Plantagen, sondern Plantanen. Ach, ehrlich? Plantanen. Ich meine, ich kenne den Wortwitz, aber ich wollte es nur noch mal sagen. Okay. Nein, also, was sich momentan andeutet, ist, dass sie sogar, wenn sie es denn, momentan wird es noch scherzhaft erwähnt, ein Abwehrverfahren gegen die Bürgermeisterin. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, er hat heute geschrieben, er wird, also derjenige, der da sehr beratungsresistent ist, er hat geschrieben, er wird nicht für die Piraten für den Rat kandidieren. Ob wir ihn aufstellen oder er für uns will oder so, ist egal, er wird nicht. Wir gehen davon aus, der macht jetzt noch zwei Bürgerbegehren in Folge, weil das so gut gelaufen ist, um sein, wie er selber geschrieben hat, politisches Profil zu schärfen und Kante zu zeigen und mit einem Thema zu punkten. Dass er dabei die Bürger verarscht, ist ihm relativ egal. Und dann wird er mit einer Wählerinitiative für den Rat antreten. Das ist so meine Befürchtung, meine Gedanken. Ich finde es übrigens total schade, dass er nicht für die Piraten kandidiert, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Warum? Du hättest ihn gerne weggegrillt, ne? Ja, war sicher, aber wäre das geil geworden, wenn er nach vorne gegangen wäre, ich kandidiere und ich hätte einen Stapel von 40 rhetorisch schlechten Mails rausgeholt, um sie ihm um die Ohren zu ballern. Wäre das geil gewesen. Kannst du ja immer noch machen, wenn das mit der Wählerinitiative macht. Schönen guten Abend, die Damen und Herren. Ja. Guten Abend. Moin, Paki. Moin. Hallo, Paki. Apropos regionale Mailinglisten. Ich fand ja heute sehr schön zu lesen, dass gestern im Rheinbergischen Kreis beschlossen wurde, dass man keinen Direktkandidaten aufstellen wolle von der KMV. Wie? Gar keinen? Gar keinen. Das wäre nicht zielführend. Aha. Warum? Weil es ja heißt Themen statt Köpfe und man ja nicht nur wegen Parteienfinanzierung irgendwie einen Direktkandidaten aufstellen wollte. Herzlichen Glückwunsch. Aber das kann doch alle Sebastian. Sorry, das kann eine KMV doch gar nicht beschließen. Das muss eine Mitgliederversammlung, also eine Aufstellungsversammlung beschließen. Das hat Ihnen dann heute der Alex Reinsch auch geschrieben. Das ist übrigens nicht, was ihr da beschlossen habt, ist egal. Ja, vor allen Dingen, offensichtlich haben die überhaupt nicht verstanden, wozu ein Direktkandidat da ist. Ich meine, ich gebe zu, hatte ich auch anfangs nicht, ne? Aber es ist ja so, der hat vielleicht keine Chance, in dem Wahlkreis direkt gewählt zu werden, aber er kann massiv PR machen, und zwar da, wo es wehtut, ne? Direktkandidat bedeutet für uns, wir haben eine Chance, in den lokalen Anzeigenblättern, in den lokalen Zeitungsteilen etc. stattzufinden. Und das ist sogar unabhängig von irgendwelchen Überlegungen, ob man der Meinung ist, dass man in den Bundestag will oder nicht. Weil das, was man als Direktkandidat erreichen kann, kann man erreichen, auch wenn wir nicht in den Bundestag kommen. Und es ist ja auch nicht so schlecht für die Kommunalwahl 2014, wenn man jetzt schon mal Direktkandidaten hat, die da irgendwie sich schon mal bekannt machen. Also ich werde auch noch mal eine E-Mail schreiben, dazu, was ein Direktkandidat so tun sollte oder auch nicht und was für einen Vorteil das hat, nämlich dass wir dann zweimal Piraten auf dem Wahlzettel stehen haben und das wiederum erhöht tatsächlich, ist auch statistisch erwiesen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Prozente bekommen und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie nicht wussten, warum das wichtig ist, einen Direktkandidaten zu haben und es ist eben auch so, dass man nicht einen haben muss, der direkt aus seiner Stadt kommt, sondern das kann beispielsweise auch jemand aus der Nachbarstadt sein oder so. Und also das hat der Alex eben auch erzählt, als wir uns am Samstag getroffen haben. Und deshalb gibt es dazu dann halt nochmal so eine kleine Aufklärungsmail. Gibt es eigentlich schon, irgendwelche Beispiele von Listen oder Direktkandidaten, die jetzt in der Presse aufgetaucht sind? Meinst du von der letzten NRW-Wahl? Nein, von jetzt der anstehenden Wahl. Gibt es denn schon Direktkandidaten? Im Grunde noch keine Direktkandidaten auftauchen, weil der Landesverband beschlossen hat, noch keine Aufstellungsversammlungen einzuladen. Das können nur Direktkandidaten insofern schon sagen, ich bin Kandidat für die Wahl zum Direktkandidaten, also für die Aufstellungsversammlung zum Direktkandidaten. Das kann jemand sagen, aber alles andere ist nicht realistisch und nicht seriös. Nimm das nur Bewerber, dann ist das klar. Darf ich? Also bei uns in der regionalen Presse sind jetzt schon von der CDU und von der FDP die Listenkandidaten quasi bestätigt worden. Und ich habe ja vor, als Listenkandidat mich zu bewerben. Und ich habe mit dem Generalanzeiger Bonn einen Kontakt gehabt und die hätten gerne ein Interview gehabt. Der Kontakt war ungefähr vor 10 Tagen. Und ich habe dann bei uns auf der Mailingliste im Rhein-Sieg-Kreis gefragt, wer möchte sich noch aufstellen lassen. Und jetzt hatten wir 7 Tage so als Frist und es hat sich keiner aufgestellt oder keiner gemeldet. Und jetzt überlege ich halt, an den Generalanzeiger heranzutreten und ihm Informationen über meine Person und eine eventuelle Interviewanfrage zu bestätigen. Wobei der Direktkandidat kann sich auch noch auf der Aufstellungsversammlung selber melden. Also das hat mit jetzigen Fristen nichts zu tun. Nee, es geht um Listenkandidaten. Listenkandidaten können sich auch auf der Aufstellungsversammlung Pampa dort noch direkt melden, wenn sie wollen. Also ist alles möglich. Ja, okay. Aber frag doch einfach deine Mailingliste. Ich habe also den KV-Vorstand und unseren ersten Vorsitzenden, den Markus Brühl, halt gefragt und wir haben eine Vorgehensweise vereinbart, dass ich einfach dann in diesem Zeitungsartikel versuche zu erklären, wie das halt in der Piratenpartei funktioniert und dass das durchaus also auch noch möglich ist, dass sich weitere melden, aber zum derzeitigen Zeitpunkt halt ich für den Rhein-Sieg-Kreis der Einzige bin. Das kannst du gerne tun, das ist völlig logisch, aber wir haben zum Beispiel im Münsterland jetzt letztens den ersten Münsterland-Stammtisch gehabt, vergangene Woche, und da waren immerhin 32 Teilnehmer aus allen 4 Kreisen plus Stadt Münster und wir haben auch mal gefragt, wer denn so im Moment damit überlegt, vielleicht zu kandidieren, und das waren gerade mal 3 gewesen aus diesen 5 Kreisen, da können natürlich noch welche dazukommen, aber das zeigt zumindest, dass so die Erwartungen, das werden dann 200-300 Kandidaten. Das wird nur eintreten, wenn aus Köln, Düsseldorf und Dortmund halt sozusagen jeder Zweite da auftritt. Ja, und damit es nicht peinlich wird, nimm dir ein eigenes Aufnahmegerät mit. Ja, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, Sammy, danke. Es gab einen Artikel in der Zeit über eine Aufstellungsversammlung für Direktkandidaten aus Süddeutschland, wo dann deutlich drin stand, dass die Leute, die gewählt wurden, keine Ahnung vom Parteiprogramm haben. Die hatten ja auch keine. Also ja, ich war auch auf dem Regio-Stammtisch, kam aus Münster halt dazu und ich glaube, dass der Grund ist, dass einige auch vielleicht noch nicht sich offenbart haben, dass sie gerne kandidieren würden oder sich aufstellen lassen würden, weil sie ganz bewusst warten, bis der Bundesparteitag rum ist und wir ein Programm haben, eben Themen statt Köpfe. Also wir sollten echt erst das Programm haben und dann sollten sich die Leute outen, dass sie kandidieren. Ja, die Aussage habe ich auch schon gehört. Ja, was mich wieder dann auf den OWL-Mumble bringt, den ich da letztens so halb freiwillig beigewohnt habe und wo man sich fürchterlich übrigens drüber aufregte, dass der Landesverband es ihnen nicht gestatten will, schon jetzt in nächster Zeit ihre Aufstellungsversammlung abzuhalten und endlich ihren Direktkandidaten zu nominieren. Das kamen die hanebüchtensten und abstrusesten Argumente, wieso das unabdingbar notwendig sei. Man könne ja noch gar keinen Wahlkampf machen und die anderen würden ja schon voll loslegen und vorlegen. Radbert, wisch dir bitte mal den Schaum vom Mund. Das waren zwei, die sich da so dämlich aufgeregt haben. Die haben sich auch längst, Gott sei Dank, wieder ganz undämlich abgeregt. Aber Radbert, du hast das nicht verstanden. Den Wahlkampf machen doch die Direktkandidaten, damit die anderen nichts machen müssen. Außerdem war das jetzt als Scherz, das ist ja OWL, das ist ja ganz woanders. Außerdem waren es in OWL auch nur maximal 6-7, die gesagt haben, sie wollen kandidieren. Also das würde bedeuten, so aus Westfalen kann man im Moment mit vielleicht 20 oder 25 Kandidaten rechnen, was etwa ja die Hälfte NRWs ausmacht, sodass ich immer sehr, sehr gespannt bin, wie viel es dann wirklich werden. Habe ich denn das? Ja, die Sache, die mich da einfach so vernüftert, ist, ich habe die Argumente einfach nicht verstanden und von daher, angesichts des Zeugs, was die sich da zurechtgefaselt haben, da habe ich mich nur gefragt, was steht da jetzt wirklich im Hintergrund? Die hatten irgendwelche anderen Probleme, wollten aber mit der Sprache nicht raus, wieso sie jetzt schon ihren Direktkandidaten aufstellen wollen, hatte ich den Eindruck. Nein, Radbert, entschuldige bitte. Ich fand es genauso beknackt, das weißt du. Das Problem war, dass sie sich in erster Linie darüber aufgeregt haben, dass sie das per Ordnungsdienst diktiert bekamen. Das war alles. Genau, es war das piratige Mandat, wir machen das, wann wir wollen und nicht, wann der Landesverband uns irgendwas vorschreiben will. Habe ich denn das jetzt so als allgemeinen Konsens hier erfasst, dass ich mit meinen Aktivitäten als Listenkandidat in regionaler Presse damit warten sollte, bis der BPT vorbei ist und sich dann vielleicht noch einige aus dem Rhein-Sieg-Kreis geoutet haben, dass sie auch als Listenkandidat sich bewerben möchten? Gehst du das jetzt so lange geschlossen halten, bis du auf der Landesliste stehst? Ansonsten machst du den Menü ganz krass unbeliebt. Ah, warte. Mach das jetzt. Bewirb dich am besten jetzt schon. Geh direkt fett in die Presse. Aber ein weniger, bei dem wir überlegen müssen. Ja, aber... Nein. Ja, darf ich mal gerade? Hey, Björn, was war das mit dir? Also, Beispiel Jürgen Knott, FDP, hier in Bornheim. Hat eigentlich sich mit der FDP in Bornheim verscherzt, geht aber in die Presse und sagt, hallo, ich bewerbe mich als Listenkandidat. Und du willst es dir mit der Piratenpartei auch verscherzen, ja? Ja, deswegen frage ich da hier. Hallo? Darf ich? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, gut. Das wollte ich doch hören. Aber das ist hier der Spelunkencast, ne? Ich finde es übrigens lustig, dass hier mittlerweile mehr Leute im Mumble hocken, als sich das Ganze nachher anhören werden. Du musst das ja auch nicht alles ernst nehmen, was wir sagen. Also Spelunkencast ist, wenn alle Leute sich einmal die Woche daneben benehmen und ich mich benehme wie immer. Nee, nur alle 14 Tage. Dafür unter Alkohol, ich bestehe darauf. Aber das trifft's ganz gut, Björn, das trifft's. Ne? Ich hatte euch doch allen Rum empfohlen. Also ich persönlich brauche keinen Alkohol, um Quatsch zu erzählen. Das ist richtig, Sebastian. Ich meine, wir sind Piraten, natürlich können wir auch so Quatsch erzählen. Sorry da. Apropos Quatsch erzählen, erzähl doch mal was von den AVs da, die dieses Wochenende waren. Ich habe doch nichts gesehen. Die Aufstellungsreform hat alles gesehen. Nee, die ja, es ist doch genug über Twitter gegangen, mir ist schon übel. Also die Aufstellungsversammlung an sich waren ja okay, gut, die haben in Thüringen ein bisschen länger gebraucht, aber an sich die Aufstellungsversammlungen waren ja nicht das Problem war ja Twitter, das ist ja viel schlimmer. Also man kommt ja aus diesem Scheiß gar nicht mehr raus, wenn man nicht bald mal den ganzen Kegelclub Spam blockt. Das ist ja gruselig. Twitter ist viel schlimmer, möchte ich übrigens so stehen lassen. Ich auch sehr gerne. Das sagt ihr doch nur, weil ihr nicht twittert. Was fandest du denn beim Kegelclub gruselig? Ich finde einfach diese... Oh, nur eine Frau unter den ersten 10. Oh, nur 4 Frauen, die da sind. Oh, es ist schon wieder keine Frau auf den ersten Platz gewählt worden. Kompetenz heißt Penis. Was? Oh, da geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich so einen Scheiß lese. Kann ich gut verstehen. Ich generell. Aber in Thüringen gab es doch nur eine Frau, die sich hat überhaupt aufstellen lassen. Ja, was kann doch eigentlich nicht sein, dass nur wenn du dich als Frau aufstellen lassen möchtest, musst du automatisch gewählt werden, weil du eine Frau bist. Das finde ich total dämlich. Ansonsten hat der Rest des Kreises direkt wieder einen Shitstorm an der Backe. Danke, aber bis auf die Formulierung, es kann doch nicht sein. Das wie war das? Also ich wiederhole gerne nochmal, was ich auf Twitter dann daraufhin geschrieben habe. Ich möchte Anerkennung, weil ich was kann und nicht, weil ich Titten habe. Habe ich auch. Jetzt hätte ich fast was Gemeines gesagt. Das böse Wort. Raus mit Seit wann hältst du dich zurück? Denn hier? Ja, interessant. Ja, so viel Publikum, da traue ich mich nicht. Interessant. Ja, klar. Interessanterweise hatte Julitschka also Mund auf, sowas ähnliches getwittert, dass sie genau deswegen keinen Bock hat zu kandidieren, kriegt aber dann genau von der Fraktion die Retweets. Das fand ich dann auch ein bisschen erheiternd. Ja, überhaupt sehr erheiternd alles. Ich kandidiere einfach nur nicht, weil ich mir das nicht zutraue. Es hat jetzt weder was mit Geschlecht noch sonst irgendwas zu tun. Sollte es auch nicht. Also ganz ehrlich, die ganze Quotendiskussion macht eigentlich nur eins, das habe ich heute auch mal irgendwann getwittert, die zementiert nur die Unterschiede und am Ende freut sich das Patriarchat, sonst keiner. Ich habe heute getwittert, dass ich hundertprozentig, dass sich nichts geändert hat, hundertprozentig gegen Quote bin. Die Retweets waren reichlich, erfreulicherweise waren es Männer. Frauen haben sich zurückgehalten. Aber ich stimme dir auch voll und ganz zu, Sammy. Wenn die mich nicht ständig darauf stoßen würden, würde ich ja auch nicht ständig darauf achten, ob Männer oder Frauen schreiben. Weil man kommt ja nicht mehr drum rum, das ist ja gruselig. Ich vertausche das sogar manchmal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn die keinen expliziten Avatar haben. So wie ich. Erinnert mich daran, dass ich mir endlich mal eine Frau als Avatar zulegen sollte. Am besten irgendein Pornomodel. Warte mal. Oh. Ich fang doch einfach mal an, mit dir eine Frau zulegen. Troll! Du kannst dir auch einfach lange Haare machen. Ich habe mir jetzt einen Bart zugelegt, so einen schönen Moustache. Dir fehlt der Mittelscheitel, Sudden Übrigens Grey. Gefällt weißt mir du, das warum? Du siehst nicht aus wie Dali. Danke, mir gefällt es auch sehr gut und ich hätte auch sehr gerne einen Bart. Also wenn ich einen Bartwuchs hätte, dann hätte ich gerne einen Backenbart. Kannst ja mal den Bär fragen, ob er dir was abgibt. Das kommt mit dem Alter, Chrissy. Der Backenbart? Frauenbart. Er schreibt die Ohrhaare, die man sich bis unten kämmen kann. Bewako, du bist doch nicht alt. Habe ich gesagt, dass ich von mir spreche? Genau, letztes Mal haben wir auf meinem Alter rumgeritten. Wer ist heute dran? Solange ihr nicht auf meinem Alter rumreitet, reite ich mit. Ich bin raus, ich bin zu jung. Da kann man doch auch drauf, da kann man doch auch drauf rumreiten. Ich bin auch jung. Zu jung, ja. Ich werde immer in meinem Rewe immer nach meinem Ausweis gefragt, wenn ich Alkohol kaufen möchte. Ach, du auch? Wir sollten eine AG gründen zwischen Twenturs und Seniorenpass. AG reiten. Oder das. Ich auch bei. Quer durch die Pampa. Meine Frage für Bochum. Sind irgendwelche von dieser komischen AG, oder wie heißt das, AG Saunaclub? Oder vom Saunaclub hier? Ja. Saunaclub. Wo geht ihr hin an dem Abend? Also ich werde auf einen 30. Geburtstag gehen und dementsprechend nicht in die Sauna. Aber du kannst den Saunaclub antwittern und die haben sicherlich schon sich eine Sauna gesucht, wo wir dann hingehen werden. Und wenn du Empfehlungen hast, dass die alle bei uns im Hotel hängen werden. Nein, also bisher sind das immer öffentliche Saunen gewesen. Das Hotel ist mit 10 Meter von der Halle weg. Wenn ihr anfängt, darf ich? Wir sind aber letztes Hallo. Mal auch ganz Hallo. Lange gefahren dafür. Also auch irgendwie so... Ihr seid ein Militär gefahren. Oder meinst du letzten BPT? Letzten BPT, glaube ich. Gut. Also es war auf jeden Fall, wir fahren da auch schon ein bisschen weiter für. Ist egal, Hauptsache schön. Also ich weiß halt, dass unser Hotel, das ist nur 10 Meter von der Halle weg. Wir haben da zum Glück noch Zimmer inklusive Sauna und allem bekommen. Und die haben halt wohl auch eine richtig große Sauna unten irgendwie mit drin, in so einem Wellness-Teil. Wie heißt das Hotel? Das müsste ich jetzt nachgucken. Die ganzen Unterlagen hat der Gieber. Und dann guck mal, ob man Gäste mitbringen darf. Meine Frage wäre jetzt eher, ob diese ganze AG überhaupt sich im Klaren ist über die eigentliche Hauptbedeutung, die heutzutage mit dem Wort Sauna-Club konnotiert wird. Ja, natürlich. Ich frage nur der Sicherheit halber. Klär mich auf, Radbert, bitte. Das nennt man heutzutage Puff. Oh, prima. Ich warte jetzt drauf, dass irgendeiner von der AG einen Stream fordert. Warum nicht? Was fordert du? Ich warte drauf, hier drei Leute von der AGÖA hier oder vier oder fünf. Wo bleibt die Stream-Forderung? Ich verkneife mir gerade. Wir können doch einen Spelunkencast aus der Sauna machen. Der also wird immerhin aufgezeichnet. Ich wäre auch dafür, dass es einen Videostream gibt, der auf der BPT-Seite verlinkt wird. Jetzt war der Videostream aus der Sauna? Seid das selber schuld. Hört mal mit diesem Transparenzkram auf, das ist Quatsch. Das ist lustig. Transparenz, glaube ich, auch genau. Gar nicht sehen. Oh, ich glaube, ich muss wieder Holarius zitieren. Nicht schon wieder. Hört mit dem Transparenzkram auf, wir hatten das Proxy von Michelle hier reingeschmuggelt. Proxy vom Flinger möchte ich mal unterstreichen. Übrigens, der Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, war es Rheinland-Pfalz? Nee, Thüringen. Einer von den beiden. Ja, 19. Habe ich gerade auch gelesen, das 19. Rheinland-Pfalz war es. Ja, richtig, richtig gute Vorstellung hingelegt hat er. Und der ist nicht Astrologe? Und er ist nicht Astrologe, er ist kein Esoteriker, kein Druide und er schmeißt nicht mit Bachblüten um sich. Was ist denn aus dem Philosophen geworden, der da auch angetreten ist? Ja, frag mich nicht, es waren ja drei und ich habe da irgendwie immer die Tendenz abzuschalten. Also so mental. Machst du das öfter? Mental abschalten, ja. Sonst erträgst du das ja nicht in dem Laden hier. Der arbeitet bei der Fraktion. Ich mach mal Hallo? Ich kann dich verstehen, Schreibreform. Ich löse das Problem mit Alkohol, das geht auch. Nee, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, wenn ich da jedes Problem... Nee. Wärst du nur am Saufen, oder was? Ab 9:30 Uhr Landtarage vollklatscht. Das Problem kann man lösen mit einer ganz gesunden Portion Humor. Ja, das hilft auch immer. Also wenn es zum Heulen nicht mehr reicht, einfach lachen. Genau. Übrigens habe ich mit den Robbenbabys, die du zählst, Björn, so ein irgendwie so Mitleid. Ja, ich weiß. Ist weiter Gras. Fick die Robbenbabys. Björn, pass auf. Hast du eigentlich schon mal dem Kollegen, der da diese Flauschmail von eingangs geschrieben hat, mal gelesen, was der sonst so schreibt? Ich habe hier gerade eine lustige von ihm. Möchte ich das wissen? Ich weiß nicht. Es ist ellenlang, aber ich gebe nur mal kurz den Einstieg zum Besten. Ich schreibe diese Mail auf mehreren Listen, weil ich vermute, dass es alle Mitlesenden angeht und eventuell einige Ähnliches erleben oder erlebt haben. Thema Streitkultur. Ein Sprichwort sagt, Übung macht den Meister. Da sollte man denken, dass unsere Streitkultur besser werde. Ich habe aber den Eindruck, sie wird in Anführungszeichen schwieriger. Ich möchte hier kurz auf Vorgänge aus meinem KV schildern. Eventuell, wieder abgekürzt, passiert es so oder ähnlich auch in anderen KVs. Ich möchte meinen KV zunächst mal KVX nennen, um mögliche Shitstorms nicht zu provozieren. Und da hat er wohl irgendwie eine Schreibsperre rum oder so. Das war jetzt aber erhellend. Also ich kann euch sagen, dass bei uns auch... PAV-Anfragen reinkommen, weil sich Leute auf Mailinglisten so schlecht verhalten, ob wir denn bitte diesen PAV übernehmen würden. Ja, finde ich gut. Ich meine, in Bochum gibt es ja auch zahlreiche, die sich ständig daneben benehmen. Ich habe gehört, auf dem Kreisverband werden jetzt auch erzieherische Maßnahmen für die Mailingliste gefordert und diskutiert und all sowas. Gebe zurück an die Bochumer. Das habe ich als Witz empfunden. Das war kein Witz, der hat das ernst gemeint. Nee, ja. Doch, die Two-Strike-Regel war ernst gemeint. Wir haben Akte abgelegt und holen den Scheiß auf die Mailingliste durch irgendeinen Troll bei uns rein. Ich glaube, ich habe in den Tisch gebissen. Hier ist ein riesengroßes Loch drin. Ich habe nur gelacht. Ich fand's nicht so witzig, weil ich an dem Text geschrieben habe und er das dann diese harte Regung reingeschrieben hat. Tja, was fängst du mit so einem Quatsch auch an? Wer sich in die Barbe gibt, fällt daran um. Und da ich versucht, es abzumildern. Und da habe ich dann eins drauf bekommen. Ja, warum macht ihr so einen Scheiß, Mann? Wahre Worte. Wann ja, ist denn das der Symbol verschwunden? Das ist ja schade, dass er jetzt weg ist. Er hat eine konkrete Sachfrage und er hat dann eine ausführliche Antwort bekommen. Können wir uns mal statt uns nur über Blödsinn und Scheiße zu unterhalten, über irgendwas Erfreuliches unterhalten, bitte? Nein, wir sind hier im Spelunkencast. Ich auch für die kleine Süße. Ich habe noch was, ich habe nur eine Verschwörungstheorie. Oh ja. Oh ja. Und zwar ist die heute speziell von Hilarius, geht nämlich wieder um meine Tagen. Ja, herrlich. Hau rein. Und zwar, meiner Tagen ist ja voll am Hintern des Landes. Und da wird das ist schon mal falsch, rein geografisch also ganz gesehen. Ehrlich, das du ist warst noch nie im tiefen Sauerland, oder? Nee, aber ist ja auch egal. Das ist jetzt nicht weiter relevant, wie tief Alter. Das jetzt im Hintern drin ist. Stopp. Im tiefen Sauerland. Was ist das denn? Pampa, tiefe Pampa, allertiefste Pampa? Meiner Tag direkt an der A45, viel zentraler kannst du im Sauerland nicht leben. Ich dachte, aber nur für Autofahrer. Ich dachte immer, Sauerland wäre nur kommst du mit dem ÖPNV kommst du besser nach Winterberg und wesentlich schneller von jedem Ort in Nordrhein-Westfalen aus, als man meiner Zagen. Aber ja, als Autofahrer stimmt das. Jetzt lass ihn doch mal seine Verschwörungstheorie erzählen. Hier, genau. Jetzt lass kleinen Kaimi mal ausreden. Also, vielleicht ist in meiner Zagen... Meiner Tagen ist ja nicht zentral in NRW, formulieren wir es mal so. Und da ist ja nie was, da findet nichts statt, da fährt kein Pirat hin, gar nichts. Und deswegen hat der Vorstand sich gedacht, Chrissy, hör einfach mal weg, der Vorstand hat sich gedacht, wir schicken jetzt die Aufstellungsversammlung nach Meiner Zagen, dann kommen da ganz viele Meiner Zagener dahin und die freuen sich voll, dass wir nach Meiner Zagen gehen, wo sonst keiner hinkommt, und deswegen wählen die alle Leute, die aus dem Vorstand antreten. Und deswegen haben wir es dann leicht auf die Liste zu kommen. Ja, das ist richtig cool. Vielleicht stimmt das sogar. Ja, der Vorstand hat sich ja auch eigentlich bei praktisch allen, die da hinkommen, mit der Entscheidung Meiner Zagen so richtig voll beliebt gemacht. Meine Verschwörungstheorie ist eigentlich mehr, dass die Meiner Zagener Piraten selber, beziehungsweise die aus dem tiefen, mittleren oder hohen Sauerland konspirativ irgendwie durch Gedankenkontrolle den Vorstand beeinflusst haben, um ihre eigenen Chancen zu stärken. Und siehe, wir haben den ersten Listenplatzbewerber für die Landesliste. Er kommt aus Lüdenscheid und heißt Dirk Ulbricht. Oh mein Gott, jemand aus dem Sauerland will sich auf einem AV aufstellen lassen, der im Sauerland ist. Das ist extrem. Also es ist ja so, ich habe er kandidiert erst ab Platz 5 bis 9. Das ist so richtig durch die Brust ins Auge. Es ist ja so, ich habe ein Päckchen bekommen, ja. Und dieses Päckchen, als ich es aufgemacht habe, da war das voll mit rosanem Papier und so. Und ich hatte es dann rausgenommen und da drin war eine herzförmige Schachtel. Und ich wusste nicht, von wem es ist. Dann habe ich es aufgeklappt und dann habe ich da drin gesehen, die Bewerbung für Meiner Zagen, und da stand dann halt drauf, Chrissy, taste that, und wenn's dir geil schmeckt, in Meiner Zagen gibt's noch mehr, und da gibt es dann die Winteredition. Und da war ich einfach so heiß da drauf, dass ich gedacht habe, Alter, scheiß auf alles, ich muss nach Meiner Zagen. Also ich hätte auch gewettet, dass sie sich mit Schuhen bestochen haben. So Verdammt. Ist es nämlich gelaufen. Und alle aus dem Vorstand haben diese Pralinen bekommen. Und deswegen, ja, haben wir Meiner Zagen genommen. Du meinst, ist alles schon eine Übernachtungsmöglichkeit? Die Strassstein-besetzten Meiner Zagen-Pumps. Ja, natürlich. Ja, so ist, wenn euch da mal irgendeiner fragt, wieso die Sauerländer auf die Landesliste in NRW gekommen sind später, dann werdet ihr euren Kindern erzählen können. So war das damals. Das Schlimme ist, dass diese Erzählung von Chrissy jetzt von einigen Leuten, gerade im Kreisverband Köln, so übernommen wird und als wahr. Nee. Kann mal jemand auf Twitter gucken? Ich weiß auch schon von wem. Heute nicht mehr, es reicht. Kreisverband Köln hat mich mehrheitlich geblockt, das nützt leider nichts. Das ist so dämlich. Okay, warte, ich muss das vielleicht noch mehr übertreiben. Okay, also es war kein Päckchen mit Pralinen, es war ein Pony. Man hat mir ein Pony geschickt. Ein rosanes. Und dieses Pony hatte in den Arsch einrasiert: Chrissy, lass mich dein Hengst sein, komm nach Meiner Zagen. Und, hat's geschmeckt? Es war geil, ich habe selten so tolle Äpfel gegessen. Chrissy, du sollst nicht so schamlos lügen. Mach auf einer Katze bitte kein Pony. Die haben dir eine Katze geschenkt. Das taugt mir nach. Aber diese Nachricht kann man doch auf dem Katzenarsch gar nicht lesen. Wer wird sich dazu trauen, dir eine rasierte Katze zu schicken? Außerdem, Sammy, macht's gar keinen Sinn, wenn auf dem Katzenarsch ein rasiert ist, lass mich dein Hengst sein. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, jetzt fängt Julia Schramm an nachzutreten. Ach, egal. Allerdings, nee, nach der Erklärung von Chrissy verstehe ich jetzt, warum ich 6 Kisten Kölsch hier stehen habe und an jeder hängt ein Zettel mit Ortler. Und ich bin froh, dass ich nicht Briefträger in Neuss bin. Ja, den Briefträger habe ich an die Pralinen gegeben, das Pony habe ich halt behalten. Wenn ihr wüsstet, wie schön das heute ist, endlich mal von Herzen lachen können. Ich könnte ja doch einen Witz erzählen. Nein! Ach doch, komm, lass ihn. Mir fällt gerade keiner ein. Tobi ist nicht da, es lohnt sich nicht. Keine Schnappatmung. Keine Witze über Ottler. Nee, da musst du auch keine Witze mehr drüber machen. Ich habe hier noch was aus Kalifornien. Punk, punk. Oh, stimmt. Das ist gemein. Ottler mumbelt nicht. Das ist echt gemein. Entschuldigung, es ist überhaupt nicht gemein, dass Ottler nicht mumbelt. Ich habe heute übrigens einen neuen Begriff kennengelernt. Es gibt ja Leute, die so Mumble und Wiki und so, das ist nicht so deren Sache und Mailinglisten schon mal gar nicht. Das sind dann die sogenannten Analogpiraten. Und das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie Analogkäse. Aua, das schmeckt aber nicht. Genau, das ist nämlich gar kein Käse. Das ist aber böse. Ja, es ist ganz schlimm. Ihr bringt mich manchmal dazu, bösartig zu sein. Und das finde ich gar nicht gut. Warum nicht? Weil ich das eigentlich nicht bin. Und dann schäme ich mich. Aber das macht doch Spaß. Ja. Komm, das gehört in der Spelunke dazu. Das ist nun mal so. Finde also, den Shitstorm in dir. Sunny, wenn du noch richtig böse wirst, wirst du nur wählbar für mich. Mach keinen Scheiß. Ich dachte, das wäre ich schon. Ja, aber doch nicht mit Bildung als Thema. Wie bitte? Aber doch nicht mit Bildung als Thema für den Bundestag. Stimmt. Ist nicht mein einziges Thema. Ich muss doch sehr bitten. Von Bildung hat Björn nun mal keine Ahnung. Das kann man nun mal, ist nun mal so. Kann man nichts machen. Ja, da hast du nichts von mitbekommen, ne? Aber ich glaube, er hat ein bisschen Bildung, habe ich so das Gefühl. Der Schreibreform doch so ein bisschen hat er. Ja, aber bestätigen, Edge. Es gibt ja einen Unterschied zwischen ein bisschen gebildet sein und Ahnung von Bildungspolitik haben. Also das merkt man ja öfter mal. Da sage ich jetzt nichts zu. Das kriegen wir auch immer klar mit. Ich wollte jetzt eure Mailingliste nicht flamen. Hi Daniel, dankeschön. Guck das mal, Kandidat. Ja, ich finde, wir sollten mal ein paar von den Leuten hier fürs Krähennetz Shanghai. Ja, wer hier im Spelunkencast mitmacht, der muss auch jetzt mit podcasten, ne? Ist klar. Ja, ne, so vergrößern wir unser Team, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Keine Zeit. Ich bin weg. Ich sehe auch ein Zeitproblem bei mir. Ja, ja, aber um hier stundenlang sonntagsabends in der Spelunke rumzuhängen, dafür ist die Zeit da. Hm? So haben wir es gern. Wenn die Arbeit ansteht, seid ihr alle wieder weg. Keine, ich hänge hier, weil es gleich was Ernsthaftes gibt. Um 21 Uhr. Deswegen hänge ich hier und weil es mir Spaß macht und weil Sonntag ist und ich keine Schule habe und ich beschlossen habe, heute nicht mehr zu twittern und so weiter. Was gibt's denn Ernsthaftes? Psyche, Gesundheit. Ja, gibt Psyche sich heute auch noch? Also bei der Kombination aus Psyche und Gesundheit kann ich ja nicht mitreden, tut mir leid. Also die psychisch gesund? Die Psychopiraten treffen sich wieder, meinst du? Nein. Bitte. Polarius, du sagst du schon. Ich mache nur gleich mit Wirk, gehe ich gleich in die Aufnahme 2 und mache einen kleinen Podcast. Psychiatrie war heute genug. Es gab einen Artikel in den Ruhrnachrichten, wo sie doch tatsächlich reingeschrieben haben, Schizophrenie, eine Form der Persönlichkeitsstörung. Also, oh, bei sowas geht mir immer die Hutschnur hoch. Ja, super, ne? Guckt das an. Tobi fordert gerade den Rücktritt der Schatzmeisterin des Landesverbands NRW. Auf was? Und ich dachte, er ist krank. Ja, der ist krank. Wo? Ihr seid doch alle krank. Mann, sensationsgeiles Pack. Ja, Reporter und so. Radbert, du musst deine Wohnung nicht umräumen. Ja, vor allem push to talk, ne? Das ist immer so, wenn der sich aufregt. Kann ich bestätigen. Ja, push to talk kann Leben retten. Ja, da steht's. Buxegine sollte jetzt gehen. Ja, ich sehe das genauso. Das ist eine einzige Aufforderung, sich zurückzuziehen. Boah, das war ist ganz doof. Liebevoll gemeint, sie soll jetzt endlich nach Hause gehen und aufhören zu arbeiten, ihr Witzbolde. Das ist auch eine ziemlich gute Idee. Die gute Steffi hat an einem Wochenende in Frankfurt das Kompliment bekommen, dass sie wohl die einzige Schatzmeisterin seit 2 Jahren sei, die überhaupt etwas gebucht hätte und sie ist jetzt bald fertig damit. Das musst du dir mal wegtun. Reintun. Aber das ist ein schöner Spruch von Grabstein. Sie ist die Einzige, die etwas gebucht hat. Ich bin zu konstruktiv für diese Runde hier, ne? Ich sollte wieder sowas mit Ponys und Pferdeäpfeln und Pralinen erzählen. Also, ich bin auch gerne konstruktiv. Haben wir jetzt eigentlich schon den Witz von Kaimi gehört? Die Verschwörungstheorie. Oh, bitte nicht. Die hatte er doch gerade. Aber er hatte noch einen. Nee. Ich habe heute keinen Witz. Ich bin heute ganz traurig. Nein, wir machen keine neuen Sachen. So, ich spiele immer nur die alten Lieder. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Zum Beispiel, was haltet ihr heute von dem Spiegelartikel heute, dass Marina unbedingt ein Comeback anstrebt und auch ihre Antwort und so? Erzählt doch mal. Dass Marina geblockt hat, dazu ist doch eindeutig und genau das kann man dann auch von dem Spiegelartikel halten. Sag mal, wo bleibt eigentlich eure Empathie hier? Der Kaimi hat gesagt, dass er heute traurig ist. Kaimi, warum bist du traurig? Weil mir keiner erzählt, was das für ein komischer Spiegelartikel ist. Tja. Wer nicht traurig. Ist auch vielleicht manchmal besser, es nicht zu wissen. Ja, das also, kann man echt getrost ignorieren. Ich habe beschlossen, auch keine Spiegelartikel mehr über das Thema Piraten zu lesen, nach Möglichkeit. Also wir haben heute am Infotisch darüber beraten, dass wir uns ein Schild zulegen sollten, wo wirklich drauf steht: Traue keiner Presse, informier dich. Und den das fand ich sehr cool. Dumm an den Infostand reinhauen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine richtig gute Idee und das meine ich ernst. Ich finde ja, die jungen Leute sollten erstmal zu Ende studieren. Ja, Oma. Oder was Anständiges lernen. Hä? Ja. Rasier du erstmal dein Bart. Ich würde gerne mal was wissen. 1 und 1 ist 2 normalerweise. Sagen Sie den Spelunkengast. 6 mal 9 ist 42, habe ich auch lernen müssen. Ich habe gestern getwittert, dass sich der Landesvorstand trifft, intransparent, und es hat nicht ein einziger geschrien, wo ist die Aufnahme, wo ist das Protokoll, was ist los? Sind wir euch eigentlich völlig egal geworden? Hat sie nicht gesehen. Hör mal, Chrissy, wo ist die Aufzeichnung? Hä? Her damit, los, jetzt, hier. Also Chrissy, das ist doch klar. Du merkst doch, dass wir euch vertrauen, dass wir klug geworden sind, dass wir solche blöden Fragen nicht mehr stellen. Alles falsch. Es ist ganz einfach. Ganz NRW sagt, es kommt doch sowieso im Krähennest. Nee, wir haben einfach eingesehen, dass wir vom Vorstand sowieso keine Infos bekommen und die haben auch nichts Interessantes zu besprechen. Deswegen kann man viel besser auf der Fraktion rumhacken. Ja, danke, Das ist gut. Das gebe ich mal so weiter. Abrechnung kommt dann bei der nächsten Vorstandswahl, wenn man wiedergewählt werden möchte. Ja, also ansonsten bekommt ihr die Ergebnisse natürlich dann wieder irgendwie so präsentiert und könnt dann sagen, Hinterzimmerpolitik, dann sagt ihr einfach, das ist doch in Soest entstanden und so. Ansonsten, wenn man eure Entscheidungen hinterfragt, kriegt man eh nur pumpige Antworten über den Blog. Möchte irgendjemand gegen Soest meckern? Nein. Wir haben uns ja meckern nicht. Ich hätte da einen kleinen Atomsprengkopf. Habe ich aus den USA mitgebracht. Ach, du meinst den Einstieg. Chrissy, beim nächsten Mal, dann beschließen wir einfach die gesamte Basis. Wir ignorieren das. Das habt ihr ja jetzt. Wenn wir Ergebnisse erfahren, aber bitte nicht aus dem Spiegel, sondern aus anderen Zeitungen dann, ja? Ja, ich habe überlegt, ich spreche mit der Bild. Ich habe mit der Mayritz ganz gute Kontakte. Das ist aber Spon, nicht Bild. Warte, wie heißen die andere? Meerholz. So, ihr Lieben, ich gehe mal in den anderen Raum. Ich kann dazu viel Spaß sagen. Wir machen das dann genauso wie Felix Mangert. Wir haben ja heute im Postillon gelesen, der hat den VfL Wolfsburg gefeuert und wird jetzt wohl wahrscheinlich alsbald einen neuen Verein präsentieren. Landesverband. Vorstand feuert Landesverband. So rum geht's natürlich auch. Und du meinst, der Vorstand soll die Basis feuern? Ja, einfach entlassen, diesen ganzen Pöbel rausschmeißen. Entschuldigung, sieht irgendjemand, wo Hularius hingegangen ist? Aufnahme 2. Alles klar, danke. Dann hau ich auch da hin? Was macht der da? Das finde ich jetzt auch irgendwie verdächtig. Was tun die da? Die konspirieren über ihre sinnlosen Bildungsanträge. Hinterzimmerpolitik. Vor allem, wir sitzen jetzt hier mit dem Spelunkenkast in dem Aufnahmeraum, wo die Zuhörer zuhören können. Das bedeutet, der Blödsinn wird jetzt übertragen. Und das, wo es um Themen geht, also Inhalte und so, kann jetzt keiner hören, erst hinterher. Ist ja auch viel interessanter, oder? Ich weiß gar nicht, was die Piraten mit Themen zu tun haben. Den Spelunkencast hört sich danach sowieso niemand mehr an, also dann lieber jetzt. Themen sind doch albern. Wir wissen jetzt auch, wie man die Quoten pusht, einfach irgendwas mit Sex drüber schreiben. Ja, wenn euch meine kritischen Stimme aus Bochum hören will, sollte man vielleicht TJ hochziehen. Ja, habe ich vorhin schon versucht. Wieso kann ich hier keine Leute hochziehen, ey? Macht mich mal zum Hochzieher. Warum sollten wir das machen? Ich möchte es. Achtung, fürs Protokoll, der Mann, der sonst jeden runtermacht, möchte jetzt Leute hochziehen. Ja. Ich kann das, habe ich gerade festgestellt. Und schwupp ist er schon wieder weg. Sie möchte nicht. Hey, könnt ihr mal aufhören, die arme TJ hier durch die Räume zu jonglieren? Das sieht ja wirklich aus. Jetzt ist sie da, hallo. Hallo. Ja. Erzähl uns von deinem Kreisverband. Was? Nicht du. Oh Gott. Ja, Chrissy, wusstest du noch nicht? Wir haben den Kreisverband Neuss gegründet für euch, weil ihr nicht in die Puschen kommt. Ich hoffe, ihr habt gehört, wie schockiert ich war. Wir hätten dann aber gerne euer Büro. Geht das vielleicht? Nein. Dann müsst ihr erstmal an mir vorbei. Dann kann ich da gar nicht mehr im Hugo Kaffee trinken. Merkt ihr was? Herrschaftsansprüche. Wir nennen es intern auch schon Neuss-Rhein-Westfalen. Naja, der Daniel ja, hat aber ist gar so nicht so weit hergeholt. Abgelassen. Der meinte so, ich käme aus dem Osten. Osten ist relativ. Zu Recht. Ich meine, neulich ist mit 3 Leuten im Landesvorstand von nur noch 8. Und dann haben wir ja noch 2 in der Fraktion, die da auch im Vorstand sind. Ich finde, das sieht nach einem Plan aus. Und wenn ich ihr wäre, dann würde ich da Landesschiedsgericht. Also wenn ich ihr wäre, ich würde mal an den Neusser Stühlen sitzen. Entschuldigung, könntet ihr mal bitte den Landtag kurz durchzählen, wie viele Leute aus Neuss inklusive Mitarbeiter im Landtag sitzen? Ich glaube, es sind 8, oder? Oh nein. Wenn Neuss ein Vorort von Düsseldorf ist, kommt das dann hin? Nee, es sind tatsächlich 7 Leute aus Neuss, die inklusive Abgeordneten da arbeiten. Und Bianca liest die Pressemitteilungen ein, ne? Also das würde ich auch sagen, da müsst ihr mal ganz dringend drüber nachdenken, was die Neusser so für einen Einfluss auf euch haben. Ja, ich werde geheime Botschaften reinlesen. Wenn man das rückwärts hört. Ich habe übrigens doch noch einen schlechten Witz, der geht auch schnell. Gerne. Der Landesvorstand steckt ja auch mit der Fraktion unter einer Decke. Boah. Ist das ein Witz? Ich dachte, es wäre so. Finde ich überhaupt nicht komisch. Das nennt sich Wortwitz. Gibt es da irgendwelche Beziehungen, von denen wir noch nichts wissen? Also oder hast du den Witz wieder falsch erzählt? Genau. Hast du nein, wir hatten so eine Flasche nicht dabei. Ich habe es immer gewusst. Also ich persönlich glaube... Du musst schon Namen nennen, damit wir lachen können. Dass die versuchen, möglichst sich so absprechen, dass möglichst große Gates rauskommen durch die Handlungen des jeweils anderen. Ach, vor allem Nebenschauplatz. Chrissy hat doch vorhin die Stream-Forderung verlangt. Okay, ich verlange in dieser Sache volle Transparenz inklusive Schlafzimmer-Stream. Plus 1. Ich möchte das aber nicht. Überstimmt. Ich habe eine Katze. Und das Pony sollten wir auch fragen. Ja. Das kann man ja verpixeln dann. Ich finde das so toll, dass ihr meine Argumentation, ich habe eine Katze, überhaupt nicht hinterfragt. Das ist dann einfach schon das Totschlagargument. Die Katze kann man auch verpixeln. Oder die bekommt so ein Tuch über den Kopf, damit man sie nicht erkennt. Ich habe aber auch Persönlichkeitsrechte. Ich habe eine schwarze Katze. Ich kann die als Zensurbalken vor meine Körperteile halten. Ich habe sogar 2. Rasierst du in die Seite Körperteile rein, dann bitte nicht filmen, oder was? Ich sehe von meinem inneren Auge das erste Meme von einer Katze mit so einem schönen Ding über dem Kopf mit einer Strumpfmaske und unten drunter steht Mushy Riot. Der schwarze Block. Das passt doch. TJ, bist du für oder gegen Baumfällungen? Die ist wahrscheinlich vor allen Dingen dagegen, dass du ihr hier blöde Fragen stellst. Aber das passt so schön. Das passt so schön zu den Pussy Riots Schemba Bochum. Stimmt, die haben wirklich Schemba geschrieben, ne? Oh. Radbert, beißt du schon wieder in deine Tastatur oder was machst du für komische Geräusche? Das scheint alles nur so. Kaimi wollte letztes Mal mein Tastaturmodell anhand des Klimperns erraten, hat es aber nicht geschafft. Ich dachte eigentlich immer, du antwortest auf diese ganzen Videos, die auf den Seiten, wo du bist, immer aufpoppen. Möchtest du mit mir reden? Ja. Das in Wirklichkeit beantworte ich meine Leserbriefe. Ah. Und meine Fanpost. Das Aufbau von so vielen Videos. Das geht doch schnell, oder? Das Aufbau von so vielen Videos spricht gegen. So schnell, man muss vorher einen entsprechenden Alkoholpegel aufbauen. Spricht gegen die Verwendung eines vernünftigen Werbefilters. Ich finde, das wäre eine gute Serie im ZDF Radbert und Grimmig. Das erinnert mich, dass mein Odler-Filter wieder einschalten wollte. Dein was? Mein Odler-Filter. Ich hatte alles, was Odler gepostet hat und alle Mails, wo der String Odler Pinoff auftaucht, im Löschfilter. Dadurch war die NRW-Liste echt super lesbar geworden, aber zur Transparenzdebatte habe ich sie wieder rausgenommen. Ich finde, der heißt übrigens Odler, nicht Odler. Deswegen sage ich ja Odler. Genau. Ja, was ist denn jetzt? Was ist mit dem Podcast mit euch beiden? Wir hatten euch gefragt, du und Odler zusammen einen Kandidatengrillen-Workshop und vorher machen wir einen Podcast mit euch beiden. Was ist jetzt? Du hast dich nie dazu geäußert. Odler hat gesagt, sie macht es. Du hast noch nichts dazu gesagt. Jetzt hier, Butter bei die Fische. Ich hab mich ohne Unterlass dazu geäußert. Und zwar dahingehend, dass ich lieber, zahlreiche Dinge mache, einschließlich mit Pfählen lassen. Ich finde, Björn sollte das machen, der ergänzt sich viel besser mit Odler als ich. Ich. Und der KV-Karnevalsverein. Nein. Genau. Und mit ihrem KV hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun, oder? Ich interpretiere das, wie ich das möchte. Ach so. Nur weil du wenn Kölner Odler hast, geht, willst dann du nicht mit Odler das Bootcamp machen. Jetzt haben wir es alle gehört. Zum ich twittere das eben kurz. Prost. Die Abkürzung von KV Karnevalsverein ist doch KVKV. Ich finde das irgendwie irritierend. Hm. Ich bin der persönlichen Meinung, dass wir mit Ottler und Schreibling eine Art Piratenhochzeit feiern sollten. Nein, so Ottler. Nicht Ottler. Ja. Ich finde euch garstig. Das musste wirklich mal gesagt werden, ja. Muss ich sagen. Also irgendwann wird sie diesen Spelunkencast vielleicht mal hören und ich finde es irgendwie scheiße. Ja, dann kriegt sie vielleicht endlich mal mit, dass sie aufhören sollte, zu jedem verschissenen Weltthema Kacke über die NRW-Mailingliste zu posten, aber sie schnallt es ja nicht. Entschuldige bitte, die NRW-Mailingliste ist so ungefähr das Trashophon der Welt. Und wenn eine einzige Person darüber Kacke schreibt, dann ist das noch relativ wenig. Ich habe diese Liste nicht mehr abonniert, nachdem ungefähr vor einem Jahr da so viel Kacke drüber gelaufen ist, dass ich keinen Bock mehr hatte, das zu lesen. Und die Leute, die sich das ernsthaft antun und sich über eine einzige Person beschweren, die sind irgendwie in ihrer Wahrnehmung gestört. Du weißt also gar nicht, wovon wir reden, ja? Schön erklärt. Vor allen Dingen möchte ich unterstreichen, hoffentlich hört Ottler sich genau diese Passage jetzt mal besonders gründlich an. Verstehend. Weißt du so? Denn ich glaube, ich habe die schwere Befürchtung, Ottlers Sicht auf die Piratenpartei ist nicht nur durch den KV-Karneval definiert, sondern vor allem durch das, was auf der NRW-Mailingliste abgeht. Und möglicherweise Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, die nimmt das ernst. Also man sagt ja immer, dass Frauen nicht kandidieren, weil deren Fell nicht dick genug ist. Aber bei Ottler frage ich mich immer, wie dick das Fell von der eigentlich ist, dass die das alles aushält, weil die jeden Tag an den Kopf geworfen kriegt, ist der Hammer. Ja, ihr seid doof. Wenn du den gesamten Nahostkonflikt am Arsch hast, so wie unser Cyber Warrior auf dem KV Karneval, dann, weißt du, ist das alles nur Kinderkacke. Sie ist die persönlich Verantwortliche für den Syrien-Konflikt. Ja, und wenn man diese ganzen Gräueltaten etc. und so weiter in seiner persönlichen Verantwortung abwickeln muss, dann kann man sowas einfach nicht mehr tangieren. Apropos Syrien. Wenn ihr euch über sowas aufregen könnt, dann mach doch deinen Kack-Spam-Filter wieder an und lies nicht, was sie da schreibt. Ich meine, ich habe dich ja auch geblockt. Ja, finde ich übrigens super scheiße. Ich finde, das ist das ultimative Fehlverhalten für jeden Piraten, Leute zu blocken. Christi, Moment, stopp. Ich wollte gerade sagen, aber du hast sie geblockt. Auf Twitter müsst ihr ja auch nicht folgen. Ich habe sie nicht geblockt. Sie darf alles lesen, was ich schreibe. Data must flow. Ja, aber in dem Moment, wo es persönlich wird, da finde ich das Bloggen der Leute doch ganz gut. So, es geht nicht um zum Bloggen, Thema hier. Es geht um Blocken auf Twitter. Wer einen da blockt, den darf man nicht mehr lesen. Entschuldige mal, ich komme aus dem Rheinland, das ist mein Akzent. Dann halt blocken. Wegen erkläre ich ja. Wir schweifen hier gerade ab. Wir haben nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar hat Ottler was ganz Wichtiges vergessen. Oder habe ich nur die Mail von ihr verpasst zu dem Thema, dass die syrischen Panzer sich verfahren haben? Du hast doch Ottler auch geblockt. Nö, manuell. Ich lese es einfach nicht, aber ich sehe ja das Thema der Mail. Ja, ich lese das nicht, aber ich sehe mir es an. Klasse. Hä? So eine Mail? Ich kann manuell halt relativ schnell weiter. Wenn im Postfach so eine Mail ist, dann sieht man, was das Subject von der Mail ist. Und dann weiß man schon so grob, worum es geht. Naja, auf jeden Fall, da habe ich irgendwie von Ottler eine Mail zu erwartet. Da kam aber nichts, jetzt bin ich ganz enttäuscht. So schnell kann das gehen. Jetzt fehlt sie dir. Sprich sie drauf an. Öffentlich auf der Mailingliste. Ja, kann ich mal machen, ja. Du bist doch der Teilzeit-Troll, der Selbsternannte. Ich glaube, jeder trollt mal ganz gerne zwischendurch. Ja, das ist aber und auch ich finde. Sache... Red nur. Bitte. Ich finde, wir sollten den Begriff Troll auch ein wenig positiver besetzen, weil wir alle mal gerne trollen. Und für die richtig bösen Menschen sollten wir uns vielleicht einen anderen Begriff aussuchen. Ja, sowas wie Arschloch zum Beispiel. Super. Ist nur schwierig, weil das so als Formalbeleidigung gelten kann oder so ähnlich. Ach, Arschloch ist für Twitter Troll. Zu lang. Also man könnte auch Mailinglisten Arschloch Trolls. Sagen oder so. Man kann es ja auch definieren. Ich bin für Droll. Gesichtsarschloch. Also ich habe im Wiki extra für eine Person eine Kategorie angelegt, die heißt, sag nochmal Kaimi, wie heißt die genau? Was? Ich glaube, die heißt Benutzer hat genügend Trollerfahrung. Und wie viele Leute sind da drin im Moment? KIB. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Ich fordere eine Frauenquote für diese Benutzerkategorie. Diese Kategorie wird verliehen. Ist Parteitagsgrillen auch Trollen? Nein. Das hängt auch drauf an. Genau, es hängt von den Fragen ab. Ich kann mich noch erinnern, wo ich auf dem letzten LPT jemanden gefragt habe, ob er in seinem Studium irgendwas gemacht hat. Es war ein Bewerber für das Schiedsgericht, Landesschiedsgericht. Das Jurastudium und so. Ich finde aber tatsächlich bei einer Aufstellungsversammlung, say more, die antworten nicht die Frauen. Bei einer Aufstellungsversammlung oder so geht das jetzt. Moment. So, Lokalstunde. Der Samer versucht mich zu trollen. Bei einer Aufstellungsversammlung muss man schon vernünftige Fragen stellen, also keine Trollfragen, das wäre ja blöd. Der Radbert hat sich gerade selber ein Ding, die Kaimi. Warum Kaimi? Weil was habe ich gerade gemacht? Wir haben die stumm gestellt. Warum ist Kira oben und warum ist sie stumm gestellt? Ich habe es versucht, aber ich habe da ja meine Leute. Oh, ich will da nicht raus. Aber wir müssen doch Kira, du bist aber die Nena der Piratenpartei, du musst hier rauf. Außerdem haben wir eine Frauenquote zu erfüllen. Also Frauenquoten sind scheiße. Ihr könnt alle ganz still sein. Ich bin für die Frauenquote und ich habe mir das jetzt alles angeguckt. Ich habe mir angeguckt, welche Fragen die Frauen bekommen, welche Fragen Männer bekommen. Ich habe mir das alles geduldigst angeguckt und ich weiß, ich will eine Frauenquote. Wie die auch immer aussehen soll. Also die kann durchaus 15-20% sein. Oh, Frage. Wie meinst du denn, dass eine Quote das Problem von unfairen, ungleichen Fragestellungen löst? Das geht nicht nur um die Fragestellungen. Also insgesamt, ich bin schon lange bei den Piraten, bin eigentlich gar nicht so unbeliebt, habe mich für den WUFO beworben, habe mir eine Zeitspanne von 2 Wochen gesetzt, wie viele Leute mich unterstützen, ob das 20 sind oder ob das nicht 20 sind. Es waren keine 20, ich habe es zurückgezogen. Das sind so quasi ganz normale Sachen, da bin ich auch gar nicht in Richtung Wahl gekommen. Ja, das ist prima. Dann hätten wir also an diesem Wochenende eine Frauenquote von 25% gehabt und hätten jetzt eine bachblütenschmeißende Druidin auf der Liste gehabt. Großes Kino. So wieder charmant. Es geht ja nicht darum, wenn die Piraten in der Lage wären, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich Frauen einigermaßen wohlfühlen, dann geht ich fühle mich wohl. Das du bist doch keine Frau. Die da sind, fühlen sich natürlich wohl. Und die anderen, die sich nicht wohlfühlen, sind erst gar nicht da. Hallo? Aber was sollen wir denn machen? Sollen wir unsere Parteifarben in rosa ändern und überall nur noch Duschkissen nehmen? Nein, mein Gott, was habt ihr für eine Frauenvorstellung? Also das kostet das auch an, wenn die Frauen haben. Ich wollte gerade sagen, ich bin eine Frau. Ja, eben. Jedenfalls, als ich das letzte Mal noch geguckt habe. Ja, das ist ja völlig egal. Was habt ihr eine Vorstellung von Frauen? Dennoch, auch die Frauen. Die also Frauen sind zum Teil genauso maskulistisch und schräg drauf wie die Typen. Und das macht die Sache nicht besser. Also die Realität bleibt. Wir haben 50% Frauen in Deutschland. Wir haben in der Politik bei den Grünen, glaube ich, auch so 30%. Nein. 40? Das Nein, weniger. Im Moment, wo wir eine Frauenquote in der Piratenpartei kriegen, ist diese Partei für mich absolut unglaubhaft geworden. Okay. Ich möchte nicht irgendwen wählen müssen, weil es eine Frau ist. Bei den Grünen gibt es da übrigens Abstufungen, weil wenn das nicht erreicht wird, dass diese 50% Frauenquote irgendwie erreicht werden, dann haben die noch so einen komischen Paragraphen, den man dann in Kraft treten lassen kann, sodass dann eben doch mehr Männer da auf diese Posten kommen können. Ja, und wenn man auf Ortsversammlung der Grünen geht und es will keine Frau mehr reden, darf danach auch kein Mann mehr reden. Ja, guten Morgen. Kira, willst du jetzt demnächst deine Erststimme an die Grünen geben und deine 2 Stimmen nur an Piraten, oder wie hast du es vorgestellt? Hä? Was hat das jetzt mit Stimme zu tun? Ich bin bei den Piraten, um da auch innerhalb der Partei was zu vergeben, zu verändern. Und was soll ich denn da irgendwie eine andere Partei wählen? Wenn ich zu den Grünen wollte, wäre ich bei den Grünen. Hallo, was ist das für ein saudummes Argument? Was möchtest du denn hier in der Partei verändern, also damit die Partei für Frauen attraktiver wird? Ich soll... Eigentlich, also das war völlig klar, danke für diese Aussage, bitte, ich soll zu den Grünen gehen, wenn mir das hier nicht passt. Also friss oder stirb. Vielen Dank. Kira, wartet überhaupt nicht, sondern das war völlig entlarvend. Wir sind hier im Spelunkencast. Von daher ist jetzt die nächste sinnvolle Frage, was meinst du, sollten wir in der Partei verändern, damit sie für Frauen attraktiver wird? Ausnahmsweise ernst gemeint. Also ich finde es ja sehr attraktiv hier mit so vielen Männern. Das ist die andere Seite als Jäger und Sammler, was manche Frau ja auch ist und ich auch durchaus schon war in meinem Leben, ist man natürlich super gut aufgehoben bei den Piraten. Also du hast viele unerfahrene Männer und wenn du jetzt eine aktive Frau bist, ist das für dich eine super Umgebung. Aber ist es das, was die Piraten wollen? Ich glaube, da schätzt du Vaku falsch ein, die ist verheiratet. Das ist, glaube ich, nicht ihre Motivation. Also jetzt ich mal als Frau was dazu. Ich habe mich anfangs auch lange nicht getraut, irgendwie aktiv zu werden bei den Piraten, weil ich so ein Bild hatte im Kopf, Männerpartei, Computerpartei etc. Und jetzt bin ich froh, dass ich mich doch durchgekämpft habe und nicht nach meinem Geschlecht beurteilt werde. Musstest du dafür kämpfen? Nein, ich musste nicht dafür kämpfen, weil ich eine Frau bin, sondern ich habe mich einfach so durchgekämpft, weil das für mich eine Anstrengung war, als politisch absolut ungebildeter Mensch. Ah, okay, ja, das wollte ich nur klarstellen. Nö, das hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun. Wie gesagt, ich fühle mich auch nicht jeden Tag als Frau oder manchmal fühle ich mich auch einfach als Eichhörnchen und hätte ich mich als Eichhörnchen durchkämpfen müssen. Also ich finde es ehrlich gesagt schwer, dich nicht als Frau zu beurteilen, wenn ich weiß, dass du eine Frau bist und sobald ich sehe, dass du eine bist, ist es halt für mich so... Ja, das ist dann halt in meinem Kopf automatisch eine Kategorisierung einer Person nach einem Geschlecht. Und wenn es geht ja um das persönliche Gefühl. Und wenn ich sage, ich fühle mich heute nicht als Frau, dann ist das halt so, egal wie ich aussehe. Ja, aber das ist es ja dann nicht für mich, weil ich sehe halt immer noch, dass du eine Frau bist. Ja, aber wo ist denn das Problem? Also, das macht man ja mit allen möglichen Dingen. Ich kategoriere auch Leute als dämlich oder als beratungsresistent oder als intelligent oder als, was weiß ich, sinnvoll beschäftigt. Schadet ja nicht. Also wenn man damit jetzt keine bessere oder schlechtere Qualifikation für irgendwas verbindet, ist das auch vollkommen egal. Kira, das war jetzt auch keine Beurteilung, aber ja. Die Bianca sagte halt eben, dass sie ganz froh ist, dass sie als also nicht bei nach ihrem Geschlecht beurteilt wird, wenn sie bei den Piraten ist. Aber ich sehe ja nun mal, dass sie eine Frau ist. Also ist das Erste, was ich aufnehme, wenn ich jemanden sehe. Vor allem, wenn ich Bianca sehe. Bianca hat dunkle Haare, Bianca ist so und so groß, sie ist eine Frau und solche Sachen. Also, ja, aber du kannst zum Beispiel doch nicht sagen, dass ich auf der letzten KMV gewählt worden bin, weil ich eine Frau bin. Ich bin doch höchstwahrscheinlich gewählt worden als Verwaltungsmensch, weil ich als weiß, was ich da tue. 700. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das führt uns in ein ganz tiefes Fahrwasser. Ganz tief bin ich jetzt vom Fahrwasser, als Piraten 700 waren. Da war die Nicole Hartung im Vorstand, im Bundesvorstand und da galt sie als absolute Quotenfrau. Also die Piraten brauchen gar keine Quote. Sie haben irgendwie sowas im Hinterkopf. Ein paar Frauen ist nicht so schlecht für die Optik. Aber das ist nicht das, was ich meine. Kira, ich wollte mich übrigens nochmal sozusagen entschuldigen. Es war jetzt nicht als Vorwurf gemeint, sondern nur so als... Frage einfach, als neutrale Frage. So, jetzt nochmal. Also, wenn wir eine Quote kriegen, heißt die Quote ja 50% oder mindestens 50% kriege ich. Würde ich jetzt mal sagen, unter Umständen bei der nächsten KV-Wahl in Bochum ein echtes Problem. Dann muss ich Männer wählen, die ich nie wählen will. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, ich möchte gerne mal irgendwo für die Parteiwerte wissen, ob irgendwo nachgewiesen ist, dass Menschen nicht gewählt worden sind, weil sie eine Frau sind, oder dass Menschen gewählt worden sind, weil sie eine Frau sind. Das sind diese Behauptungen, die immer irgendwie in Massentweets in den Raum geschmissen werden. Das ist aber auch so. Ja, wo steht, beweis das mal bitte, das ist einfach eine Behauptung, beweis ja, die doch mal. Ja, ist eine Behauptung, okay, dann guck dir die Aufstellungsversammlung in Bayern an und guck, was die Frauen für Fragen gekriegt haben und wenn du es dann nicht merkst, dann tust du mir einfach leid. Und das also, mit der Moment und das mit der Nicole Hartung, dass die irgendwie die Quotenfrau war, das haben mir die Piraten quasi nach dem dritten Tag, als ich da war, sofort klar gemacht. So, also wenn ich zu fair, möchte ich nur mal sagen, die vorderste Frau, die sich da positioniert hat, die ist nach meiner Ansicht noch verdammt gut bedient mit dem siebten Platz. Die mag so toll sein, wie sie will. Sie hat als Plattform für ihre Wahl benutzt bei dieser Aufstellungsversammlung, dass sie quasi der kleine Pilotfisch von dem großen Seekor ist, der dem mit dem Alltagstrotz frei hält. Also jetzt macht mich stumm. Also, weil sie ist so verkauft worden, weil das auch. Sie hat doch gesagt, macht mich stumm, oder? Oh, bitte. Ich hab darum gebeten. Aber ich glaube, sie hat es nicht ganz ernst gemeint. Jetzt mach wieder ein. Hey, Zensur ist nicht hier. Ich hätte mich jetzt auch sehr dafür interessiert, was sie dazu zu sagen hat. Kira. Sie hat sich doch so vorgestellt. Ich meine, das hat sie wirklich. Sie hat das selber gesagt, aber was soll man sagen? Also, ne, sie hat bestimmt wesentlich bessere inhaltliche Werte, kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann die Kira jetzt bitte mal widersprechen? Was ist denn das? Ich kann die nicht anmachen. Ich kann die auch nicht anmachen. Sie hat sich selber stumm gestellt. Also will sie nicht auf uns reden. Jetzt werden hier Leute ziemlich willkürlich taubstumm gestellt. Nee, gut, nur der Radfährt, das ist nicht willkürlich. Ja, aber mal wirklich die Frage in den Raum. Es kam ja auch heute, Seitix hat getwittert, die eine Frau weiß nicht, was ein, was war das, Deep Freeze? Things Freeze? Keine Ahnung, ich wusste es auch nicht. Du weißt es auch nicht. Quick Freeze. So, die Frau wurde es gefragt, wurden es die Männer gefragt. Wenn die Frauen wirklich andere Fragen gestellt kriegt, nach dem Motto, wir haben keine Ahnung von Technik, deswegen stellen wir eine Technikfrage, ist das ja auch schon ein Zeichen. Das ist ja im Prinzip ein Ausdruck dafür, dass das Verhalten doof ist. Die Frage ist, würde eine Quote dieses Verhalten ändern? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Gegenfrage. Wenn wir keine Leute wählen würden, die technikaffin sind, dann erklär mir mal die Zusammensetzung im Landtag NRW, bitte. Ja, irgendeiner hat heute auch getwittert, NRW hat das Problem nicht, was man ja teilweise sieht. Ich weiß es nicht. Man könnte sogar sagen, NRW hat das genau gegenteilige Problem. Es ist ja der Spelunkenkasten, deswegen gehe ich jetzt mal ganz steil. Um unseren Konflikt Chrissy dann nochmal vor diesem Hintergrund auszutragen, was vielleicht dann irgendwann mal perspektivisch zu einer Entblockung führt. Wenn sich da ein Mann hingestellt hätte auf unserer letzten Landesparteitagsgeschichte und gesagt hätte, ja, ich möchte zwar in den Vorstand zweiter Vorsitzender werden, aber Zeit für meine Pressearbeit habe ich nur von 17 bis 18 Uhr, aber das macht ja nichts. Und dergleichen Dinge. Und auch ich arbeite nicht inhaltlich, dann habe ich hochgradige Zweifel, ob der in den Vorstand gewählt worden wäre als zweiter Vorsitzender. Kannst du dich irgendwie daran erinnern, welche Rede der Fitz gehalten hat? Und dass er zufälligerweise unser Vorsitzender ist und dass er angetreten ist mit den Worten, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit für den Scheiß. Also langsam reicht's mir auch mal. Der hat damit kokettiert. Nee, der hat nicht kokettiert. Der hat das ernst gemeint. Der hat das ernst gemeint. Das hat er im Kandidaten-Podcast auch gesagt. Der hat gesagt, er geht voll arbeiten. Er wird gucken, dass er eine Reduzierung kriegt, aber er wird sehr viel delegieren und sich ein Team zusammenstellen, der ihm viel Arbeit abnimmt, weil ansonsten das ehrenamtlich nicht zu schaffen ist. Das war vorher bekannt. Das war zu hören, das hat er so gesagt und muss ich ganz ehrlich sagen, da gebe ich Christi recht. Hat Fitz so gemacht und ist trotzdem gewählt worden. Ja, ich wollte gerade sagen, sie hat es doch dann auch genauso gemacht, hat sich dahingestellt und ganz ehrlich gesagt, wie es ist. Und wenn man sie dann wählt und sehr, sehr viele haben sie gewählt, dann muss man damit klarkommen, also dass sie das gesagt hat. Ich hatte eine Zweidrittelmehrheit und das ist ziemlich viel, finde ich. Und das ist sicherlich nicht nur, weil ich nett lächeln kann. Wenn das beim Fitz auch schon so funktioniert hat, dann denke ich mir, also irgendwo muss es ja anscheinend nicht daran liegen, dass ich die kleine Studentin bin. Ja, also vor allem, ich sag mal, mach du. Ah, Entschuldigung. Also ich gehe auch nicht mit allem konform, was unser Vorstand da so macht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die schon viel mehr machen, als sie vorher eigentlich geplant hatten. Ich weiß nicht, ob da was dran ist an dem Gerücht, was ich gehört habe, aber der Fitz muss ja sogar schon Ärger auf der Arbeit irgendwie gekriegt haben, weil er zu viel macht. Ich frage mich gerade, wenn ich das hier so höre, habt ihr keine vernünftigen Gründe, Leute nicht zu wählen? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich war mir bei der Kiste eigentlich sehr sicher, bei der RPT-Wahl, wen ich da wähle und wen ich dann nicht wähle, aus welchen Gründen. Und Geschlecht darum kann da jetzt nicht drauf. Doch, darum ging es doch gerade. Du hast doch gesagt, dass Leute deswegen gewählt worden sind. Was wolltest du denn damit sagen, was du gerade angesagt hast hier, ob Leute gewählt worden sind, die sich mit der Nummer aufgestellt hätten? Ja, wären sie wahrscheinlich, wenn sie genauso bekannt gewesen wären und die Leute gewusst hätten, wie die Menschen arbeiten, oder? Nein, ich habe da nicht den Eindruck, sondern ich habe den Eindruck, dass es danach Beliebtheit geht, wie bei einer ganz normalen Klassensprecherwahl. Aber das ist doch eine Klassensprecherwahl. Er macht sich ja mit guter Arbeit. Das Problem ist, du kannst nie ganz objektiv urteilen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Daniel, oder sagen wir jetzt mal für die nächste Liste, für unsere Bundestagsliste, den Daniel kenne ich, da weiß ich, was sich dahinter verbirgt. Die anderen, den kann ich nur, da weiß ich halt jetzt nur aus dem Internet Bescheid. Natürlich urteile ich dann beim Daniel auch subjektiver. Die Frage ist ja auch, wie entsteht denn Beliebtheit? Also wenn jemand schon mal beliebt ist, dann hat er ja auch, vertritt er zumindest eine Meinung oder hat Meinungen vertreten, die auch von einer großen Menge dann vielleicht auch mitvertreten wird. Also hat er sich da ja schon mal irgendwie dann auch beliebt gemacht. Naja. Da gibt es ja diese große Diskussion, ob man sich über Themen beliebt gemacht hat oder ob man, wie hat irgendwas mal, so ein Brötchen-Politiker ist. Also nicht inhaltlich gearbeitet hat, aber immer entweder irgendwie Brötchen oder irgendwas verteilt hat, um darüber bekannt zu werden und die Leute kennen ihn, dann wird er gewählt. Da gibt's ja auch diese Diskussion. Da kann sich immer jeder daran erinnern, dass er bei jeder Veranstaltung war. Ja, also das ist, ich sag mal, was Björn ist jemand, das habe ich schon erlebt, der guckt sich weit voraus die ganzen Wiki-Profile an, googelt die Leute und hat ein Auge darauf, was die Leute so machen und macht sich im Vorhinein ein Bild. Das Problem sind die Leute, die sich vorher kein Bild machen, sich vorher nicht auf der Liste angucken, nicht kategorisch sagen, wer spontan kandidiert, hat keine Chance, weil da hatte ich keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und dann geht man hin, macht sich eine Liste, wen von den Vorwissen, was finde ich gut, und dann können sich mit ihrer Rede noch qualifizieren oder disqualifizieren. Und dann ist man gut vorbereitet und geht dann in die Wahl rein, weil die Leute vorher bekannt sind. Problem sind die Leute, die das nicht machen. Die machen nur nach Rede und dann wird dann nach Sympathie durch die Rede oder durch Sympathie habe ich mal gesehen gewählt. Ja, ich bin da sehr gespannt. Also beim letzten Mal konnte man es ja noch durchgehen lassen mit, wir hatten nur 2 Wochen Zeit. Aber das kann man diesmal ja so nicht sagen. Also auf Listenwahl bezogen jetzt. Problematisch werden die Spontankandidaturen. Da musst du dann einfach Finger haben und Netz in der Halle, dann geht's. Aber ansonsten ist es echt schwer. Nö, brauchst du nicht. Die werden einfach nicht gewählt. Hängen fertig aus. Ja, die werden aber eben doch gewählt, wenn sie einen gescheiten Auftritt hinlegen. Das ist doch gerade eben die Sache, die ich gerade versucht habe, damit anzudeuten. Und ich glaube nicht, dass es bei unserer nächsten AV anders werden wird. Und also, ich glaube, dass die Situation massiv verschärft werden könnte dadurch, dass wir eventuell, also gesetzt den Fall, wir hätten kein gescheites Internet. Also ich breche jetzt mal mein Wahlgeheimnis. Ich werde keinen Spontankandidaten wählen und ich werde niemanden aus dem Landtag wählen. Wer wurde denn bisher als Spontankandidat bloß durch eine Rede überhaupt gewählt? Ich sag mal zwei Leute an. Also fast gewählt. Letzte Mal war Kerstin, die ist nur ganz knapp gescheitert. Die kannte vorher, glaube ich, ungefähr keiner. Aaron König. Und, Geschenkt Aaron König, ist zu lang her. Das ist nicht zu lang her, weil das ist genau noch so wie vorher. Der ist super aufgetreten, hat damals den Piraten klar gemacht, kann mit Medien, ist so mit Kamera und Fernsehteam hinterher aufgelaufen, konnte sich super ausdrücken und so weiter. Also es war nichts, man muss Piraten nur beeindrucken. Egal, jetzt sind sie etwas weiter, dann muss man sie mit anderen Sachen beeindrucken. Im Bufo ist jetzt ja der Alios noch ganz spontan, hat er ja noch ganz spontan kandidiert. Und Aphelia war auch eine Spontankandidatin. Aber Alias hat sich vor allem für einen anderen Posten interessiert und dann wurde spontan der stellvertretende Vorsitzende im Doppelpack ausgerufen. Also es ist nicht so, als hätte man von Alias vorher nie irgendwas gehört. Stimmt, hast recht. Und wenn man unbekannte Leute mit reinnimmt, ist Buxirine auch so ein Phänomen. Die kannte, glaube ich, auch keiner so wirklich, ne? Weil so lange ist sie ja noch nicht dabei. Nee, ich könnte sie auch nicht. Oh, stimmt, ja. Steffi, Staatsmeisterin von uns. Aber das ist halt ein absoluter Glückstreffer, muss man echt sagen. Gut, ja, haben wir jetzt 2 Glückstreffer und diverse Faschos. Was soll man dazu sagen? Ich meine, ne, Marina weiß man nicht zu vergessen. Ich habe halt Schwierigkeiten damit, auf den nächsten 6er im Lotto zu spekulieren. Und ich frage mich dann auch, aber das ist ein ganz anderes Thema im Grunde, wieso sind wir jetzt schon wieder auf den Spontankandidaten? Gerade eben waren wir noch bei den Frauen. Das ist halt genau, Spelunkas, das bewegt sich halt immer dahin, wo es sich gerade hinbewegt. Kennst du das? Weil du anfängst, mich anzusaugen. Abwärtstheorie ist ja auch Hauptsache Minirock und Titten, da wird man schon gewählt. Will mal jemand die Sammy wieder hochziehen? Ach warte, ich habe den Niedlichkeitsfaktor vergessen. Kann das nicht sein? Sag es mal so, das mit dem Minirock kann ich machen. Ja, ja. Ich auch. Also ich habe dafür die Titten. Sie sind sogar behaart. Wir sollten auch. Wenn ich da ein bisschen Futter kriege, ich das auch noch hin, das ja nur. Dinge, die ich niemals über Radbert wissen wollte. Boah. Tja, Radbert, um diese These zu belegen, wirst du eine Schauspielerin engagieren müssen, den Jahresbeitrag zahlen müssen, die Klamotten kaufen müssen, die auf die Bühne schicken zur Aufstellungsversammlung. Für sowas brauche ich doch mal um Geld zu bezahlen, ich bitte dich. Außerdem funktioniert das nicht, die ist doch eh schon gekauft. Die AV. Die ist was? Gekauft, das haben wir ausgerechnet, kostet doch nichts. 8.500 Euro für einen Platz im Bundestag, yay. Boah, Schweigen im Wald. Das habt ihr ja schon mal erklärt. Ich hab vergessen, den Spendenlink zu posten. Wo ist das? In NRW? Ja. 8.000? Ja, heftig spare, wann ist eure Aufstellungsversammlung? Ende Januar, Wochenende. Dann gib mal Vorsicht, das ist mitten im Sauerland, es wird im Tiefschnee versinken. Das ist völlig egal, also für 8.000, das ist ein guter Deal. Die 8.500 sind natürlich unter der Prämisse, dass du dir 5 andere Leute suchst und zusammen die Leute bestichst, weil die ersten 6 kommen ja dann bei 5% auf jeden Fall rein. Wenn du es alleine machst, ist es ein bisschen teurer, nämlich 6-mal so teuer. Wenn ihr mir vorher ein Pony schenkt, dann lege ich auch ein gutes Wort für euch ein. Ich mach dir ein Pferdesauerbraten, reicht das? Nein, ich möchte darauf reiten können. Aber Pferde kann man doch nicht, sollte man doch nicht essen. Außerdem gerne auf den Braten reiten. Ja, genau. Auf wäre das erste Mal, das erste Mal, dass ich einen Vorteil davon hätte, dass ich eine Verwandte habe, die in Reiterkreisen Beziehungen haben. Wie kriegst du da Pferde Sauerbraten über die? Nein, aber einen Pony könnte ich bestimmt irgendwo besorgen. So, sag mir, für dich lege ich unter keinen Umständen ein gutes Wort ein. Tut mir leid. Ach so, ja, ich wollte es doch hören. Wenn ich dir einen Pony schenke, kann ich dann die Ponystimme an Radbert delegieren? Nein. Zwei Ponys? Nein, du kannst mir auch einen ganzen Jeder hat seinen Preis. Schenken. Komm, jetzt hier, Versteigerung. Biete drei Ponys. Wer bietet mehr, damit ich für Radbert noch mal ein nettes Wort übrig habe? Radbert in den Bundestag. Dann können wir ja das auch wirklich verankern, gesetzlich. Als Maß einer Taktlosigkeit gilt ja Radbert, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Nur in Bezug auf mich. Nee, das ist doch schon ein bisschen bekannter ist er schon. Also berühmt nicht, aber ein bisschen bekannter ist er schon. Aber er kann das Rüffelstilzchen und das ist natürlich... Das gibt einem zu denken. Ja, das wäre schön im Bundestag, da mal bei einer Rede. Aber Radbert ist doch lernfähig. Der ist erst polterter und dann verläuft sich das Gott sei Dank im Sande, wenn er erkennt, dass er Unrecht hat. Nee, also immer, dass man sich erholt von Erkenntnis, war da nichts zu sehen. Wir haben beim letzten Mal im Schwilluppencast übrigens vergessen, irgendeine Kampagne zu starten. Ich finde, wir sollten heute ausrufen, dass wir eine Kampagne starten, um Korax, Goxi und Radbert in den Bundestag zu bringen. Oh! Das wird schwer. Ich finde, wir sollten Radbert in ein Ponykostüm stecken und dann der Christi schenken. Also dann bin ich eigentlich auch für Dude. Also ein bisschen Strafe muss für die alle sein. Boah, Radbert, also wählen dürfte, ich würde sagen, lass uns dann lieber auf einen Kandidaten konzentrieren und das müsste Korax sein, weil er hat einfach die Bestkarten. Also wenn Radbert im Ponykostüm kommt und ich darf mir dann die Sporen aussuchen, die ich benutze, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Nimmst du dann Schafe? Kopfkino. Oh, oh. Darf ich jetzt twittern, Chrissy überlegt, Radbert zu reiten? Nee, oder? Ja. Wenn du es nicht tust, tue ich es. Bitte schreibe. Chrissy überlegt, Radbert die Sporen zu geben. Das wäre mir lieber. Ist immer noch doppeldeutig genug. Kannst du ja schreiben, ihm reitend die Sporen zu geben? Beim Reiten. Das ist auch nicht weniger doppeldeutig. Ja, doch, aber es ist eindeutiger doppeldeutig. Der war schön. Meinungsbild. Ich freue mich übrigens, dass du den Mund wieder auf hast. Ich bin extra deswegen hochgekommen vor Schreck. Wie viel Radbert hat denn dieser Tweet? Der war noch nicht taktlos, ich bitte dich. Also wir könnten natürlich auch einfach alle Leute wählen, die wir in Nordrhein-Westfalen weghaben wollen. Volker Steude. Da sind dann aber Leute, die ich wählen würde, die ich eigentlich lieber raus hätte. Das finde ich nicht so gut. Volker Steuer und Gregor Sommer können gut loswerden. Nein. Du weißt, dass Chrissys Twitter-Account nicht Chrissy ist, ne? Hab ich das falsch geschrieben? Vaku? Du liebe Güte. Das wird dir die Chrissy aus Australien gleich sagen, dass sie nicht verstanden hat, was du ihr da geschrieben hast in Brisbane. Kein Problem. Vaku, unliebsame Politiker schiebt man doch nach Brüssel ab, dachte ich. Ja, stimmt. Also zwei Chancen. Unser Tech-Team für Brüssel, Radbert und Senfikon. Ich habe mich jetzt korrigiert, das war ein Flüchtigkeitsfehler. Ein Flüchtigkeitsfehler mit vielen Buchstaben. Wo sind die Sporen dabei? Ich sehe keine Sporen. Der Bernd Pirat schreibt mich auch bei Twitter immer falsch. Der schreibt immer @sdicke, aber ich heiße @killerdicke. Ja, aber den Killer nimmt dir doch keiner ab. Das heißt, soll ein Synonym sein für toll. Vor allen Dingen ohne Kettensägen. Wie, Vaku, führt man eigentlich eine neue Kategorie im Piratenwiki ein? Indem man sie erstmal schreibt und dann draufklickt und die Seite anlegt. Ja, Seite anlegen muss ja nicht mal sein. Das mache ich jetzt erstmal. Doch, man muss die Seite auch anlegen, sonst bleibt die Kategorie ja orange, also ohne Link. Ja, und? Nee, der Link funktioniert, dann kriegst du das angezeigt, dann hast du zwar ein Editorfenster, aber darunter stehen dann alle Seiten der Kategorie. Ja, MediaWiki ist, sag ich mal nichts. Kaimi, wenn du jetzt anfängst, die verschiedenen Wiki-Formen zu flamen, werde ich dich spätestens im Laufe der kommenden Woche darauf hinweisen, dass wir für die Fraktion gerne eine andere hätten. Ja, weißt du, guck mal, das Problem mit Media-Wiki ist genauso wie mit der Demokratie. Das funktioniert alles nicht, aber es gibt trotzdem nichts, was irgendwie besser läuft. Okay, das ist einzusehen, aber bisher habt ihr das doch ganz gut hingekriegt. Ich sage jetzt nicht, wir sind ja auch nicht die Bundes-IT. Die ist ja total unfähig, ja. Genau. Ich glaube, die ist einfach nur unterbesetzt. Das ist auch möglich, allerdings führt diese Unterbesetzung dann zu Unfähigkeit. Wenn man diese Unfähigkeit durch Personalzuwachs beheben kann, wäre das überlegenswert, da Leute für anzuwerben oder Werbung dafür zu machen. Björn, meintest du, das unterrepräsentiert jetzt mengenmäßig? Ja, ich glaube, es sind einfach zu wenig Leute. Alles klar. Wir machen einfach unser eigenes Wiki mit Blackjack und Noten. Ich habe schon mal die Idee gehört, wenn alle Landesverbände gegenseitig das Wiki spiegeln und sozusagen intern hin und her geschoben wird, damit nach außen dann gar nicht mehr sichtbar ist, wenn der Server ausfällt, sondern das wird auf ein anderes Wiki-Exemplar sozusagen dann weitergeleitet, wo die gleichen Daten gespiegelt sind. Geht denn die Welt unter oder öffnet sich ein Wurmloch oder sowas, wenn wir uns alle gegenseitig spiegeln? Nein, aber dann gibt es weniger Ausfälle wahrscheinlich. Du weißt doch, aber gerade dieses Spiegeln funktioniert nicht. Explodiert der Planet. Ich möchte, dass das mit Wurmlöchern passiert. Ich möchte kein Wurmloch hier haben. Wer weiß, ob man nicht reinfällt. Ich dachte, Wiki ist ein Wurmloch. Unser Wiki ist unser Vogonismus-Tool. Wiki ist der Fnord. Nein, der Fnord hat ein Wiki. Auch das. Und jetzt sind alle sprachlos. Haben wir dann kein Geld mehr, über das wir reden können? Ich habe gerade einen guten Witz gelesen. Ich fand ihn gut. Ja, erzähl. Lass hören. Aber bitte nicht falsch erzählen. Passt so zum Thema Gender. Frauen verstehen einfach alles falsch. Ein Typ erwacht im Krankenhaus aus dem Koma. Am Bett steht ein Doktor und fragt, gut, dass es Ihnen besser geht. Aber ich muss Sie einfach mal was fragen. Schwere Knochenbrüche, dicke Veilchen, Blutergüsse am ganzen Körper, ein Milzriss. Sind Sie in eine schwere Kneipenschlägerei geraten? Der Mann schüttelt den Kopf. Nein, das ist beim Golfspielen mit meiner Frau passiert. Wir waren gerade bei einem schwierigen Loch und haben beide unsere Bälle auf eine benachbarte Kuhweide geschlagen. Wir suchen also unsere Bälle und da sehe ich im Hintern einer Kuh etwas Weißes. Ich gehe also hin, heb den Schwanz der Kuh und sehe im Arsch des Tieres einen kleinen Golfball mit dem Monogramm meiner Frau. Ich drehe mich also zu meiner Frau um, immer noch den Kuhschwanz hochhaltend und rufe, hey, der sieht aus wie deiner. Was dann passierte, weiß ich nicht mehr. Oh Mann. Ich fand den auch gut. Na fast. Für mich gerade wieder einen von den beiden Haien in Findet Nemo. Haben wir jetzt genug Witze oder muss ich jetzt nochmal in Google schlechte Witze eingeben und den ersten Treffer vorlesen? Ja, auch rein. Hallo Steff. Wieso, Kaimi? Das schaffst du doch meistens auch ohne Google. Nee, das mache ich immer so, wusstest du noch nicht? Okay, ich nehme jetzt den ersten Treffer, den ich gefunden habe, und schlechte Witze. Ja, tschau, oh, der ist so schlecht. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Siehste, sag ich doch, ist ganz schlecht. Oh, bitte. Ich dachte, der arbeitet ja nur ganz normal. Der Hallo, Dr. Wallinger hatte noch eine nette Idee zum Thema Gender. Eigentlich kamen wir auf das Thema über Nackt-Paintball draußen im Winter im Sauerland, aber wir könnten doch unsere RV-Veranstaltung einfach nackt draußen machen mit den Kandidaten, dann sehen eh alle gleich aus. Untenrum. Du meinst auch im Sinne der Transparenz dann, oder was? Genau. Sollen dann nur die Kandidaten akzeptieren oder auch die? Nur die Kandidaten. Ich kann dir ja nicht, das ist doch an den Haaren auf der Brust. Der hätte sich das auf jeden Fall mit Brüsten, bitte. Ich friere. Aber da hätte sich das auf jeden Fall mit einer Kandidatenflut erledigt, glaube ich. Ja, und wir kämen an einem Wochenende durch. Friert Sammy jetzt schon oder erst im Januar? Beim Gedanken an den Januar. Außerdem habe ich eben das Unwort des Jahres gekürt, laut und deutlich, auf Twitter. Quote. Das Unwort des Jahres. Ich sage es. Quote, Quote, Quote, Kopf von Kira, yay, und ich bin dafür. Ich weiß nicht, welche Quote, also nicht 50% unbedingt, aber je nachdem eine passende Quote bin ich voll für. Kira, was für eine Quote, Hauptsache. Weißt du, was du machen solltest? Mhm. Und zwar könntest du das entsprechende Video von der ist der Typ Rahmschnitzel featuring Gronkh entsprechend umvertonen. Quote, Quote, Quote, Quote, Quote. Ich bin dafür, dass wir die Diskussion über die Quote weiter aufheizen, indem wir die raus. Quote nicht einführen. Dann wird das ganze Thema nämlich die ganze Zeit auf der Bildfläche sein und Frauen werden mehr Möglichkeiten haben, ins Gespräch zu kommen. Also, solange das irgendwie nämlich in der Diskussion ist, ist es auch wichtig. Auch reicht doch schon, wenn sie immer nach Quote schreien, damit sie sich... Ja, es sind ja nicht alle, es sind ja auch viele Frauen, die dagegen sind, es sind viele Männer, die dagegen sind, es sind auch viele Männer, die dafür sind. Aber ich halte es wirklich für sinnvoll, diese Quote nicht einzuführen, alleine damit es in der Diskussion bleibt. Es ist doch ein ganz einfaches Problem. In dem Moment, wo wir eine Quote hätten, würde ich mich ständig fragen, warum bist du da jetzt eigentlich gewählt worden? Und das finde ich überhaupt scheiße, denn ich will gewählt werden, weil ich gut bin als Mensch, weil ich was kann oder weil ich was nicht kann oder weil ich ehrlich bin oder weil ich teamfähig bin, aber doch bitteschön nicht, weil ich eine Frau bin. Nein, Kira, solange doch, ich mir die Frage stelle, mein Geschlecht reduziert zu werden, finde ich scheiße. Ja. Also ich dachte ja, du willst gewählt werden, um ein fettes Mandat abzugreifen. Ja klar, Kaimi, sicher doch, natürlich. Ich wäre damit einfach anders, dass wenn ich zum Bundesvorstand kandidieren würde, dass ich einfach mehr Unterstützer hätte, quasi automatisch und damit mit in die engere Auswahl käme. Was anderes erwarte ich nicht. Nur noch mal zu deiner Information. Ich gehöre zu denen, die genau wissen, was da auf sie zukommt, an Arbeit und Akten lesen und hinter dem Plenum sitzen, also nicht im Plenum, was Showlaufen ist, sondern in den Ausschüssen sitzen und arbeiten. Es ist mir völlig klar. Und das ist bestimmt deswegen kein Grund, wegen irgendeiner Mandatsgeilheit oder sonst irgendwas dahin zu wollen. Ganz sicher nicht. Bist du jetzt? Das darfst du so nicht sagen, wir sind hier im Spelunkencast. Oh, Entschuldigung, dass ich ernsthaft geworden bin. Klar, ich nehme es zurück. Alles okay. Ich will die Quote. Ja, ich will auch die Quote. Du würdest in Ausschüssen arbeiten, dann musst du einfach mal jemanden aus dem Landtag besuchen und dich in den Ausschuss setzen. Da wird nicht gearbeitet, das ist Theater. Also, um das Thema mal abzuschließen, ich bin voll für eine Quote für Listenaufstellung. Ich hätte gerne eine Kompetenzquote. Wie setzen wir das um? Das ist eine tolle Idee. Stopp. Tests. Ich finde, wir sollten jetzt an dieser Stelle einen Fork bilden und auf die Bemerkung von Christi gerade abzweigen. Und zwar deswegen, weil das führt uns auf eine sehr interessante Spur in der Transparenzdebatte. Ich glaube das sofort, dass auch in den Ausschüssen nur Schaukämpfe abgehen, genauso wie in den Plenardebatten. Das wurde ja schon öfter von verschiedenen Leuten thematisiert, innerhalb und außerhalb der 20 Piraten. Und das führt uns wieder zu dem Beitrag von Valentin Brückle letztens, der ja lange Jahre als PA von einem MDL gearbeitet hat, oder von einem MDB sogar, genau, das ist ja ein Bonner, damals als im Bonner Bundestag war. Und der erzählt hat, die wirkliche Arbeit läuft ab in informellen Gesprächen zwischen Leuten. Da könnte man versuchen, Leute zu beeinflussen und Ideen einzupflanzen und so weiter. Und jetzt kommen wir auf die Bemerkung von unser aller Fraktionsvorsitzenden, Nick Haflinger, auch genannt Joachim Paul, von wegen, er möchte das genau nicht transparent machen, wenn er mal mit irgendwelchen Leuten aus anderen Parteien Kaffee trinken geht. Was heißt das? Dann würde kein Kaffee mehr trinken gehen. Soll heißen, von vornherein ist es unmöglich, die echte Arbeit transparent zu machen? Nein, das soll einfach jedes Mal Twitter, mit wem man dann Kaffee trinken geht. Muss ich dir meinen Blogartikel nochmal um die Ohren hauen? Über systemimmanente Informationen? So viele sind es gar nicht. Du kannst nicht reinrennen mit 20 Leuten in den Landtag und den ganzen Laden auf den Kopf stellen und alles ändern. Das funktioniert nicht. Hey, du brauchst nur die schlagkräftigen Argumente auf deiner Seite. Auch dann funktioniert es nicht. Doch, doch. Dann sind die ganz schnell ganz still. Brauchst halt nur entsprechende Mengen von dem Sprengstoff. Und ich habe hier die Hoffnung, dass wir den Bundestag relativ gut einziehen, also mehr als 5%, sondern eher so 10 bis 15. Hast du gehört? Hast du schon so eine repräsentative Umfrage gemacht? Ach nö, dann kommen doch die ganzen Deppen mit rein. Es sind noch sehr viele gute Kandidaten in NRW. Apropos Quote nochmal. Wenn wir wirklich eine Quote bei den Piraten einführen, was machen wir dann mit den diskriminierten Eichhörnchen? Dann machen wir ganz einfach. Es muss einfach zukünftig jeder Abgeordnete sich alle primären und sekundären Geschlechtsmerkmale entfernen lassen. Nein, ja. Wir führen eine Männerquote und eine Eichhörnchenquote ein dann. Kann man Eichhörnchen nicht essen? Bitte vor der AV, ja? Das gilt dann auch bereits für alle Kandidaten, die für die Landesliste kandidieren. Das dann muss auch jeder Kandidat angeben, als was er sich fühlt. Kann man da auch diskriminiert angeben? Reicht das so vage? Ja, diskriminiert, Neutrum, alles. Aber dann braucht man auch eine Quote für Diskriminierte und für Neutrums. Ja. Neutren. Und eine für Neutronen. Diskriminierte Leutnants, genau. Ich will eine Quote für dicke Piraten. Wir brauchen eine Quote für FDP-U-Boote, eine Quote für Leute, die das Grundsatzprogramm nicht gelesen haben. Eine Quote für Leute, die auch von... Du hast irgendwie keine Kopfhörer auf, Christi, kann das sein? Eine Quote für Ossis aus Düsseldorf. Ja, da würde ich sowieso voll für. Ich hätte gerne eine Quote für Vakos. Ja, die kannst du haben, 0%. Ich hätte gerne eine Quote für geistig Minderbemittelte von 0%. Ach, die nehme ich auch. Also, oder nur um die Schreibreform zu trollen, eine Quote von Esoterikern. Und eine Quote für Robbenbabys. Und Flausch. So, das also Problem bitte, ist... Bitte, man Quote. Muss hier nicht alles aussprechen. Wie kriegen wir denn jetzt ein geistig minderbemitteltes esoterisches Eichhörnchen, das das Grundsatzprogramm nicht gelesen hat, damit wir den letzten Platz noch besetzen können, ohne die Quoten zu verletzen? Dann tritt ich doch an. Dann können wir das erfüllen. Unterstütze. Du hast also unser Grundsatzprogramm nicht gelesen. Interessant, Chrissy. Nee, wir sagen einfach, ja, dass es irgendwo noch. Wir sagen einfach, dass es irgendwo noch Grundsatzprogramme gibt in einfacher Sprache. Und dann gucken wir, wer sich dafür anstellt und dann zack. Gut. Plus eins. Wir haben doch das. Also, wir haben doch das jetzt schon in gelesener Form, das Grundsatzprogramm. Da muss man gar nicht mehr lesen und schreiben können. Okay, mit Bildchen. Wir sagen, wir haben das Grundsatzprogramm mit Bildchen, ganz einfach, und gucken dann, welches unscheinbare Wesen sich nähert und schubsen es dann auf die Bühne. Also wir bitten einfach, die Forschungstorte ist in Plakatform zu machen, mit einfachen Worten. Ich finde die Idee so geil, wenn jedes unscheinbare Wesen, das sich nähert, auf die Bühne zu schubsen. So ganz verscheuchte, arme, kleine Nerd-Mädchen und Jungs, die sich dann so vor der Bühne aufhalten und eigentlich nur gucken wollen, wo sie ihr Kabel einstecken, und dann wird es gefächelt und geknebelt und auf die Bühne geschubst. Sprich, los! Und dann muss es in den Bundestag. Finde ich aber eigentlich besser als eine Reihe von Selbstdarstellern, wie wir sie in Münster gesehen haben. Ja, ich bin da ganz auf Steffs Seite und verweise auf den 5. Band der Trilogie. Können wir nochmal zurückkommen? Die denjenigen aufgezwungen werden, die sie auf gar keinen Fall wollen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, das Grundsatzprogramm in Comicform haben will. Ja. Ja, vor allen Dingen. Wie ihr jetzt noch eine Quote für Senioren macht, gehe ich raus. Tschüss. Tschüss, Sami. Ciao. Zählst du schon als Senior? Kann irgendjemand das Grundsatzprogramm vielleicht tanzen? Da müssen wir uns an Schreibreform wenden. Der kann das. Sagen wir mal so, Waldorfschüler. Die Schreibreform kann nur deren Namen tanzen. Put McWires in den Channel. Obwohl, ich fände es ja schön, wenn wir in Bochum uns irgendwo zentral versammeln und dann in Reihen aufstellen und das Wort Piraten tanzen. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Und zwar Sonntag als Demonstration gegen das Tanzverbot. Ich hatte schon vorgeschlagen auf Twitter, dass wir anstatt Programmpunkte zu verabschieden einfach ein riesiges Gangnam-Style-Video aufnehmen in Bochum, was dann als virales Marketing ausreicht, um in den Bundestag einzuziehen. Ich hatte sowas Ähnliches auch schon vorgeschlagen. Ein Klinken-Style-Flashmob. Lass uns das kanalisieren. Wir machen am 24. abends eine Kundgebung zur GEMA im Bermuda-Dreieck, wo wir hoffen, dass alle kommen. Und wenn ihr da alle Gangnam-Style oder Klingonen-mäßig tanzt, bringe ich meine Kamera mit. Kriegen wir hin, läuft. Aber es ist wichtig, dass wir Sonntag eine Demo oder so einen kleinen Protest haben gegen das Tanzverbot. Das ist ganz. Das kommt auch in die Medien wahrscheinlich dann. Christian. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie wir die Liste kleiner machen können für die AV Pampa. Wir machen das einfach so, die Leute, die ihren Nickname nicht in den Schnee pissen können, die dürfen halt nicht mitmachen, und dann ist es direkt auf 30 Leute reduziert. Das ist aber ziemlich diskriminierend, oder? Das ist auch wieder frauenfeindlich. Nein, google mal nach Urinella, das geht. Wo ein Wille ist, ist auch eine Harnröhre, sage ich da nur. Eine kleine Ansage für die ganzen Leute im Zuhörerraum. Wenn ihr hier hoch wollt, schickt bitte einen Tweet an @BernPirat. Ohne Punkt, einfach zusammengeschrieben. Danke. Oder schreibt irgendwen an, der hier drin sitzt. Ihr könnt doch in den Channel tippern einfach. Man kann nicht in den Channel schreiben, aber die Leute sollte man eigentlich anschreiben können. Das hat euch auch nicht geklappt. Können nicht in den Channel Krähennest schreiben? Kann man hier nicht reinflüstern auch? Kannst du nicht in den Baum schreiben? Aber flüstern sollte immer gehen eigentlich. In den Baum schreiben, wenn das die Druiden in Rheinland-Pfalz hören. Die fangen dann die Misteln an, rauszuschnibbeln. Ist das sowas ähnliches wie in den Schneepinkeln? Aber Misteln sind Parasiten, die sich an den Bäumen angezeckt haben und sie aussaugen. Das ist Nein, Misteln sind halbparasitär. Und zwar, die machen ihre Photosynthese selber, die saugen nur Nährstoffe raus. Jetzt verwirr hier nicht mit Fakten. Entschuldigung. Wollt ihr auch Mii-Kurse haben? Ich will eine goldene Sichel. Und du musst auf Engländer aufpassen, weil die fangen dann irgendwie komisch an rumzuknutschen. Ich kann nur meinen Namen tanzen, mehr kann ich nicht. Ich möchte übrigens gerne einen Lorbeerkranz haben demnächst. Ja. Passend dazu eine Sichel für den Infostand. Also Lorbeeren wachsen strauchförmig. Lorbeerkränze im Rom. Ja, aber dazu braucht man keine Sichel, um die Lorbeeren runterzuholen, weil die Lorbeeren wachsen als Strauchform auf dem Boden. Aber ich glaube, er meinte die vergoldeten. Ja, und dann... Also man kann denken, so, damit dieser Gedanke an Miraculix da ist. Ja, an Cäsar. Also eine Mischung aus Miraculix und Cäsar. Also du möchtest irgendwie ins alte Rom gebeamt werden, während wir Parteitag machen. Nein. Sebastian? Ja? Wenn du das nächste Mal eine Quote für geistig Minderbemittelte forderst, vertipp dich dabei einfach nicht. Habe ich mir auch gerade gedacht. Schnell retweeten, bevor ihr löscht. Das lasse ich jetzt mal so. Du meinst, das war Absicht, wir haben nur deinen Humor nicht verstanden. Ja, ich habe einen Punkt genommen statt E, damit, also als Beispiel dann. Hätte ich jetzt auch gesagt. Fürs Karma, ne? Ich möchte ein E kaufen, ist keins drin, gut, dann möchte ich lösen, Bockwurst, super. Björn, ich könnte dir noch ein Komma schenken. Apropos, das Komma darf man jetzt ja hinter jedes Wort setzen. Warum? Ich habe mich jetzt wegen euch total verschluckt und ich kann keinen Tee trinken, weil ich dieses blöde Headset auf habe. Schon wieder? Zusammenhang? Ich kann jetzt nichts sagen. ICQ und andere Sachen hier, die ich mit Bookspeed habe, fallen unter Privatsphäre. Ich habe letztens während des Mumbles mal einen Schluck Tee getrunken und habe vergessen, dass bei meinem neuen Headset das Mikrofon recht lang ist. Und lass mich raten, dann hast du ein neues Headset gekauft. Na ja, ich sag mal, danach, es hat überlebt. Also ist nur unten dieser Schaumstoff ein bisschen feucht. Also ich hab's rechtzeitig gemerkt. Sah bestimmt sehr schlau aus. Hör bloß auf. Sag mal, Björn, wer lacht eigentlich bei dir im Hintergrund immer? Das ist das epische Lachen im Hintergrund. Kennst du sie noch nicht? Deine Freundin. Das hatte ich für Gerücht. Die war's. Nein, es gibt Leute, es ist die wahr, kennen es ist sie. Legende. Es ist keine Legende, wir kennen sie. Ja, sie kommt immer mit auf den Stammtisch. Wir die kennen Schreibreform das anfänglich hat eine Freundin. Die Schreibreform hat eine Freundin. Mädchen. Thema Klassensprecherwahl. Ja, Kaimi, wie ist denn so mit dem Jungen bei dir zusammen im Büro? Wir haben Spaß. Ihr sollt Spaß haben, ihr sollt arbeiten. Nichts gegen meinen Tristan. Das ist mehrdeutig. Wir sind gar nicht zwei Jungs, wir sind Tristan und Isolde. Ja, ihr müsst es übrigens noch umbenennen, ne? Isolde und Tristan, sonst passt das mit dem IT nicht. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Yay, guten Abend. Da kommt hallo, der Mann, der heute Abend auf Twitter als Arschloch bezeichnet wurde. Hallo, der Piratenfunke. Hallo, hat er es verdient? Hallo? Ach. Suche bitte den Tweet raus, auf das ich ihn nachlesen kann. Ja, das war ein bisschen schwierig. Also hier, die Julia Schramm hatte was gepostet und sich da also pro Quote geäußert. Und ich hatte dann zurückgetweetet, dass es doch irgendwie merkwürdig ist, so weil sie ja sich vom Amt zurückzieht, aber dann mehr Frauen in Ämtern möchte. Und dann hatte ich da irgendwie doch sehr harsche Kritik geerntet. Hattest du nicht sowas geschrieben wie, dass Frauen zu schwach sind, weil sie ja frühzeitig von ihren Ämtern zurücktreten? Ich glaube, das trifft ja, ne? Das war ja gewissermaßen die Ironie. Ich habe ja gesagt, Frauen sind nicht für Politik geeignet, dass sie den Druck nicht standhalten oder so. Sie würden vorzeitig vom Amt zurücktreten. Oder woran lag's bei dir? Halt an sie geschickt. Und darauf habe ich halt ganz, ganz negative Reaktionen bekommen, ganz viele. Ach komisch, da konntest du auch gar nicht mit rechnen, ne? Nein, das war eine Überraschung für mich, ja. Also ich finde es gut. Ich vermisse den Kegelclub. Ich vermisse den Piratenfunker ganz oft übrigens. Ich muss immer an dich denken. Ach, Chrissy, ich denke auch oft an dich. Vielleicht gibt es ja sogar eine Beziehung zwischen euch demnächst. Ja, ich denke, die bleibt dann, diese Beziehung leicht, rein politisch, denke ich mal. Meinst du, da funkt es dann? Oh, Füße, wow. Füße hoch, der kommt ganz flach rein. Oh. Du weißt doch, ich bin von nix fies. Ja, wenn flache Witze sind nicht so scharfkantig, dann kann man nicht so leicht drüber stolpern. Flachwitz-Limbo ist langweilig, dass ich werfe unter Tunnel. Das war Niveau-Limbo, oder? Hey, komm, wir sind Bauen und Verkehr. Ja, ja, dann mach den Verkehr. Habe ich gerade Braun und Verkehr verstanden? Bauen. Braun und Verkehr? Also ich bin aber nur für den Verkehr zuständig und das nur im AKNRW. Aber das ist ein bisschen anders da. Und weder Braun noch Brauen, sondern Bauen. Sollen wir uns umbenennen demnächst? Ey, Braun und Verkehr finde ich so geil. Ja, Braun und Verkehr, aber dann müssen wir uns noch auf die Biersorte einigen und das ist natürlich schwierig. Aber ich sag mal, wir haben in der Bundes-AG Bauen und Verkehr überhaupt kein Problem, da ungefähr so gefühlt ein Drittel der Mitglieder auch in der AG Single Malt ist. Deswegen wird auch jedes AG-Treffen anschließend gekapert. Du bist aber nicht in der AG, oder? Weil Whisky braut man, glaube ich, nicht. Also ich werde jetzt der AG Single Malt beitreten am Bundesparteitag. Also der erste Schritt, das riecht verdammt wie Bierbrauen, ja? Ja, doch, das stimmt. Also ich sag mal so, die Grundsubstanz ist ja auch in die Richtung. Like a dodgy homebrew with too much yeast and without hops. Wurde mir das erklärt, in der besten Brauerei von ganz Schottland. nochmal, es gab also die Aufnahmeprüfung würde ich auch gerne damit machen. Die ist, bringst du eine Flasche Single Malt mit? Das erinnert mich irgendwie an die AG Dicke Piraten vom letzten Parteitag. Die AG Dicke Piraten musstest du, glaube ich, über 140 Kilo auf die Waage bringen und jemand auf der Wippe hochstemmen. Und der war relativ groß und schwer. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass im ersten Tag durchgesagt wurde, dass die Aufnahmeprüfung nächsten Morgen um 10 am Buffet ist. Aber sollte man nicht wenigstens so eine Art Verkostung machen? Ich meine, okay, da hätten man Leute wie diesen entsprechenden Duisburger Pressepiraten eventuell drin, der sich hauptberuflich als Whisky-Sommelier ausgab. Oh. Ey, das findet bei mir zu Hause statt, der kommt mir nicht durch die Tür. Traut er sich überhaupt nach Bochum? Also bei dir findet das Whisky-Verkosten am Freitagabend nach der Bofo-Aussprache statt? Ich hatte das jetzt auch so verstanden. Nein, Freitag. Nein, ja, der ist ja, gerade zu sich nach Hause eingeladen, um die massenweise von ihrem Single mal zu vernichten, oder nicht? Und das in einem öffentlichen Podcast, den jeder hören kann, also ist auch jeder eingeladen? Ich twitter das mal kurz. Facebook-Party. Aber nicht jeder hat eine Adresse. Ah, dafür können wir sorgen, das ist kein Problem. Die kann ich twittern, wenn es dagegen wird. Sag sie doch einfach kurz. Wir unterbrechen auch die Aufnahme und schneiden das raus. Ich bin jetzt neulich nach Wattenscheid gezogen. Nicht nach meiner Seite. Wohnt ihr da nochmal, Bernd? Ja, nee, ist klar. Ihr könnt ihre Adresse, glaube ich, beim Infotisch erfragen, auf dem BPT oder so. Ja, oder so. Man erkennt sie am orangefarbenen Hut. Nicht am BPT. Ich wollte gerade sagen, das ist, als wenn du auf ein Metal-Konzert gehst und sagst, ich bin der mit dem schwarzen T-Shirt und den langen Haaren. Nein, ich werde auch vom BPT selber nicht die orange Baskenmütze anziehen. Das ist mehr so am Infostand, ne, so. Also orange ist inzwischen nur noch peinlich. Also eine Baskenmütze draußen am Infostand finde ich ist okay. Warum? Also ich finde orange geht nur noch mit Pressemappe. Wir können ja eine für sie schreiben. Ich helfe ihr auch dabei, wenn sie eine macht. Super, dann kommt wieder rein, dass ich den Weltfrieden will, ne? Sie hat willst allerdings auch orangefarbene Strumpfhosen. Ich habe ihr ja auch geholfen bei der Beantwortung der Pressefragen zu ihrer Person. Da hat sie ganz viel rausgestrichen dann. Es war so toll, was ich da geschrieben habe. Ja, meine aber Fotos mag halt sie lieber, auch nicht. Ich wollte halt lieber mit, wie war das? Einer Flasche Rum, einer Piratenflagge und MacGyver auf der einsamen Insel sein, als mit so langweiligem anderen Kram. Wir kommen vom Thema ab, wir waren bei Orange. Ich wollte mal was fragen in die Runde. Und zwar, weil ihr seid doch alle so voll aktiv und so. Wie ist denn eigentlich bei euch generell die Stimmung so, parteitechnisch? Alles schön. Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wieso läuft doch? Welche Partei? Die Partei. Auf welcher Ebene? Landesebene, Kreisebene, Bundesebene? Ich weiß nicht, so ganz prinzipiell, weil ich meine, ihr macht ja wahrscheinlich alle ziemlich viel. Und wie ist das denn so? Also habt ihr da noch richtig Bock drauf oder ist es so, wie man keine Ahnung, in Zeitschriften und Zeitungen liest, so, dass sich viele von euch denken, so, jetzt irgendwie habe ich die Fresse dick und wieso mache ich das eigentlich? Also eigentlich nur auf Twitter. Im Vorstand ist die Stimmung super, wir haben alle voll viel Bock, macht super viel Spaß, alles ist schibi. Lasst euch auch so stressen. da muss ich jetzt als Nächster was sagen. Ich wollte nämlich sagen, eigentlich läuft alles ganz toll, aber wenn man sich die letzten paar Wochen, Monate so anguckt, sollten wir vielleicht einfach die Vorstände abschaffen. Ja, ja. Vor allem, wir sind ja basisdemokratisch. Ich meine, die Arbeit läuft ja komplett ohne Vorstände. Und solange du nicht im Bufo bist, kannst du auch prima was machen. Oh, Theorie. Das Problem ist, dass die Arbeit ohne die Vorstände läuft. Dann haben die zu viel Zeit, Mist zu bauen. Ponys und Pralinen. Also, ich würde sagen, auf Landes- und Bundesebene bin ich relativ zufrieden. Auf Kreisebene habe ich ein Riesenproblem mit einigen Leuten, die die gesamte Arbeit aufhalten, die dafür sorgen, dass sich wenige Leute noch äußern, auf der Meldenliste zum Beispiel. Wo kommst du her? Welcher Kreis? Bochum. Vor allen Dingen habt ihr zu viele Nutten an den Bäumen hängen. Dafür ist einer derjenigen, die ich nicht mag, verantwortlich. Dr. Volker Steude. Die hingen nur temporär da. Die und es waren auch keine Nutten. Genau, nein, das waren Pornodarstellerinnen. Genau, das wurde nicht der Unterschied. Und die waren maskiert, also... Also ja, der Unterschied ist ja folgender. Und sie hat ihren besten Freund von den Hells Angels dabei. Und Sebastian, würdest du es bitte mit dem Datenschutz halten, wenn du Namen in den Mund nimmst von Leuten, die nicht da sind? Danke. Ein guter Freund. Ich habe doch nur gesagt, dass ich den nicht mag. Moment, wenn man Namen in den Mund nimmt, wird dann die betreffende Frau aus Köln auch die ganze Zeit rausgepiepst. Da wäre ich dann auch für. Ja klar, die piepsen wir raus. Deswegen sagen alle Rotler, da weiß man dann nicht, wen man meint. Wir schneiden auch direkt alles raus, was hinterher nicht opportun ist, keine Sorge. Also ich habe keine Informationen gegen meine Daten, die unter meine Datenschutzverpflichtung fallen würden, gesagt. Im Zweifel depublizieren wir es einfach. Aber Chrissy schneiden wir raus, oder? Ja, und ich wäre dafür, das mit dem Rauspiepen nicht durch einen Piepton zu machen, sondern aus diesem Soundtrack von Nyan Nyan Cat. Aber das ist doch urheberrechtlich geschützt, oder? Außerdem ist Nyan Cat tot. Ja, ich hab's gelesen. Ich zitiere mal aus dem IRC: Am Ende des Regenbogens liegt eine tote Nyan Cat. Ich hab's immer gewusst. Ja, da hat doch schon mal jemand ein Bild getwittert mit einem Regenbogen. Nyan Cat ist abgestürzt. Außerdem, die betreffende Person wird sich das nicht anhören. Die ist nämlich nur kommunal tätig. Das ist so ein Analogpirat, ne? Das ist natürlich dann toll für den Rest der Welt, da hast du schon recht. Ich lerne würde gerade auch nicht die mal ersten... Ich würde den noch nicht mal als Pirat, sondern eher als Parteimitglied bezeichnen. Ach, du warst vorhin nicht da bei der Definition von Analogpirat? Oh je. Nee, so das mit AG Bauen und Verkehr und so. Und dieser Volker schreibt manchmal ganz gern im Blau. Was? Volker schreibt gerne, wenn er blau ist? Der! Aber das Interessante war natürlich, ich meine, da engagiert man so ein paar Pornosternchen, die als Text normalerweise ja, gib's mir haben und gibt denen zwei DIN A4 Seiten richtig lange Sätze mit Nebensätzen und wundert sich dann, dass die Plantagen und nicht die Platanen retten wollen und eigentlich sich doch mehr für den Buchenwald oder was für den Regenwald und ist es jetzt Free Pussy Riot oder sind sie gegen Pussy Riots oder überhaupt für Free Pussies? Sie wussten es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon ihr redet. Sie brauchten auch eine halbe Stunde, bis man ihnen erklärt hat, an welchem Baum sie sich ketten sollten. Pass auf, Chrissy, ich erkläre es dir. Da hatte sich jemand in Bochum eine total geniale PR-Aktion ausgedacht. Leider hat er sie saumäßig umgesetzt, aber prinzipiell ist das der kreativste Bochumer PR-Pirat, von dem ich je gehört habe. Ja, wo ist die Erklärung? Also er hat halt diese Pornodarstellerinnen engagiert. Der Typ, das ist der Typ mit dem Bürgerbegehren. Verstehst du, der sich nur noch über dieses Bürgerbegehren definiert und Bürgerbegehren atmet, trinkt, isst, lebt. Gegen Musikzentrum, obwohl es von vornherein der Bürgerbegehren verneint. Ja, aber jetzt sag doch, was er gemacht hat. Der Pornodarstellerin am Baum engagiert und so getan, als wären und damit, als die Pussy Riot Mädels gerade eingekerkert worden waren und behauptet, das wäre irgendeine Protestgruppe. Sie haben sich dann entsprechend an die Platanen gekettet, die da jetzt umgemäht werden sollen, wegen des Musikzentrums. Plantagen, Entschuldigung, ja. Und sie konnten den Text nicht so ganz, weil das war ja jetzt nicht ihre Kernkompetenz. War das eine Aktion, die im Namen der Piraten stattgefunden hat? Nein. Zum Glück. So fair mein war er Gott. Zum Glück. Also aber ich wollte auch sagen, wo ist euer Rechtsverständnis? Wo ist die E-Mail wegen parteischädigendem Verhalten? Also ich dachte schon, was ist denn jetzt kaputt, ey? Wir haben war doch eine super kreative Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, er hätte das... Naja. Wir haben überlegt, ob wir ein PAV beantragen sollen, aber wir haben überlegt, da haben wir nicht genug Beweismittel für. Ich würde euch übrigens auch bitten, nicht immer von Burgerbegehren zu sprechen. Ich kriege Hunger. Burgerbegehren finde ich gut. War das nicht der, der das Bürgerbegehren der Wand gefahren hat, wegen formalen Geschichten? Ja. Der hat es erstens geschafft, die Frage falsch zu stellen, dann hat er den falschen Bescheid angegriffen und dann hat er seines Zeichens Geschäftsführer einer Rechtsanwalts AG, selber Ökonomdoktor, nicht auf der Kette gehabt zu wissen, wie man denn rechtskräftig oder beweisbar irgendetwas einreicht bei der Stadt. Deswegen haben die gesagt, also die ersten haben gesagt, da er das nur mit per E-Mail, die es nicht rechtssicher eingereicht hat, gilt das nicht und von daher prüfen wir das gar nicht erst. Zack, zack, links, rechts, Backpfeife. Naja, und auch so, dass dann sie keine Kostenschätzung hatten, wahrscheinlich. Ja, keine Kostenschätzung hatten sie auch nicht, weil die, die sie von der Stadt bekommen hatten, die gefiel ihnen nicht so ganz, da haben sie ihre eigene draufgesetzt. Ich kann mal nur, ich stelle immer wieder die Frage, ich habe die Geschichte auch von euch gehört, wie kann man nur so genial sein? Das ist mir unbegreiflich. Also ich habe mal den Satz gehört, dass jede Gruppierung ihren Bodensatz an Deppen hat. Aber ich glaube, bei den Bochumern dürfte langsam draufstehen, bitte Satzbehälter leeren. Ich wollte gerade sagen, da sind dann ziehen noch irgendwelche Leute aus Essen aus der AG Friedenspolitik zu uns, die ihn zu Hinterzimmern Gesprächen einladen. Das ist so wie der Landesvorstand. Dazu möchte ich übrigens noch was sagen. Wenn ich das nächste Mal an die Leute, die da waren, auf einem Stammtisch von uns reinmarschiere und da sitzt jemand, den ich nicht identifizieren kann und wir stehen draußen beim Rauchen, sagt mir doch gefälligst, was für Arschkrampen da rumspringen. Ich bin auch noch nett zu dem. Der du bist doch nett zu jedem, das ist schon in Ordnung. Könnte das passieren? Gäste und Interessierte sind immer willkommen bei uns, ist doch so. Der hat da einfach nur gesessen und nicht viel erzählt, deswegen, das war nicht schlimm. Der kann ein Gast- und Interessiert-T-Shirt anziehen. Ich habe auf diesen antisemitischen Kackscheiß aus der AG Friedenspolitik aber keine Lust. Er hat nicht über Friedenspolitik geredet. Er ja, hat und? Nicht zugehört. Man muss doch trotzdem keine Lust auf die Leute haben. Ja. AG Friedenspolitik ist schon böse, also... Ich habe dazu mal eine Frage, und zwar, weil ich habe das jetzt nicht so noch verfolgt, was die da machen, aber was sagen die denn da in der AG Friedenspolitik? Das ist ein ganzer Stapel von Krempel und Klamotten, die gerissen haben. Ich kann dir das irgendwann mal gerne zuschicken, wenn du möchtest. Also es gibt da zum Beispiel ein geiles Blogposting von einem Bernd Schlömer ist ein Agent der Antideutschen und die Piratenpartei ist eine Verschwörung der CDU, so ungefähr. Ich hab's immer gewusst. Ja, ich finde auch, dass es Sinn ergibt. Das mit CDU-Verschwörung finde ich ja nicht schlimm, aber das mit Antideutschen ist natürlich schon eine andere Geschichte. Und ich dachte mal, wir wären eine Partei, die von Adios gegründet wurde für seine Drogengeschäfte. Ja, wieso? Ist das nicht so? Vor allem zum Drogenanbau. Und Adios ist doch jetzt gerade erst zum Ehrenmitglied der AG Landwirtschaft proklamiert worden, oder hatte ich das falsch verstanden? Nein! Hat sich denn schon mal jemand erkundigt, warum die Stromrechnung vom Zentrallager so hoch ist und warum da überall so komische Lampen stehen? Damit man die Sachen besser finden kann, die Flyer besser finden kann. Ach ja, genau. Deswegen zieht das Lager in Wuppertal auch ständig um, oder? Warum kann ich eigentlich Leute hier hochziehen? Weil du eigentlich Strom? Berechtigt bist. Weil du zum Krähennest gehörst? Und warum hauen die dann wieder ab? Weil du da bist. Und warum kann ich niemanden hochziehen? Weil du nicht berechtigt bist. Hallo Udo. Udo wer? Udo Vetter. Was? Direkt unter dir. Kenn ihn nicht. Schöner Satz. Wo ist Udo? Direkt unter dir. Großartig. Und nein! Möchtest du das als erstes? Ich muss heute drunter leiden. Ich habe den Kommentar noch verkniffen, weil ich gerade wegen Flachwitzen kritisiert. Der User unter mir. Wir halten also fest fürs Protokoll. Chrissy ist unter Radbert und Udo unter Chrissy. Das ist super. Nein, Chrissy war über Radbert. Aber was macht denn der Udo Vetter auf Vako? Ich muss total über euch leiden. Das nennt man Fremdschämen. Nennt man sowas wie ein Sandwich? Ryan Blaze, neuer Nick, bitte. Warum ihr ruft nie wieder hin, ihr versaut mir meinen Ruf. Pirateria ist auch nicht besser. Wir brauchen den automatischen Nickwechsler, so ähnlich wie an dem James Bond Aston Martin, das mit den drehbaren Nummernschildern. Boah, jetzt habe ich über eine halbe Stunde gepodcastet und komme zurück. Und es ist noch genau der gleiche Scheiß wie vorher. Das ist unglaublich. Wir haben bei der eine Menge anderer Scheiß. Qualität hält sich. Hallo, Kira. Meine Frau sagt, ich soll dazu jetzt nichts sagen. Du hast eine Frau. Wer hat eine Frau? Nimm doch, hol doch mal deine Frau ans Mikro. Hallo, Tristan. Und ich dachte, Piraten hätten keine Freizeit. Piraten. Was haben Frauen mit Freizeit zu tun? Ja, das ist doch eine Freizeitbeschäftigung. Muss sie ja irgendwie unterhalten auch dann. Hm? Das ist Arbeit. Hast du gerade gesagt, Frauen sind Freizeitbeschäftigung? Andererseits sind Männer für Frauen auch Freizeitbeschäftigung, denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch mehr Arbeit. Ich sag das mal fürs Protokoll, der von wegen Freizeitbeschäftigung. Meine Frau sagt, der hat jetzt einen Sohn. Das heißt, ihr wisst jetzt alle Bescheid, ich bin freigestellt. Ich kann in meiner Freizeit das machen, was ich will. Sehr schön. Das heißt, ich bin meine eigene Freizeitgestaltung? Nein, wenn man einen Partner hat, ist der ein Teil der Freizeit. Oder eine Partnerin, je nachdem. Schatz, darf ich dich ab jetzt Teil meiner Freizeit nennen? Nein. Ist das nicht süß, wie der Sebastian sich mehr in die Scheiße redet? Das ist absolut hervorragend. Dieses Nein von Backschafter gerade eben, das ist mein neuer Klingelton für SMS. Nein. Gibt es nicht demnächst auch... Sie ist streng. Teil meiner Teilzeit. Gibt es demnächst auch spezielle Klingeltöne von der Piratenkalender. Also ich meine für den Shop, ne, downloadbare Klingeltöne. Also jetzt mal dieses Nein von Batschafter. Aber das ist der M dann, bitteschön. Der Tobi hat einen von mir gemacht, der Blödmann. Und mal extra für Radbert. Kannst du den bitte mal verlinken? Habe ich natürlich nicht hochgeladen. Das ist nicht dasselbe, Schatz. Sag ich dann mit Charlie Brown. Und Kaimi, du übersteuerst, das ist dann eh nicht so schön. Das halte ich für ein fieses Gerücht und Verleumdung. Aber so, wenn er verheiratet ist, dann ist die Steuerklasse doch ein bisschen besser. Oh. Kann mir mal jemand sagen, warum sich der Gain von selbst verstellt hat? Das passiert mir aber auch häufiger. Was haltet ihr eigentlich von der E-Mail? Das ist toll. Sollten wir innerparteilich ausschließlich einsetzen. Meinst du? Cool. Ja, vor allen Dingen, endlich. Damit hätte das ganze Ding, das Bürgerbegehren funktioniert, ne? Ja. Ihr könnt Nein, dann hätte es nur 4 andere Gründe anstelle von 5 anderen Gründen gegeben, warum es nicht rechtmäßig ist. Nö, ja. Die E-Mail hätte nicht gereicht. Aber das ist jetzt nicht die Schriftform. Sollte sie aber setzen können in Zukunft. Es gibt einen Antrag PA 528, wo dann ausführlich drinsteht, was alles schlecht ist an die E-Mail. Oh, wir müssen dringend für den nächsten Bundesparteitag einen Satzungsänderungsantrag erarbeiten, der überall Schriftform ersetzt durch Schriftform oder die E-Mail. Ja. Sollen wir das machen? Trolle ja schon wieder mit Fakten, dass die E-Mail nicht die Schriftform ersetzt, sondern nur die qualifizierte elektronische Signatur. Es soll die Schriftform ersetzen, letztendlich. Tut es aber nicht laut den aktuellen Gesetzen. Schriftform ersetzt nur mit QES. Wenn es die ersetzen würde, wäre auch schlecht, dann gäbe es nämlich keine Schriftform mehr. Das wird mir gerade zu nerdig und zu ernsthaft. Ich bin jetzt weg. Gute Nacht. Tschüss. Nacht. Es ist aber der Ansatz. Jetzt habt ihr Olarius vergrault. Könnt ihr mir inzwischen lieber erklären, wie man es bei... Nein, ich frage jetzt nicht, wie man GIMP bedient. Also ihr habt 5 bis 10 Minuten Zeit, dann komme ich wieder zurück. Ich muss kurz was in der Küche machen. Und dann hoffentlich ist das Niveau wieder so weit unten, wie es eben war, ja? Du gehst jetzt mit dir selbst Freizeit machen, ja? Ja. So ist es. Mir was. Völlig unverantwortlich. Und dann noch in der Küche, schön. Was kochst du denn? Gibt's einen Livestream? Nein, es gibt keinen Livestream. Es gibt nur so eine Art schnelles Chili. Gut, für wie viele Leute? 1. Menno. Also mit Chili darfst du mich nicht locken, dann komme ich wirklich vorbei. Es gibt nur Bohnen aus der Dose mit ein bisschen Chili-Flöckchen drauf. Und dafür brauchst du 5 bis 10 Minuten? Das ist nicht für heute, wir können heute nicht mal kochen. Genau, das geht da los. Zicken-Terror im Krähennest. Also ich kenne keinen Chili unter 3 Zehen Knoblauch. Können wir die sexistische Diskussion bitte verschieben auf einen Spelunkenkast, wo Tobi dabei ist? Hallo, ich als Hausmann darf da wohl über Frauen herziehen. Chili ist sexistisch? Aber jetzt hör mal, Thema Tobi, ja, twittern kann er, podcasten nicht. Wieso? Ja, das frage ich mich. Was macht er denn falsch? Das weiß Britta. Der kann ja vorbei aus twittern. Oh, na gut, wieso bist du dann im Mumble? Irgendwas macht ihr falsch? Also ich höre mir ja fast Sie hat halt alle keine Freizeit. Ich höre fast alle Krähennest-Folgen an. Und mir ist noch nie einer aufgefallen, der jetzt wirklich schlecht war. Also von der Gestaltung her. Was für eine Gestaltung? Die sind eigentlich alle gut. Das war ja fast so schlimm wie redaktionell. Es gibt gewisse Wörter, die darfst du ja einfach nicht aussprechen. Oh. Dann böse ins Auge gehen. Ich bin mal weg für heute. Schönen Abend euch noch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Korax, was führt dich zu uns? Wollte ich auch schon die ganze Zeit fragen. Was? Namen? Namen? Korax, erzähl uns was über die Aufstellungsversammlungen. Waren irgendwelche Bizarro-Queens dabei? Wir brauchen nämlich dringend was, das Niveau wieder senkt. Und zwar bis Steff gleich wiederkommt, sonst sind wir am Arsch. Über welche? Ich hab da doch nicht so genau verfolgt. Thüringen und Saarland war das Wochenende, gell? Und Rheinland-Pfalz, oder? Jo. Ernsthaft? Da hatte Jonas die ganze Wahlliste durcheinander gebracht. Ihr Lieben, ich bin auch raus für heute. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Nicht twittern aus dem Bett. Nein, sie hat jetzt Freizeit. Trollt hier irgendjemand die Lebenslügenliste von Julia Schramm? Ja, ich war's. Link bitte. Ich leider Moment. Auch kurz. Was ist denn die Lebenslügenliste? Das ist Schund, der heute von Julia gepostet wird, wie sie es die ganze Zeit tut. Das kann mir irgendwie nicht aber Schund hätte sie weglassen können. Endlich zeigt sie ihr das Gesicht, vor, sag ich mal. Ich finde das hervorragend von ihr. Die Bro könnte, hätte sie von mir aus, wenn sie von vornherein so gearbeitet hätte, dann hätte ich nicht zu ihren schlimmsten Hass angezählt. Link or didn't happen? Link ist links drin. Den habe ich doch gerade gepostet. Ist im Chat? Ich sehe keinen Link. Piratenpack.de/p/lebenslügen. Hast du den vielleicht gewispert? Muss an Aufnahme. Den habe ich ins Krähennest gepostet. Muss ich an Aufnahme? Ist das schwach? Wieso passt denn das nicht, wenn ich den am Baum schicke? Warte, pass auf. Ich habe jetzt gelernt, wie man einen Kasten drum macht. Ja, toll. Männer und Technik, echt. Gib's ihm, Vako. Nee, Radwert und Technik. Und wenn ständig irgendjemand den Server verlässt, bin ich nicht schnell genug, um diesen blöden Link anzuklicken, verdammt. Oh, das ist aber angewachsen. Da war vorher erst die Hälfte. Komischerweise kommen da kaum irgendwelche Vorschläge zum Thema Urheberrecht. Woran mag's liegen? Und Ausverkauf der eigenen Werte oder so, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich dieses Pad sehr selbst unkritisch. Warum schreiben die alle unnamed? Ja, ich glaube, das geht da irgendwie nicht, oder? Also was 1-0 hat das jetzt mit Julia Schramm zu tun? Sie hat das aufgesetzt und gepostet. Also sie hat das vor ein paar Stunden bei Twitter losgejagt. Bitte tragt das alle ein, das ist und tragt eure Ideen ein oder sowas in der Art, war der Text. Oh, ich glaube, Kaimi schreibt. Nee, noch nicht, aber ich schreibe jetzt was. Ich hab schon wieder, Lina. Ich krieg, egal in welches Bett ich gehe, ich krieg erstmal irgend so ein komisches Lila. Ich prangere das an. Das ist super. Du kannst die Farbe selber umstellen da oben, habe ich letztens ich mal weiß, gelernt. Da hatte ich auch immer nur Lila, deswegen habe ich dann gelernt, ich darf das selber umstellen. Ja, das habe ich auch gelernt, aber ich wundere mich, dass ich halt jedes Mal erstmal Lila krieg. Die kennen dich. Sie sehen, dass du da gerade reintrollst. Und? Ich kann mich doch noch hinter meinem Pseudonym verstecken. Warte, hatten wir das nicht gestern Abend im Mumble irgendwie, wo dann ein paar Leute eine der AVN verfolgt haben, wo irgendjemand sagte, von wegen Anonymität im Netz wäre ja voll doof, weil das wird ja nur die Kriminellen schützen? Das ist übrigens nicht die Wahrheit. Und zwar gab es ja in Südkorea, glaube ich, ein Experiment, da haben die Leute genauso viel, also sich kaum anders verhalten als ohne. Also die haben den gleichen Mist geschrieben wie mit Anonymität. Okay, nicht nur Südkorea, dann, also, das gab, sagen das wir gab dann, auch mal hier eine Studie. Mach du mal zuerst hier Frauen vor. Sorry, ich sagte, das gab auch mal hier irgendwo eine Studie, dass also unter Realnamen genauso viel getrollt wurde wie unter Nicknamen. Dürfte ich da kurz mal zwischenhaken? Wie sieht das denn meinungsbildtechnisch aus? Sollen wir weiter aufnehmen oder sollen wir die Aufnahme hier beenden? Also ich habe mit weiter aufnehmen überhaupt ein Problem. Dieses Meinungsbild ist nicht zulässig, tut mir leid. Wir haben keine GO, oder? Oder gibt es eine? Oh. Außerdem kann ich hier nicht beide Arme helfen, sonst fällt mir das MacBook runter. Also, wir haben aber einen Codex mittlerweile. Also, Bugsprit durfte ja nur reden, weil sie eine Frau ist. Und zum Thema Anonymität, die schützt natürlich nicht alle Kriminellen, sondern nur dumme Kriminelle, weil intelligente Kriminelle sowieso nicht erwischt werden. Ja. Also, wenn ich nur reden durfte, weil ich eine Frau war, dann würde ich meinen Redebeitrag von vorhin zurückziehen. Macht ihr das? Wir sind nicht diskriminierend. Das sollten wir vielleicht klarstellen. Wird dann wieder mal rausgeschnitten. Die 2 Stunden, 20 Minuten und schneid was raus. Ihr glaubt da wohl selber nichts dran. Wird wie immer rausgeschnitten. Wie immer, genau. Ich möchte den Podcast gerne ungeschnitten hören. Wie ja, aber Podcast? Ich meine... Krennest voll kundenorientiert. Krennest wird nicht zensiert? Benutzen. Krennest wird nur manchmal depubliziert, aber auch nur ganz selten. Aber es gibt ja Leute mit Sicherungskopien dann. Es wird immer nach 7 Tagen depubliziert, sonst kriegen wir Ärger mit den privaten Podcasts. Dann spreche ich demnächst nur noch mit ganz tiefer Stimme. Man könnte auch man könnte sich dann natürlich die Frage stellen, ist Vibesvolk anwesend? Dir ist bewusst, dass es dafür Programme gibt. Was war das Technik jetzt für ein Wort, bitte? Das ist ein Zitat. Also das komm, schmeiß ich Brian raus. Das ist fast so wichtig wie Douglas Adams, Vaku. Ja. Es wusste jemand nicht, wer Douglas Adams ist? Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich werde hier gerade von meinem Mann getrollt. Was ist los? Sie war es. Er war's. Und die Aussage war was? Er war's. Gut. Hat jemand ein paar Eski-Steine für ihn in den Mumble-Chat? Steinigt ihn. Jehova! Haben wir noch ein schönes Thema. Können die Piraten noch die Welt retten, beziehungsweise... Ich dachte, das hätten wir geklärt. Die Antwort ist ja. Okay. Hat jemand andere noch jemand anders eine Antwort? Ich hätte gerne noch ein paar Verschwörungstheorien so. Wir könnten noch ein bisschen über potenzielle Bundestagskandidaten lästern. Ja, und zwar Christoph Mechler hat seine Unterstützerlistenseite gegendert, deswegen konnte ich da ihn nicht unterstützen. Wie bitte? Ah. Das ist der einzige Grund. Ja, ich habe das auch drunter geschrieben als Kommentar. Ich konnte dich nicht unterstützen, weil du die Seite gegendert hast. Oh, Moment, warte mal, da muss ich dir mal kurz ein Link schicken. Oder machst du das? Nee, mach mal. Also ich würde ihn unterstützen, wenn die Seite okay wäre, aber die Seite hat ist schlecht wegen des Genderns. Das Allerschlimmste, Kaimi, ist, dass es auch noch heißt, ich hätte dich dazu angestiftet. Nein, das Schlimmste ist, wenn das wir alle ist. Also für die Leute, die das jetzt hier hören, wiki.piratenpartei.de/Düsseldorf mit Ü bitte, /KMV/KMV2012Q4. Perfekt, so durchgegendert. Gendert man richtig. Wobei die Anträge waren dann schon ein bisschen übertrieben, ne? Ich finde nicht. Außerdem ist das für alle ersichtlich der Beweis, dass ich Kästchen geil bin. Wahl der Wahlleiterin, Wahl der Protokollantin, Bericht der Schatzmeisterin, Kassenprüferin, Vertrauensfrau. Und irgendjemand hat aus Satzungsänderungsanträginnen wieder Satzungsänderungsanträge gemacht. Ich prangere das an. Auch sind wir wieder beim Gendern? Das ist ja irgendwie lustig. Das, was ich aufgrund einer Person, die hier anwesend war, nicht mehr machen darf. Ich bin's nicht, glaube ich. Ich könnte sein, du darfst nicht mehr so grauenhaft rülpsen. Nein, das mit dem Gendern habe ich ihm verboten. Und er darf und er muss Anführungszeichen in gleicher Weise verwenden, nicht mehrere verschiedene einer PM. Shut up. So viele Anführungszeichen gibt's im Deutschen eigentlich nicht. Aber es gibt verschiedene, die man im Pad schreiben kann, und es gibt welche, die man nicht im Pad schreiben kann, die man einfügen muss manuell. Wenn man sie zusammen in einer Pressemitteilung verwendet und in einem anderen, sieht das sehr unschön aus. Es gibt Leute, im Deutschen genau zwei Arten von Anführungszeichen. Das sind die klassischen Gänsefüßchen und das sind die GMEs und die kann man beide mit einer Querztastatur nicht ordentlich schreiben. Aber diese Düsseldorfer, die haben doch gar nicht richtig gegendert. Die haben das I von innen doch nicht groß geschrieben. Ja, aber das ist doch richtig so. Die haben sich beschwert, dass das alles nur Männer sind, also haben wir da Frauen draus gemacht. Kaim, das hast du jetzt aber ganz falsch dargestellt. Wer ist wir? Das ist Majestätsplural. Du. Was? Ich habe mich nicht beschwert. Wer hat sich beschwert? Sagt mal, ich habe mal kurz eine Frage zu euren Kandidaten da. Michael Theine-Dimmt, macht der viel bei euch in Düsseldorf? Geht so, der ist in dieser PG... Dokumentmanagement. Der ist relativ viel auf Stammtischen und hat auch im Wahlkampf immer mal wieder sich überall blicken lassen. Und kommunal, glaube ich auch. Genau, ja gut. Da auch, ja. Hey, das zählt nicht. Wieso, kennst du den? Nee, das klang jetzt so, als wäre kommunal ja egal. Das ist ja KMV und so, da braucht man nichts Kommunales machen. Ich bin ja nur saufroh, dass ich da jetzt noch nicht kandidiert habe, wo das hier gerade worldwide über den Bumble geht. Aber da stehst du doch unter Vertrauensfrauen. Ja, Vertrauensfrau. Außerdem kannst du gar nicht kandidieren, weil du gar nicht im Kreisverband Düsseldorf bist. Doch, wir haben das geklärt. Das geht erst zum 01.01.2013, bitteschön. So geht das hier aber nicht. Ich darf nicht wählen, aber ich darf kandidieren. Wenn du irgendwas in irgendeiner Satzung findest, was dagegen spricht, dann sag mir Bescheid. Oh, ich fürchte, wir müssen dringend vor der Wahl noch einen Satzungsänderungsantrag besprechen. Will hier nicht irgendjemand die Hose runterlassen, dass er kandidiert? Das tue ich doch gerade. Stehen doch die Namen drin. Dann sind wir aber wieder bei Diskriminierung, wenn man da erst die Hose runterlassen will, so äußerliche Geschlechtsmerkmale und so, ne? Ich wollte sagen, ich trage fast nur Röcke. Ich finde das auch voll diskriminierend. Ich schieb mein Kleidchen hoch. Leute, ihr könnt doch nicht sagen, diskriminierend Geschlechtsmerkmal und dann ich trage nur Röcke. Und jetzt fangen alle an, sich zu fragen, warum tragt ihr nichts? Aber ist auch egal. Also ich habe schon genug Kerle mit Rock gesehen. Ich bin immer noch dafür, dass die 20 Piraten in der Plenarsitzung geschlossen im Rock kommen. Mach das doch. Rocktragen ist extrem bequem, vor allen Dingen als Mann. Ja. Ich habe keinen Rock, aber ich habe einen Kilt. Einen selbstgeschneiderten übrigens. Kilt hier auch noch. Das waren ja Informationen, Radbert, die ich gar nicht hören wollte. Ja, aber kann ich ja. Dann versuch doch mal den Trend zu setzen, vielleicht klappt es ja. Ja, ich darf da doch gar nicht rein. Vergesst den Niedlichkeitsfaktor nicht, da müsstet ihr alle noch sehr dran arbeiten. Wie jetzt, wie ein Rücken mit Niedlichkeitsfaktor? Einmal ja, der Radbert ist ja niedlich. Genau, also finde, und Affen abgesehen, wurde mir übrigens verboten, bei dem Bundesparteitag einen Popcornstand aufzumachen, weil es gibt einen Caterer mit Exklusivvertrag. Und wo ihr jetzt anfängt mit den Röcken und dem Niedlichkeitsfaktor, überlege ich, ob ich da nicht statt dem Popcornstand einen Stand anbiete, wo ich den Leuten gratis die Beine rasiere. Ich habe mir da geradezu einen fantastischen Rasierer geholt. Danke, ich mach das lieber selber. Wachsen, du hast den Rasierer geholt, um dir die Beine zu rasieren? Man kann damit theoretisch auch Beine rasieren. Ich rasiere damit meinen ganz normalen Bart. Warte mal, aber er hat an beiden Enden. Hat Popcornstand haben? Richtig. Hat der Caterer wenigstens Popcorn im Angebot? Nein, aber andere Snacks. Ja, dann machst du den Popcornstand vor der Tür. Okay, wer kriegt einen Popcornstand 5 Meter vor dem Gelände? Dann bringt's ja nichts, denn Popcornstand war ja auch für die politischen Statements gedacht. Bei den entsprechenden Anträgen, Diskussionsbeiträgen etc. wollte ich ja immer ins Megafon schreien, Popcorn, hier das gute Popcorn. Und das bringt's ja nicht, wenn ich draußen vor der Halle bin. Chrissy, kannst du da nicht irgendwie als Vorstand intervenieren? Ich meine, da musst du einen Popcornstand drauf machen können. Wir brauchen einen Popcornboden. Ich habe keine Ahnung, also bei der AV Pumpgun können wir drüber reden oder so, glaube ich, weiß ich nicht, aber Bochum? Vor allem ist der Caterer ziemlich teuer. Aber dann gibt's in meiner Zeit Popcorn. Also Caterer sind ja immer relativ teuer. Da kannst du dann auch immer nur entweder sagen, nimmst du mit oder nimmst du halt das ganze Ding nicht. Aber wir könnten auch Popcorn zum Verschenken mitbringen. Also ich glaube, ich fahre in eine Metro und kaufe diese Mini-Packungen, die man für Kinder kaufen kann. Und davon eine Kiste. Aber das ist doch nicht so schön lecker. Man braucht doch Frisches. Dann machst du einen auf KV Karneval und schmeißt das von der Bühne in die Menge, oder wie? Nein, von ja, der genau Menge so. Auf die Bühne. Das geht natürlich auch. Und das nächste Kino ist so weit weg? Ja, aber nächste Metro nicht. Also du meinst wegen Frischen, ja, okay. Ja, und dann ist man so weit weg, dann kann man in der Zeit nicht abstimmen. Man muss Kompromisse machen. Da, wo die Technik ist, da ist eine Steckdose, da stellen wir ein paar Mikrowellen auf und dann machen wir Mikrowellen-Popcorn. Außerdem muss das Popcorn noch nicht frisch sein. Viele von unseren Themen sind es da auch nicht bei den Anträgen. Aber so Popcorn wird nach ein paar Stunden irgendwie... Wir wollen sie auch nur werfen und nicht essen. Doch komm, das Zeug von der Nuklearia haben wir doch alles schon mal gehört. Aber hoffentlich nicht gegessen. Ich wollte Popcorn essen dabei, wie im Kilo. Also eine große Portion alle 2 Stunden. Ja. Ihr seid alle doch sehr zuversichtlich, dass ihr da überhaupt hinkommt, ne? Ja, sehr zuversichtlich. Nach Bochum? Doch, keine Frage. Nach Bochum ist echt kein Problem. Ich glaube, ich dachte, ihr wart gerade bei Meinerzhagen. Nein, wir sind nur bei Bochum. Warum sollten wir nicht nach Meinerzhagen kommen können? Meinerzhagen ist voll toll, das ist voll schön da. Ein Freund von mir wohnt da und das ist echt ganz cool. Ja, also ich glaube ja, dass Meinerzhagen eine dezentrale Aufstellungsversammlung wird. Wir haben dann so ein paar Leute, die sind da, ein paar Leute, die stecken da im Schnee, ein paar Leute, die stecken da im Schnee, dann so ein Haufen, der steckt da im Bus im Schnee und dann haben wir halt eine dezentrale Veranstaltung. Ich bin mit jedem Schnee gekommen. Das Schöne ist ja, dass Chrissy extra ein Hengstgeschenk bekommen hat, um alle Autos aus dem Schnee rauszuziehen. Ja, das stimmt. Ich mache immer nur wilde Dreher, wenn ich bremse. Da könnt ihr schon mal die Kameras rausholen. Gut, dass der liebe Gott Winterreifen erfunden hat. Du, ich meine, das Winterreifen. Also wenn es da schneit, brauchst du schon Schneeketten. Das Schöne ist bloß, die räumen da echt gut. Ich komme aus dem Sauerland, da sind also wirklich Schneeketten brauchst du da nicht mehr. Ich komme einfach im Panzer, der hat schon Ketten. Aber wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen erst beweisen, dass es Gott gibt, sonst kann man nicht sagen, dass der Gott etwas getan hat. Es gibt auch das Spaghetti-Monster. Das waren Ingenieure. Naja, wieso? Also wenn... wir dem lieben Gott danken müssen, dass es Schneeketten gibt. Also gibt es Schneeketten, also muss es Gott geben. Also zum Thema Gott sage ich nur eins, und zwar, huch, dann gibt's mich ja gar nicht, sagte er und verpuffte in einem Logikwölkchen. Das alles nur wegen Zebrastreifen. Obwohl, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich doch freuen, wenn es tatsächlich Gott geben würde und Gott weiblich, schwarz und noch irgendwas wäre. Und dann nicht, das dumme Gesicht der Kirche. Kennt ihr nicht das Bild, wo die drei Kirchenvertreter kommen und das fliegende Spaghetti-Monster sitzt und sie nicht reinlässt? Aber Gott soll angeblich omnipräsent sein. Also kann er auch keine Gestalt haben, wenn er überall gleichzeitig ist. Mir ging es weniger um den Gott als primär um die Winterreifen. Okay, aber das waren Ingenieure. Aber man sollte dieses Thema trotzdem dann, man muss daran weiterdenken. Wenn ich also Winterreifen aufziehe, begleite ich das mit einem Ingenieur sei Dank. Genau. Ingenieure halten sich eh für Gott gleich, also Quatsch. Wir sind Gott gleich. Julia, komm. Blödsinn. Doch, Julia. Wir wissen doch, dass wir nicht alles lösen können. Na toll, jetzt wollte ich googeln nach schlechter Witz mit Winterreifen und krieg irgendwie nur irgendwelche Leute, die sich über Reifen aufregen, weil die ja ein schlechter Witz seien. Das war nicht sehr erfolgreich. Ich dachte schon, du kriegst da irgendwelche Sprüche über meiner Zagenwitze bei Winterreifen. Nee, nur in Kombination mit Pampa. Ich glaube, Winterreifen sind so das Letzte, was sie da gedacht haben an der AV-Pampa. Ganz im Ernst, meine Zagen ist wundervoll und die können da super Schnee schieben, wenn da Schnee ist. Aber nochmal zurück zu den Ingenieuren. Die Leute, die jetzt nicht Ingenieur sind, sind Ingenieure uncool? Auf jeden Fall. Ja. Ey! Es gibt mal Ärger. Sekunde, ich bin mal AFK. Ich muss mal weg, Leute. Du hast ein Problem damit, uncool zu sein? Nein, weil man ja immer so sagt, so oh, coole Anwälte und coole Ärzte und so. Und wer sagt wohl coole Anwälte? Wer sagt denn sowas? Ich sag nur, wie viele Ingenieursserien kennt ihr im Fernsehen? Ja, eben, das ist schwierig. Heute benutze ich bröckligen Beton und morgen flüssigen. Ho, ho. Also, sagen wir mal ehrlich, ja, bei dem, was im Fernsehen läuft, das ist doch ein Kompliment, wenn es keine Serie über Ingenieure gibt. Oh, danke. Das ist toll. Außerdem gibt es Serien über Ingenieure oder zumindest über ihre Bauwerke. Sie laufen halt nur auf Sky. Müssen wir den Begriff jetzt nicht ganz dringend mal gendern? Ist MacGyver Ingenieur? Ingenieusen? Ingenieurinnen. Ingenieusen, ja, Ingenieusen, das ist genial. Das klingt, das ist toll, das ist ein tolles Wort. Jo. Muss ich unbedingt hier meinen Wortschatz aufnehmen? Ingenieuse, ja, kann ich mitleben. Nachdem ich gelernt habe, dass ich letztens eine Friteurin gekauft habe. Ja, Innenarchitektinnen. Du sollst doch keinen Menschenhandel betreiben. Solange du das Frittenfett nicht Frittenfette nennst. Aber nochmal zu den coolen Serien. Also ich finde die Beiträge bei NTV und D-Max und so weiter immer, da schwank ich immer zwischen Fremdschämen und yeah, cool. Hat das von B-Movies so schlecht, dass schon wieder gut ist? Ja, es kommt halt drauf, ja. Ich habe gar keinen Fernseher mehr. Das ist sehr befreiend. Ich habe Mumble. Ja, scheiße, das habe ich auch. Ja, aber das Bild ist ja so schlecht. ehrlich gesagt will ich das manchmal auch einfach nicht haben mit Bild. Also irgendwer sagte neulich, stell dir mal vor, wir hätten Mumble mit Videostream. Und ich dachte nur, halt die Fresse. Alter, müsste ich euch alle sehen. Bah! Ja, da müsste man sich was anziehen, bevor ich Mumble. Also ich neulich war heute beim Infostand. Abends im Bett, manchmal Mumble mit halb geschlossenen Augen im Bett, so halb eingeschlafen jetzt und redet dann noch weiter. Aha. Das ist dann so manchmal gegen Mitternacht, wo ich dann, das sind die einzigen Situationen, wo ich nicht möchte, dass aufgezeichnet wird. Da kannst du es aber nicht mehr artikulieren, Bilder von oder? Ranarion. Oh, da kann ich schon artikulieren. Was, worum geht's? Ich hab gerade gesagt, ich hab irgendwie gerade ungewollte Bilder von dir, nimm die wieder weg. Nein, die gehören jetzt ganz persönlich dir. Aber ich muss sie leider mit dir teilen. Wir machen aber das jetzt keine echte Figur. Aus technischen Gründen machen wir das jetzt mit dem Kopfkino. Deswegen können die Bilder gar nicht so schlimm sein. Das glaubst du kennst meinen Kopf nicht. Okay, das ist möglich. Hätten wir ein Bild, würden wir ihn kennen. Guckst du Wiki? Genau, schau ins Wiki. Ist ja langweilig. Nein, gibt keine Nacktbilder von mir, tut mir leid. Uns nicht. Ich weiß. Aber Kaimi wirkte so interessiert. Nee, dann krieg ich wieder Ärger mit meiner Frau. Ja. Ja, gut, das wollen wir ja nicht. Wieder Ärger? Hast du schon mal mit in dieser Thematik Ärger gehabt mit dir? Ich habe ständig Ärger mit meiner Frau. Was nicht an seiner Frau liegt. Die stellt immer so völlig unerhörte Forderungen an mich, wie sonntags um 10 Uhr aufstehen. Mal ein bisschen Zeit abseits von Arbeit und Piraten mit dir verbringen. Nee, das darf ich ja jetzt, hat sie ja vorhin offiziell erlaubt. Keine Zeit mit ihr verbringen? Genau, dafür hat sie jetzt ein Kind. Ah, daher weht der Wind. Schatz. Nein. Gleich platscht es wieder. Sie hat es schon wieder gesagt. Kinder sind zur Erhaltung unserer Volkswirtschaft unbedingt notwendig. Könnten eigentlich problematisch sein, weil das... Denkt denn niemand hier an die Kinder? Aber die Zepfi-Parteiarbeit nimmt dann ab. Ja, ist natürlich blöd, wenn beide vorher aktiv waren. Ja, aber andererseits kann man Kinder vielleicht... Kann man schon beschaffen, dass sie ab 5 auch aktiv werden. Da hat man nur 5 Jahre Ruhe, so ein bisschen weniger Aktivität. Also wenn der erste 5-Jährige antritt und auf die Liste will... Das nicht, aber es gibt kleine Kinderfahrräder, mit denen man Strom erzeugen kann. Ja, und wir haben hier Jungs, dann kann er sich halt schon mal bei Jungs engagieren, damit er ein großer Pirat wird später. Das ist die Kinderbetreuung. Ich dachte, Strom gehört zu den Dingen, die in meiner Tagen vorhanden sind. Wollte ich auch gerade sagen, ich hätte gern so ein Tretfahrrad zum Internet erzeugen, das wäre praktisch. Aber wenn wir doch Wahlalter ab 0 fordern, können wir doch auch 0-jährige Kandidatentinnen aufstellen. Ja, da passt das auf jeden Fall mit dem süßen Aussehen. Das mit dem süß klappt und vor allen Dingen, wenn die noch nicht sprechen können, die können auch keinen Blödsinn erzählen. Ja. Ich zieh dem auch einen Rock an, da habe ich auch kein Problem mit. Die Frage ist nur, was deutet man als Ja- und Nein-Abstimmung? Aber ja, der Teil mit dem artikulierten Ich nehme die Wahl an ist ein bisschen schwierig, aber... genau das. Oder wie diese Facebook-Abstimmung. Wer strullert, sagt Ja und wer kackt, sagt Nein oder so. Das ist eher so, Gickern ist Ja und Schreien ist Nein. Wir haben auch kein Internet in meiner Zahl. Wir könnten noch so Kinderlaufsklaven benutzen, um Twitter zu ersetzen. Als Laufburschen, Nachrichtenburschen. Ich kann meinen Sohn leider noch nicht anbieten, der kann noch nicht laufen. Klappt sich keiner, werfen. Nimmt sich einer einen Jungen, bindet den, du brauchst ihm ja nur einen Zettel in die Hand geben, wo die Twitter-Nachricht draufsteht. Und der soll dann rumlaufen und die jedem zeigen. Ja, genau. Und wenn er noch nicht laufen kann, dann muss man ihn werfen. Wir könnten Hunde dafür arrangieren. Man soll irgendwann eine Twitter werfen. Holen? Das ist Tierquälerei dann. Was, wenn die Dürfen Hunde die Kinder in die Halle müssen? Kriegen wir eine Twitter-Wall. Klar, die schreibt Alex Reinsch persönlich, wir brauchen da ja kein Internet. Man munkelt, im Sauerland soll es sogar Internet geben. Also wenn Alexander Reinsch das macht mit der Twitter-Wall, das erleichtert ja die Logistik beim Kinderwerfen, dann braucht man die nur zu ihm schmeißen. Der fängt dann die ganzen Kinderliestlauf vor und wirft sie zurück. Nee, er schreibt das doch an die Wand. Ja, er schreibt es an die Wand und wirft die Kinder dann zurück. Und liest es vor, damit auch jeder das mitbekommt. Ich habe mich selten so gut amüsiert wie heute Abend. Du bist nichts gewohnt, wa? Ja, du kennst das gute Zeug einfach nicht. Frag mal den Alios. Also ich persönlich nehme keine Drogen, außer Koffein. Selbst schuld. Also gegen Migräne hilft das Zeug wirklich hervorragend. Kannst mal... Ich kann dir in Düsseldorf mal ein paar Leute nennen, da kannst du es doch mal ausprobieren. Okay, falls ihr euch gefragt, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe beim Schweigen, ich habe jetzt endgültig diese Kategorie angelegt. Welche Kategorie? Schön! Oh mein Nur Gott. Für den Fall der Zombie-Akkalypse, oder wie? Man weiß nie, wann man ihn mal gebrauchen kann. Ja, also ich meine, wenn die Amis jetzt wirklich mit Romney wählen, dann ist das ja nicht mehr lang hin bis zur Zombie-Akkalypse, ne? Das Ding ist so geil. Ich dachte, die Smartphones sind daran schuld. Ah, du kennst das Video also nicht? Nee, noch nicht. Werf mal rüber. Bind es an ein Kind und wirf es mir zu. Mal schauen, ob ich jetzt finde. Ja, aber eigentlich kann man Videos nicht werfen, die sind eigentlich immateriell. Kannst du auf einen USB-Stick packen und den an ein Kind binden und das werfen. Ja, genau, aber dann wirft man nicht das Video, sondern den USB-Stick mit dem Video. Niemand mag Klugscheißer. Also wir machen ja das mit der Transparenz, deswegen lese ich jetzt den Link vor. youtube.com/watch:6TXI(X)U(F)9(X)B Oder man kann auch einfach an die Zuhörer den Link schicken. Genau, die Zuhörer sollen dann mal eine Mail an die Liste schicken und dann kriegen sie eine Antwort zurück. Einfach in den Raum Zuhörer schreiben. Aber ja, was bringt das den Leuten, die den Podcast hören? Ich werde für die Leute, die diesen Podcast wirklich 2 Stunden 43 Minuten hören, hallo Leute, toll, dass ihr durchgehalten habt, tschakka, diesen Link einfach unter den... Die ersten 5 kriegen von mir ein Bier auf dem BPT, die sich bei mir melden, deswegen, ja, ist okay. Ihr seid dabei gewesen. Dürfen wir dich dann nach dem Bier fragen? Nein. Und wenn ich mir das danach nochmal anhöre? Nein. Wenn du dabei bist, aber ich hab das nicht gehört. Nein. Und wenn ich jemandem sage, er soll bis 2 Stunden 19 Minuten vorspulen und ich dann frage? Bernd, du musst dir dann den Namen von allen merken, die jetzt hier sind und im Zuhörerraum. Und einen Screenshot von machen. Und ihre Identität verifizieren. Also, okay, ihr habt es geschafft, es gibt kein Bier. Ihr habt verloren, es gibt kein Bier. Ihr dürft euch jetzt alle bei Radbeer bedanken, dass es kein Bier gibt. So. Wie? Gibt es das in Kölsch aus, oder was? Gut gemacht. Also ich persönlich... Gern geschehen. Ich block dich jetzt. Ich bin auch die ganze Woche hier. Ich pack die Link auf die Kränesseite unter diesem Podcast. Ja, aber das müssen wir doch trotzdem vorlesen, sonst ist das so doof. Und weil mir vorhin einer reingequatscht hat, mach es jetzt doch mal. Außerdem muss man sagen... Du musst doch das HTTPS davor packen. Wenn man sich die aber runterlädt, zum Beispiel über Podkicker, dann sieht man nicht mehr, welche Shownotes es gab. Dann sieht man nur noch das Audio-File. Tja, ja, das ist auch ein Feature-Request an den Pirate Feed-Lister, dass der mal einen ordentlichen Feed ausliefert, ja. Da muss der Tobi fragen. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Tobi ins Kreuz treten, wo er krank im Bett liegt. Ich hatte ja das Ringe mit den Knien voll oben drauf. Radbert, Benutzer kann Deutsch? Ist das dein Ernst? Es trifft nicht auf jeden zu, was die Leute trotzdem nicht hindert, die Sprache zu benutzen. Das kommt automatisch, wenn du da die Mehrsprachigkeit angibst. Also dann kann er nichts für. Gab es dann nicht auch Benutzer kann Sarkasmus? Ich bin schuld. Trotzdem, ich übernehme die komplette, volle politische Verantwortung. Also da steht jetzt auch, Benutzer verfügt über ausreichend Trollerfahrung. Das steht da? Das habe ich aber nicht da reingeschrieben. Ach, ich sag doch, der Titel wird verliehen. Oh. Von KI wahrscheinlich. Ich sag da jetzt nichts zu. Ich war's nicht. Wenn nichts nachweisen. Tobi war's. Julitschka? Jo. Hast du das Antragsbuch schon binden lassen, um dir das so 1-0-mäßig durchzuarbeiten? Ja, ohne Scheiß. Ich habe schon gedacht, ne, es gibt doch so Book-on-Demand-Dienste. Da müsste man einfach eigentlich mal gucken, was sie dafür haben wollen, wenn die so ein Ding einmal drucken. Ich habe mir überlegt, ich meine, man müsste ja, das sind ja 700 Blätter, 700 irgendwas. Und das wären halt schon mehrere Bücher eigentlich. Also ich habe bis jetzt nur das Inhaltsverzeichnis ausgedruckt. Hat er auch was Liturgisches, oder? Internet-Ausdrucker? Ja. Dann kann man nämlich in der Mittagspause drin rummalen. Ja, ich lasse Bäume, sowieso oder? Öfters Bäume sterben. Mir ging es vor allen Dingen darum, ne? Dass ich halt anstreite, dass ich sofort weiß, was Bullshit ist. Aber kannst du das nicht im Acrobat Reader als Notiz machen? Du hast es geschafft, nee, du hast mich mit dem Video völlig geflasht. Halt, um jetzt nochmal auf eine Bemerkung von Steff einzugehen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder zu persönlich werden, aber Bäume sterben lassen? Lass mich raten, besitzt auch du eine Kettensäge? Nein, ich besitze keine Kettensäge. Warum keine Kettensäge? Ich habe auch noch nicht mal einen Kettensägenlehrgang im Studium gemacht. Ich lasse die einfach fällen. Also ich nehme mir ein Kapitel. Wie prätentiös. Diese Landschaftsarchitekten immer. Das mit dem Lehrgang ist kein Grund. Habe ich auch nicht. Wer braucht sowas? Das ist nur für Anfänger. Und wisst ihr was? Ich umarme die Bäume auch vorher nicht, bevor sie sterben müssen. Du machst nur ein Kreuz drauf, ne? Ja. Mit so Markierungsfarbe. Meistens noch nicht mal vor Ort. Das machen auch wieder die Handlanger. Ich mache das meistens am Plan. Gehst nur auf die Karte und drückst da, weg und gibst ihn dann irgendwie. So, und das Niveau mal ein bisschen zu senken. Wirklich. Ich muss ja eben das Niveau senken. Ich habe jetzt mal beim Stichwort Kreuz mal nach der neuesten Schlagzeile auf meinem Lieblings-Satire-Magazin geguckt, nämlich kreuz.net. Die letzten Nester des christlichen Widerstands werden ausgehoben. Jagd auf Homokritiker. Jetzt knüpfen sich die Schergen den Leiter eines privaten evangelischen Gymnasiums in München vor. Oh, können wir denen sagen, dass die Bürgerinitiative total christlich sind und die haben ja schließlich die Bäume nach Aposteln benannt und vielleicht kriegen die ja noch Unterstützung von Kreuz.net. Alternativ können wir die als übelste Christenfeinde darstellen und hoffen, dass Kreuz.net uns das Problem abnimmt. Oh ja, genau, Blasphemie, weil sie haben zum Tode verurteilte Bäume nach den Aposteln benannt. Ich möchte wie hoch ist eigentlich das Kopfgeld auf Kreuz.net? Wie hoch ist das Kopfgeld inzwischen? Also das auf die Bürgerinitiative liegt bei 5.000 Euro. Okay, ich dachte, das ist durch Spenden schon gesteigert worden. Ich möchte jetzt ja, gerade ein Pledge aufmachen, dass Steff A. widerstandsfähig ist und man jetzt nicht Angst haben muss bei ihr. Sie ist durchaus, für sie braucht man keine Frauenquote. Na, ach, sie kommt weiß schon so generell im Chat in Bochum immer eher schwach daher, habe ich das Gefühl. Auch sie ist ja sehr widerstandsfähig. Und wir mobben sie ja einfach nur sehr oft, genau, und intensiv. Völlig unterdrückt, nie mit Wortmeldungen dabei. Ja, ab und zu ein paar Tränchen, das ist genau die Masche. Wird dann im Infostand, ich verlasse euch jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wird dann im Infostand sogar noch als fett bezeichnet. Nein, das hat sie ja selber gemacht. Oh mein Gott, der Raum ist still. Nein, am schönsten. Jetzt redet sie von sich in der dritten Person, es geht schon los. Das ist der Cäsar-Komplex. 15.000 ist das Geld. Aber ich will mal weg, Bürgerbegehren meiner Freundin nachgehen. Hat sie denn schon 15.000 Unterschriften gesammelt? Ja, muss was zu essen gesagt wollen. Aber um nochmal auf das Bürgerbegehren zurückzukommen, also meine Bewunderung für Volker Steude beschränkt sich ja nicht auf seinen kreativen Genius, mit dem er diese PR-Aktionen entwirft. Du hast schon wieder Bürgerbegehren gesagt. Ich hab Hunger. Das hab ich? Sorry, war jetzt keine Absicht. Aber er hat die Unterschriften zusammenbekommen. Ich meine, ich habe die ganzen Mails gelesen, die darstellen, wieso das eigentlich schlecht ist. Aber geschafft hat er es, oder? Ja, geschafft hat er es mit Rentnern und Leuten, die gerade Arbeitslosen und in Weiterbildungsmaßnahmen sind, ja. Ist einfach so. Ja, die Leistung war eine gute, keine Frage, die 15.000. Alle 15.000? Wollte ich gerade sagen. Der Punkt ist, was er halt machen, was die Leute halt gemacht haben, die haben wirklich ein paar Monate lang jeden verdammten Tag in der Innenstadt gestanden und alle Leute angequatscht, die da lang kamen. Das nicht mal ein Satz. Und sie haben ihnen das Blaue vom Himmel versprochen, was wir als Piraten nicht so ganz hätten machen sollen, dürfen. Wenn, ja, gut, wenn das Musikzentrum nicht kommt, dann kriegt ihr mehr Kindergärten, bessere Straßen, noch mehr Schulen und überhaupt. Ja, aber das ist doch völlig klar. Wer hat denn jetzt eigentlich eine PM geschrieben? Also ich habe ja nur, ich hab jetzt auf der Bochumer Liste gelesen, irgendwie PM und Co. Wer hat denn jetzt eine geschrieben? Da wurde sich gegen entschieden. Ja, ich weiß, aber er hat dann, also Volker hat da auch nochmal angekündigt, eine PM rauszuhauen. Ich glaube, du hast nachgefragt, ob über die Bürgerinitiative oder über die Piraten. Darauf fehlt mir dann, glaube ich. Ich habe mich mokiert, dass gewisse Sachen halt noch nicht auf der, diese Sachen, dass es nicht geklappt hat, bis jetzt nicht wirklich auf der eigenen Liste landeten und dass er sich dann in Antworten nie auf seiner Liste geäußert hat, sondern immer nur auf unserer. Ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass es irgendwie so ein Zeitfenster gibt, nachdem die meisten Leute eine Stille unangenehm finden? Sagt immer keiner was und so nach ein paar Sekunden fallen sich immer 5 Leute gleichzeitig ins Wort. Julischka, sag mal was dazu. Sowas nennt man Chat-Mikado. Ich kenne nur Beamten-Mikado. Ich hol mir mal ein Glas Wein. Das ist auch das Gleiche. Mein Wein ist auch alle. Sterben. Man kann halt auch nicht mit jeder Person schweigen, ne? Und ich habe so einen coolen Federkorkenzieher, mit dem man diese blöden Kunststoffkorken nicht aufkriegt. Und was meinst du, was ich mir geholt habe als einzige Flasche, die ich noch hier habe? Oh. Du musst halt mal anständigen Wein kaufen. Im Tetrapack. Kronkorken. Mein Bier ist alle, ich habe auch kein weiteres. Ich bin mal weg und gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr seid alle Alkoholiker. Die werden alle nur mit Bier und Wein betrieben. Also hier. Ich sitze momentan hier, werde von meinen Mitbewohnern hinter mir mit Essen gefüttert und bin eigentlich ganz zufrieden. Also ist deine Essensöffnung? Ich bin normalerweise nach 2 Moncherry volltrunken. Also ich trinke im Moment abwechselnd Wasser und Cola. Ich bin auf Koffeinentzug, ich darf keine Cola trinken. Und ich möchte sagen, dass Alkohol voll großartig ist, weil ich trinke heute mal ausnahmsweise seit 16 Uhr, seitdem ich aufgewacht bin, weil ich gestern Abend weg war, und es ist toll. Ich trinke heute ausnahmsweise seit 16 Uhr, wo ich wach bin. Schöne Aussage. Es war ein langer Abend, ja. Nee, der Ranarion war schon viel früher wach. Er muss irgendwen zitiert haben. Ich bin dafür, dass wir Kompetenzrunden bilden, wo wir uns gegenseitig sagen, was für Anträge wir gut finden von den Sachen, wo wir keine Ahnung von haben. Ja, das wird schwierig, ne? Kompetenz? Ich werde wahrscheinlich mal wieder einfach Twitter lauschen. Ohne die Idee lächerlich machen zu wollen, aber wir könnten es auch andersrum machen und sie auf die Anträge aufmerksam machen, die mit richtig beschissen sind. Das würde meinem destruktiven Naturell auch viel eher entsprechen. Ich würde sagen, auf die Guten aufmerksam zu machen, könnte schneller gehen. Also, können wir nicht Abstimmung durch Pfeifen machen auf dem BPT? Für Dinge, die wir schlecht finden? Also durch Popcorn schreien. Ich bin für im Chor Popcorn schreien. Ja, aber das ist ja nicht für alle schlechten Anträge geeignet. Welche Pfeifen willst du denn nach vorne stellen, die das machen? Jeder kriegt eine Trillerpfeife. Achso, ich dachte, die Pfeifen stellen ihre Anträge dann schon vor. Stell mir vor, wie so 2000 Leute, die ihre Trillerpfeife pusten in der geschlossenen Halle. Aua. Ja, das hatte ich letztens hier, als die Forensik vorgestellt wurde. Das brauche ich nicht nochmal. Ah. Da gab es so diese wunderschönen Uvuselas. Oh, ich weiß, was ich mitbringe. So eine habe ich auch noch, in Schwarz-Rot-Gold. Und im Unterschied zu den meisten Leuten kann ich sie sogar spielen. Und ich habe eine Bootsmann-Pfeife und kann die pfeifen. Naja, das hat beim letzten Mal nicht so gut geklappt. Was hat denn der Schwarzbart mit Atommüll und der Nuklearia zu tun? Er mag sie nicht, aber er hat jetzt gerade einen Artikel für einen Kompass fertig geschrieben, warum das mit der Transmutation völliger Schwachsinn ist. Aber grundsätzlich haben sie halt recht, wenn sie sagen, oder sagt Schwarzbart, das mit der Endlagerung ist keine gute Idee und man muss das Zeug rückholbar zwischenlagern, falls irgendjemandem in der Zukunft was Sinnvolles einfällt. Ja, das ist auch so. Die Begründung finde ich zwar komisch, aber ja. Das Problem ist, dass die Nuklearia auch fordert, dass der Atommüll in schnellen Brütern zu weniger langfristig strahlenden Substanzen umgewandelt werden, wobei man festgestellt hat, dass die schnellen Brüter ja überhaupt nicht materialmäßig der Sache standhalten und du dann eine Menge waffenfähiges Plutonium bekommst, was laut Aussage der Nuklearia ja einfach nur sicher bewacht werden muss. Dass die Nuklearia, Nukularia und ach Blödsinn, die komischen Deppen da, die komische Forderungen stellen, ist mir klar, aber ich wusste nicht, dass Schwarzbart sich in Atommüll problematisch unterwegs ist. Verschwörungstheorie am späten Abend? Ja, also mir wird's jetzt hier eindeutig zu ernst. Ich bin da mal weg und besauf mich. Bis dann. Was? Aber ich muss doch noch meine Verschwörungstheorie vorstellen. Das ja, ist jetzt zu spät. Ja, mach doch jetzt endlich. Ja, wir haben so eine Nukularia. Jetzt hast du Wag vergrault. Ja, das mache ich immer, das ist ganz normal. Wir haben ja so eine Nukularia, die unbedingt ganz viel waffelfähiges Plutonium herstellen wollen. Und wir hatten doch mal so einen Menschen im Bundesvorstand, der am liebsten den Iran bombardiert hätte. Ich erkenne einen Zusammenhang. Oh ja, kann sein. Also ich wollte ja schon immer eine Pledge aufmachen zur Anschaffung einer orangefarbenen Piratendrohne. Es ist in Utah ja erlaubt, Atomwaffen zu besitzen, aber man darf sie eigentlich nicht einsetzen. Sollen wir sowas auch für Deutschland fordern? Ja, damit wir die Piratendrohne auch ordentlich bestücken können. Wie war das mit der Atombombe zünden in New York und den $50 Strafe? Ja, ich glaube, hier wird das mit, wenn ich mich recht erinnere, mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft, wenn du das machst. Ja, ist ja okay. Wenn man eine Atomwaffe besitzt? Wenn man sie zündet. Ach so, ja, das geht doch. Das sind die 5 Jahre, das ist okay. Das heißt auch, wenn ich dafür Bayern loswerde. Verweise zum gegebenen Zeitpunkt auf mein Twitter-Hintergrundbild. Das Problem bei der Sache ist nicht das Zünden dieser Bombe, sondern diese unvermeidlichen paar Millionen Tote als Kollateralschaden. Ich glaube, die werden die Strafe doch sehr in die Höhe treiben. Das hört sich in Grenzen, ist alles Tateinheit. Ja, ich glaube, die Sachbeschädigung ist schlimmer. Tateinheit ist schön, ja. Das mit Bayern hört so Altix gar nicht gern. Natürlich ist euch klar, dass sich das Menschen in euren 50ern anhören können, möglicherweise, was ihr jetzt sagt. Nur mal so als Hinweis. Ich verstehe nicht, was du uns damit sagen möchtest. Und ihr sagt, wir sollen nicht über Bayern lästern. Nein, damit eure Enkel dann vorhalten, was ihr jetzt sagt. Nur so. Das können sie gerne, Bayern ich stehe dazu. Man muss Bayern nur reden lassen, also man muss ja gar nicht lästern. Der erste Satz, den mein Sohn sagen kann, ist sowieso: Papa, du bist peinlich, von daher bin ich da völlig schmerzfrei. Sagt er nicht: Papa, du bist ein Troll dann? Nee, das versteht er, glaube ich, dann noch nicht. Bring ihm mal das Wort Troll bei. Dass das erste Wort Troll ist, gar keine schlechte Idee. Aber die Welt geht doch eh noch vor Weihnachten unter. Wer weiß. Ja. Oh, Kampagne. Das Internet hatte eine tolle Idee, nämlich dass alle Leute, die den 21. Dezember miterleben, einfach später ihren Kindern und Enkeln erzählen, wie schrecklich das war mit Weltuntergang und Zombie-Apokalypse und so. Man konnte es noch gerade eben zurückschlagen, bis das dann irgendwann in den Geschichtsbüchern steht. Ach so, du meinst wie das Y2K-Ding. Ja, nee. Neulich, vor 12 Jahren, ihr erinnert euch? Jetzt das ganze Internet zusammengebrochen ist, ja, aber das ist ja wirklich passiert. Ja, stimmt. Die ganze Welt brach zusammen. Ich sag nur in den AGBs, 99,5% Verfügbarkeit des Service, außer bei technischem Ausfall des Internets. Ja, das ergibt Sinn, ja. Würde ich auch so unterschreiben. Und wer schreibt denn das Internet ab? Wieso abschreiben? Gerade waren wir noch beim Ausdrucken jetzt. Also man muss sich ja, schon mal Prioritäten setzen. Ja, wenn komplett der Strom ausgeht, dann muss man sich ja schon mal vorbereiten. Ja, es gibt... In dem Moment kannst du ja höchstens noch die Screenshots abschreiben und auch nur, wenn du sie vorher ausgedruckt hast. Wir müssen einfach jetzt schon anfangen mit Abschreiben, damit wir bis zum 21. Dezember fertig sind. Fang an, viel Spaß. Ich kann Steno. Beim Thema Abschreiben, wollten wir nicht eigentlich die ganzen Google-Suchanfragen jetzt auch nur ins Krähennest sprechen? Hatten wir doch abgesprochen, oder nicht? Ja, aber dafür sind die PM-Sprecher zuständig. Welche gibt's denn da? PM-Sprecher oder Google-Suchanfragen? Google-Suchanfragen, verdammt. So ein paar hundert Milliarden oder so? Da kommen immer neue, ist das Dumme, von daher ist das eine sehr allgemeine Frage. Ich werde hier gemobbt. Oh. Keiner mobbt dich. Niemand hat vor, dich zu mobben. Stimmt, im Norddeutschen heißt das ja Feudel. Was? Niemand hat die Absicht, eine Buchsprit zu mobben. Genau das, Kaimi. Hast du es verstanden? Oh, vor 3 Minuten. Ich muss aber jetzt mit Zonenakzent noch kommen. Update, kann ich leider nicht. Update aus Bochum. Das Bürgerbegehren hat tatsächlich vor 3 Minuten zugegeben, dass das Oberverwaltungsgericht die Plantagen immer noch weiterhin fällen wird. Plantagen? Plantanen. Platanen. Platanus. Aber ich glaube, es ist... ich weiß nicht, ob es tatsächlich Platanen sind oder ob es Azapseudoplatanus ist, aber... Landschaftsarchitekten anwesend? Nö. Ich finde, wir sollten das Bürgerbegehren mit den Plantagen kreuzen und eine Bürgerplantage... Übrigens, komm, erst gibt sie sich hier als Bäumevernichter Hardliner und jetzt kennt sie sogar die lateinischen Namen auswendig, ja? Ja, und? Dann know your enemy. Im Ratsbeschluss steht Plantagen. Also sind es auch Plantagen. Wenn es im Ratsbeschluss steht, dann sind es auch nicht. Da steht Plantanen drin, interessant. Ja. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe den Beschluss gelesen, zumindest den Teil. Ja, aber das könnte man ausnutzen, wenn man jetzt noch einen Biologen holt, der feststellt, dass es, wie auch immer die Dinger hießen, sind und den Beschluss haben, dass da Plantagen, also diese Bäume gefällt werden. Und das sind die falschen Bäume. Also, versteht ihr, könnt ihr meinem Gedankengang noch folgen? Genau, dann werden die Platanen gefällt, aber die da jetzt stehen und keine Platanen sind, die müssen stehen bleiben. Und das Problem ist dann, dass das morgen passieren soll. Muss man heute Abend jemanden suchen. Genau, im Morgengrauen. Ich sehe ja, nachts Biologen um die Bäume streichen. Falls die Mädels müssen sich da wieder anketten, dann geht das nicht mit dem Fällen. Ja, aber dann müssten die Biologen ja gleichzeitig Nutten sein. Kann dann mal jemand die AG-Tierschutz Darstellerin. Bitte. Ach so. Ich finde, das muss die AG-Tierschutz machen. Das ist so das Nächste, was wir an Baumliebhabern haben, oder? Aber vielleicht können sie nicht von so weit weg importieren und müssen dann einfach zum Eierberg und tatsächlich nur Nutten nehmen. Das waren doch keine Pornosternchen, das waren doch Schauspielerinnen. Erotik-Schauspieler. Warum stehen denn hier Platanen rum? Ich sage nur eins, die Nutten wären wesentlich billiger gekommen. Also sozusagen Pop-Ups. Also ich glaube, die Leute, die sich das anhören, haben am Ende richtig viel Spaß. Nach 3 Jahren. Ich glaube, die Leute, die sich das anhören, verstehen die Hälfte davon nicht. Wieso? Weil die keine Ahnung haben, worum es geht. Das haben wir schon alles ausführlich erzählt im ersten Teil. Okay. Das ist deswegen, weil du wieder zu spät kommst und dich dann noch beschweren, darüber nicht informiert zu sein. Ich bin ja informiert. Ich bin auch informiert, leider. Wir müssen uns doch an kreuz.net wenden. Ich hätte gerne auf diese mehreren hundert Mails verzichtet, die ich alle irgendwie überflogen habe. Ob Kreuzpunkt. Steff, ob Kreuzpunkt.net dann herkommt und sich an die Plantanen kettet, weil die sind ja Heilige, zumindest im Namen noch, und müssen gerettet werden? Guckt euch mal den Link an. Die Stadt Bochum tötet Jesus morgen. Das ist aber nicht nett. Welchen Link? Den im Krähennest. Den sieht man hier oben nicht. Du musst nochmal ein Aufnahmeding müssen. Aufnahme kann ich keinen Dings schicken. Klar. Dann musst du ihn vorlesen. Hast du das nicht? Ja, lese ihn bitte vor. Könnt ihr nicht oder ein Krähennest auf das im Krähennest sehen? Nein. Nein. Das haben wir doch gerade eben festgestellt. Da haben mich alle einschließlich du ausgelacht. Haha, wie kriegen wir das denn jetzt verteilt? Du twitterst es oder du liest es vor. Ich twitter das doch einfach. Ja, aber genau. Das kann dann ja auch keiner lesen. Dann kann man aber den... Kann ich hier? Warte mal. In den Tweet in die Show Notes. Ich twitter es einfach mit dem Hashtag Krähennest. Dann haben wir es alle sofort auf dem Schirm. So haben wir dann nicht. Mit AI. Könnt ihr das lesen? Wenn ich das ja, habe? Du kannst das. Dann schickt mir die Steff doch den Link per Twitter und ich poste ihn hier. So ja, aber gerne an den ganzen Krähennest. Und hinten durch die Brust ins Auge. Ja, natürlich. Warum ist nicht an dich eigentlich wieder da unten? Ist dann nicht an dich, sondern ans guck auf Twitter, mein letzter Tweet. Also ich finde, bei Vakus Kategorie fehlt noch ein passendes Bild. Oh Gott. Fehlen da die Gänsefüßchen am Ende? Das ist mal echt schlecht. Also allein aus diesem Grunde würde ich jetzt diesen Baum fällen. Hm. Für den ist meine Kettensäge zu klein. Ich hätte ein Taschenmesser. Kannst gerne mit dem kleinen Taschenmesser da 5 Stunden oder länger dran versuchen, diesen Baum zu fällen. Aber damit komme ich ganz bestimmt in die Presse. Hätte das jetzt nicht zugeben sollen. Ich habe nur eine Frauenkettensäge. Komme ich jetzt auch in die Quote? Nein, Frauenkettensägen sind ja nicht schlimm. Eine Fußkettchensäge? Nein, aber sie hatten nur 1,5 PS. Oh. Aber ich meinte, was ist diskriminierend? Alter, da kannst du eine Handsäge nehmen, da brauchst du keine Kettensäge für. Die Bezeichnung ist extrem diskriminierend, das kann man nicht durchgehen lassen. Nee, das geht nicht. Immerhin habe ich einen. Ich habe, um genau zu sein, sogar zwei, aber die zweite ist noch schlimmer. Die zweite ist elektrisch und die hat mehr Leistung als mein Benziner. Zählt meine Katze als Kettensäge, wenn sie genauso schnurrt wie eine? Ja. Nein, nur wenn sie genauso Späne verursacht. Du könntest ja mal ausprobieren, ob du mit ihr einen Baum fällen kannst. Wenn ja, dann zählt sie als Kettensäge. Genau, du ziehst der Katze mal kräftig an den Schwanz, wenn du im Wald bist und guckst. Und ein Baum fällt. Wit und den Leben. Was meinst du, Luna? Kriegst du einen Baum gefällt, wenn du es nur in die Mühe gibst? Mau, ja. Meine Katze sagt ja, sie kriegt das hin. Ach du liebe Goethe. Oh. Ich würde mich nicht drauf verlassen, was Lebewesen sagen, die nicht reden können. Vor allen Dingen, wenn sie gerade am Schwanz gezogen werden, was uns wieder aufs Thema bringt. Ach so, nee, ich wollte jetzt eigentlich eine Anekdote erzählen, aber dann, was ist denn das Thema? Am Schwanz ziehen? Jesus! Jesus am Schwanz ziehen? Ich liebe den Adressatenbezug. Kaimi, erzähl deine Anekdote. Achso, die ist auch kurz. Ich habe heute Nacht unseren Sohn gefragt, ob er noch lebt, und da hat er den Kopf geschüttelt im Schlaf. Sehr interessant. War jetzt keine besonders lustige Anekdote. Also, ich wurde gerade wegen Flachwitzen kritisiert. Dum-da-da-dum. Das war kein Witz. Das ist bittere Realität. Ist jetzt meine Verbindung weg oder sagt nur keiner mehr was? Ich sag was. Du bist nur wieder nervös, weil keiner was sagt, hä? Ich war gerade bestürzt über meinen neuesten Retweet. Da kann er auch keinen mehr trollen. Dachtest du, alle wären gestorben, während du im Internet gesessen hast? Hätte das Internet sterben können in der Zwischenzeit. Aber es gibt ja, kennst du dieses Willkommen Internet bei YouTube, wo dann eine Zombie-Apokalypse ist und dann überleben nur die, die vom Computer gesessen haben? Ich dachte, die vor dem Computer sitzen, sind die Zombies. Wollte ich gerade sagen. Nee, zwischendurch geht die Welt unter, aber die überleben dann. Und warum? Und aus welchem Grunde? Mit welchem Recht? Weil die Zombie-Apokalypse draußen ist, nicht drinnen. Woher wissen die Zombies, logisch, dass sie nicht reinkommen dürfen? Was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Die machen die Punkt Tür nicht auf. Die sitzen ja vom Computer dann. Der Punkt ist, die Zombies sind bestimmt Vogonen. Wo wir gerade bei Mitt Romney sind. Ich liebe diese Überleitung. Ist der ein Zombie? Nee, aber... Nein, Vogone. Mitt Romney ist eine Vogone? Oder ein Ferengi. Ich dachte, nee, der Ferengi passt. Ist ja nicht komisch genug. Ich finde das wieder sehr lustig, was so rund um die Wahl in Amiland so alles passiert. Ist das nicht eigentlich ein Fall für Odler? Aber egal. Schick die hier, doch nach Amerika. Hier werde ich schon lange angefochten worden, schon im Vorfeld wahrscheinlich. Ah, und jetzt hast du interessante Anekdoten, deucht mich. Was, ich? Anekdoten? Nein, ich lese doch nur Nerdbild. Das kann doch jeder andere auch machen. Was meinst du jetzt konkret? blog.fefe.de? Das meinte ich nicht, sondern was meintest du, weshalb die Wahl schon längst angefochten wäre, bevor sie überhaupt stattgefunden hat? Ach, so Geschichten wie, dass dich so ein Computer anruft und sagt, die Wahl wurde auf den Mittwoch verschoben. Aber nur bei registrierten Demokraten ruft er an. Genau, oder dass in Ohio dann mal eben kurz vorher noch die Software von den Wahlcomputern ausgetauscht wurde und die das Unternehmen irgendwie so nach dem Motto über Umwegen dann so an der Familie Romney dranhängt. Aber ich habe mal einen sehr schönen Roman gelesen über Wahlmanipulationen. Da sind sehr schöne Szenarien denkbar. Also ich empfehle jetzt einfach mal blind, ich habe es nämlich selber noch nicht gehört, Alternativlos Folge 28, wo es um Wahlen in Amiland geht, das ist bestimmt lustig. Ich habe gehört, dass die in New Jersey die Leute jetzt per E-Mail wählen dürfen, das ist doch auch lustig, oder? Mit oder ohne spezielle Schlüssel? Mit speziellem Schlüssel, der spezielle Schlüssel besteht darin, dass du deine Signatur einscannst, also deine... eingescannte Unterschrift. Ah. Das ist der nächste Grund. In Berlin haben gerade 3 Nazis Stress gemacht. Das ist doof. Oh, wieder Lokalscheiß. Am Dienstag wurde nochmal diese alte E-Mail rausgesucht, wie die WAZ-Online-Umfrage manipuliert wird, wo die Bürgerinitiative noch gesagt hat, wie man das manipulieren kann. Na und? E-Mail von hier Freundeskreis inklusive Name des Vorsitzenden, des Schatzmeisters der des Freundekreis zur Förderung der Bochumer Symphoniker und nichts ist ausgeschwärzt. Da ist sogar die Telefonnummer von dem dabei und die Adresse klar lesbar. Wenn er das mitgeschickt hat, das ist jetzt, ja. Also wenn die Telefonnummer selber mitschickt, ist er selber schuld aus meiner Sicht. So, wie sieht's denn aus? Machen wir noch was? Und machen wir Schluss? Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Es hat sich ein bisschen ausgenudelt gerade. Ihr dürft jetzt mal alle zusammen Tschüss sagen. Tschüss! Tschüss! Intro- und Outro-Musik Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.